Moin, moin und hallo, herzlich willkommen. Eine weitere Ausgabe des Game One Plauschangriffs ist angesagt. Ich bin der Gregor. Ich bin der Tim. Und ich bin der Marc. Herzlich willkommen, Tim. Herzlich willkommen, Marc. Heute werden wir uns zusammensetzen und für den Anfang wird uns Tim noch begleiten. Ich wollte schon länger mal Podcasts über diese beiden Serien machen, weil die nicht nur vom gleichen Hersteller sind, sondern auch irgendwie doch zusammenhängen, ne? Was viele Sachen angeht. Die Art, wie man sie spielt, der Schwierigkeitsgrad vor allem und so weiter. Und es hat sich für mich immer angeboten, da ein bisschen was in der Richtung zu machen. Nur ich hatte dann die Befürchtung, ach, es gibt eine Handvoll Spiele von dem und von dem anderen kannst du drüber quatschen. Sind die ein bisschen zu kurz? Nein, wir legen es einfach zusammen und machen das große Capcom. Solange du nicht Kampfshot sagst, ist alles in Ordnung, Gregor. Zu spät. Jetzt ist zu spät, das lasse ich eh alles drin. Wofür steht Capcom nochmal? Capsule Computer war es, ne? Die Jump'n'Run-Serien von Capcom, Mega Man und Ghosts and Goblins. Oder Ghouls and Ghosts? Was würde man als Seriennamen bezeichnen? Das erste bezeichnen? Heißt Ghosts and Goblins, oder? Das erste heißt Ghosts and Goblins, ja, aber obwohl, ja, wenn man es recht bedenkt, es gab genauso viele Ghosts and Goblins-Teile wie Ghouls and Ghosts-Teile. Es gegeben hat jeweils zwei. Das stimmt, aber das erste Arcade-Spiel hieß ja Ghosts and Goblins. Genau, und Tim, dich habe ich speziell nochmal dazugeholt. Hier sind es ja in der Redaktion eigentlich nur alles Pussys, die nicht wirklich Ahnung von coolen, von harten, von alten Spielen haben, die sie nicht durchgespielt haben. Aber wie es bei mir damals gewesen ist, du bist doch auch mit Ghosts and Goblins damals ein wenig in Berührung gekommen. Das stimmt, ich hatte lustigerweise ich hatte damals so ein PC, den mir, glaube ich, mein Vater hat mir den, glaube ich, fertig gemacht. Und das war so ein alter DOS-PC, also da gab es auch schon Windows und alles, aber ich hatte noch so ein DOS-PC und da waren so ganz viele alte Arcade-Games drauf. Unter anderem halt Ghosts and Goblins und ja, das habe ich halt dann immer gezockt irgendwie. Und ich habe das sozusagen eigentlich immer auf dem PC gespielt, lustigerweise. Nachdem du mir das erzählt hast, habe ich mal ein Video mir angeschaut von dem Ghosts and Goblins. Ich kenne ja eine andere Version, über die ich gleich nochmal ein bisschen quatschen werde, die auch nicht unbedingt dem Original richtig entspricht, aber das ist ja schon relativ reduziert gewesen. Hast du es mit Maus und Tastatur gespielt oder einen dieser PC-Joysticks, die normalerweise für Flugsimulatoren gedacht waren? Also mit Maus natürlich nicht, sondern nur mit Tastatur. Nur mit Tastatur. Ja. Dann links, es hatte kein Scrolling, glaube ich, drin. Es hatte mal umgeschaltet am Ende des Bildrands. Man konnte mit im Sprung nicht sehen, wo man landet, zumindest. Also das Einzige. Das konnte man aber sowieso oft nicht. Also Leap of Faith war auf jeden Fall bei Ghosts and Goblins immer mal am Start. Das hat die vor Kids, allem in der zweiten Welt. Die Kids von den noch jüngeren Kids dann getrennt, sozusagen, ja. Ob man sich traut, das zu machen. Das Lustige war, das einzige Video, was ich gefunden hatte, war irgendein spanisches Let's Play, wo du jemanden, Cerveza, Merde, wollte ich schon sagen, aber das eine ist französisch und das andere ist Bier. Aber da wurde... Ja. Da wurde geflucht, kann ich mir durchaus vorstellen, dass ein schweres Spiel wie Ghosts and Goblins es gewesen ist, dann speziell in der PC-Version, die sich auch wirklich nicht besonders gut steuern kann, dann nochmal ein bisschen schwieriger ist. Du bist aber noch dran geblieben, hast, denke ich mal, wie viele dann einfach, ey, wir zocken jetzt ist es da. Ja, also ich hatte halt nichts zu tun. Dann dazu kam auch, dass ich fand immer, es gab ja damals viele Spiele, die einfach immer nicht dieses so ein Safe-Feature hatten wie Ghosts and Goblins. Das war eigentlich relativ fair, fand ich immer, weil man ja nie, im Prinzip gab es kein richtiges Game Over. Man war ja immer, wenn man verloren hatte, man hatte drei Leben, hat man verloren, dann stand da zwar Game Over, aber man ist ja trotzdem in derselben Welt, konnte man wieder anfangen, wie man vorher war, also wo man gestorben ist. Das fand ich eigentlich für die damalige Zeit, war das eigentlich total fair. Da gab es viele Spiele, wo man immer wieder, also was weiß ich, Ninja Gaiden zum Beispiel oder so, wo man immer wieder von ganz vorne anfangen musste. Da war das eigentlich schon eine relativ faire Geschichte, muss ich sagen. Wahrscheinlich dann sogar eine der fairsten Versionen oder so. Ich wollte gerade sagen, das war bei den anderen Versionen nicht so, ne? Da waren Continues waren irgendwie dabei, aber du fängst doch dann, irgendwann hast du auch alle Continues aufgebraucht und dann fängst du garantiert nicht mehr in derselben Welt an. Du hast es damals, kannst dich noch erinnern, ab was du es gespielt hast, Marc, was damals, hast du es zur goldenen Hochzeit bekommen oder so? Damals noch, als ich in Rente gegangen bin, habe ich es gekriegt. Ich habe es zuerst auf dem C64 gespielt, lustigerweise. Und dann irgendwann war bei uns in der Eisdiele, wo halt immer Automaten rumstanden, da stand er irgendwann auch zusammen mit Karnov und irgendwelchen anderen Sachen. Mhm. Aber dadurch, auf dem Automat magst du recht haben, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass auf dem NES du auch, dass das auch da so war, dass das immer in der Welt, dass du in der Welt wieder angefangen hast. Ja, also bin ich mir eigentlich relativ sicher. Könnt mich ja steinigen, wenn ich mir jetzt falsch liege, aber bei der NES-Version, glaube ich, ist das schon so. Das kann sein, dass sie das einfach umgesetzt haben, dann, also weil die Arcade-Version war auf natürlich... Auf Automaten würde es natürlich null Sinn machen. Ist klar. Ich guck mal kurz, ich habe mir extensive Notizen zu jedem der Spiele gemacht, die hier sind, ob da irgendwelche interessante Trivia da ist. Leider über Ghosts and Goblins habe ich mir nicht aufgeschrieben, in welcher Version dann es Rücksetzpunkte gegeben gegeben hat oder nicht. Bevor ich hier noch ein paar Punkte hier nochmal reinwerfe, Marc, meine erste Version war auch die auf dem C64 gewesen. Ich weiß nur, dass ich es nie durchspielen konnte. Also ich hatte den C64 auch relativ früh, so mit 8 oder 9, dann damals gehabt. Und das, was mir am ehesten ins Gedächtnis oder im Gedächtnis geblieben ist, war die Musik, die anders ist als das Theme, was man mittlerweile kennt. Das wurde, von wem wurde es gemacht? Von einem britischen Komponisten namens Mark Cooksey, der eine Chopin-Melodie einfach nachkomponiert hat und adaptiert hat. Dafür und da ein Beat drunter gelegt habe, wie sie es immer dann gemacht haben. Und visuell, ich habe später die Spielhallenversion bei uns in Griechenland im Urlaub, hatten wir ja eh dann immer, was hast du da gemacht? Es war viel zu heiß, um draußen herumzuspielen, das einfach in die Spielhalle gesetzt, schön lecker Cola getrunken, Toast gegessen, ein bisschen Snapped, The Power oder so gehört zu der damaligen Zeit. Und Ghosts'n Goblins ist auch dort gewesen, habe ich erst dann gesehen, wie das aussehen kann. Aber die C64-Version ohne dann gespielt, nie, glaube ich, über den zweiten oder dritten Level hinausgekommen. Heute ist dein Let's Play auch auf YouTube oder ein Longplay, besser gesagt. Ein Longplay bedeutet innerhalb von 4,5 Minuten komplett durchgespielt. Was, echt? Ja. Man musste doch erstmal an diesem ersten Teufel da vorbeikommen. Das war ja schon mal eigentlich, war man eigentlich schon mal der absolute King, wenn man das geschafft hat, in diesem ersten blöden roten Teufel da vorbeizukommen, der am Ende vom ersten Level da ist, dieser Teufel da. Red Arima, aber hierzulande Firebrand, kennt man den ja später da aus. Und der war wirklich so die. Ist für ein Arschloch. Die Hölle, der ist ja extra so gemacht, wie viele alte diese alten Jump'n'Runs für die Spielhalle natürlich so gemacht, dass die Gegner sind extra so gelegt, dass du nicht, wenn du einfach von links nach rechts läufst, du flüssig dann durchspringen kannst, sondern sind genauso gelegt, dass sie dir direkt in, die Flugbahn. Ne? Und das war ja so einer der ersten, der dann diese Typen, Vögel sind das Schlimmste, was du an Gegnern haben kannst in solchen Jump'n'Runs, weil die halten sich ja nicht an die Physik, sondern die bewegen sich wie diese Medusas bei Castlevania. Genau, die Medusas bei Castlevania, ja. Oder der hier, der immer so hin und her dann springt, und du hattest den dann zwischen dem Level, mittendrin taucht er im ersten Level auf und hat sich immer von oben rumgestürzt, von der anderen Seite wieder zurück. Wie oft ich an dem abgekratzt bin, will ich gar nicht dann zusammenzählen. Ja, die Versionen waren wirklich, also damals die Arcade-Version war natürlich weitaus fortgeschrittener als jetzt die C64-Version, und ich erinnere mich auch nur dran, dass es einfach zu schwer war für uns, das Spiel. Wir haben dann halt andere Sachen gespielt und das dann auch weggepackt, das war einfach zu frustig. Es hatte fast schon so ein bisschen den Charakter, als ob das so der absolute Endboss jetzt gewesen wäre. So ja, genau. Und das ist einfach nach 2 Minuten gewesen, wo du schon durch den ersten Level dann rumgegangen bist. Erstaunliches gewesen, das war mir jetzt auch nicht bewusst. Das Original erschien in der Spielhalle 85. Das Game kam nur 9 Tage nach der japanischen Version von Super Mario Bros. Raus. Das heißt jetzt, obwohl die beiden Spiele Jump'n'Run technisch ähnlich ein bisschen sind, auf die eine oder andere Art, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da nur so kurze Zeit, die wurden also quasi parallel entwickelt, und da hätte meines Verständnisses nach durchaus Inspiration von Super Mario dann drin sein können. Nee, die sind irgendwie parallel dazu zu den ähnlichen gleichen Schlüssen gekommen, nur für die Spielhalle unendlich viel schwerer gemacht als Super Mario. Auch die coole Sache natürlich, dieses Energieleisten und sowas gibt es nicht, aber das eine der ikonischen oder das ikonischste Bild, ne, dass du dann, wenn du einmal getroffen wurdest, deine Rüstung verlierst und dann in deine gepunkteten Unterbuchse dann dort herumläufst. War die damals schon gepunktet? Ich dachte, die wäre immer grün oder so gewesen. Ja, das wurde irgendwie geändert bei irgendwelchen Versionen, aber da blicke ich jetzt auch nicht mehr durch. Bei Maximo später kommt das halt so, dass du sie auch erkennen konntest. Aber ich glaube, damals bei den Sprites. Also wahrscheinlich war sie weiß oder so weiter, aber sie wurde mittlerweile ein bisschen gebrandet, gepunktet. Mhm. Wundert mich, dass es nie irgendeine Special Edition gegeben hat. Wahrscheinlich werden wir jetzt korrigiert oder so, wo mal die Unterbuchse dabei war. Ich glaube eigentlich ja. Es gab von Maximo. Du meinst, das war doch, wo es die Unterbuchse dabei war, das war doch hier Catherine. Genau. Ja, da gab es auch so. Bei Catherine gab es auch eine. Es war, jetzt muss ich dran denken, ich habe den. Und einen Kissenbezug. Ich habe einen der Entwickler. Und eine Pizzabox. und die Pizzabox. Ich hatte den Entwickler zu Catherine damals auf der Gamescom interviewt und der arme Kerl musste in dieser Unterbuchse mitten auf dem Showfloor dann dastehen und sich irgendwelche so gecasteten Hostessen dann an die Seite anschmiegen, damit das dem gut, Image da gegenüber dann passt. Muss ich ja auch machen auf der letzten Gamescom. Stimmt, aber du hast auch war das die letzte Gamescom, wo du getanzt hast auf der Bühne? Ja. Ich wollte eigentlich nie fragen, Tim, aber das waren ja schon sehr elegante Moves, muss ich sagen. Das hast du doch schon mal in Stöckelschuhen gemacht, oder? Ich hatte das auf der einen oder anderen Party schon mal gemacht und deswegen, als wir dann Mittwoch mit Ian und Simon dann irgendwie in irgendeiner Bar waren und natürlich dann schon den einen oder anderen alkoholfreien Cocktail zu uns genommen haben, da ist uns dann die Idee gekommen, ob man das nicht mal in einem Video machen könnte. Aber zum Glück ist das Video ja noch nicht entschieden. Ja, außer in der TV-Sendung war es ja drin. Gut, in der TV-Sendung ist so ein kleiner Ausschnitt. Aber wer guckt das schon im Fernsehen? Ne? Ja, also wenig Zuschauer, da passiert sowas nicht. Ja. Nee, die Unterbuchse ist dort mit dabei gewesen und ich weiß nicht, ob es für die Heimversion galt, wahrscheinlich für die NES-Version, die Arcade-Version musst du wie die späteren Spiele auch nicht nur einmal durchspielen, sondern zweimal, bevor du es komplett durchhast. Das war auch hat Ghosts and Ghosts aber auch, ne? Oder? Alle Spiele haben das. Also alle Spiele, die hauptsächlich zu der Ghosts and Goblins oder Ghosts and Ghosts-Serie dort zählen. Du kommst bis zu dem Endgegner, wo es eh hackeschwer ist. Den kannst du dann auch nur mit einer speziellen Waffe besiegen, die du vorher geholt haben musst. Wenn nicht, musst du ein, zwei Level vorher nochmal spielen. Lustigerweise ist der Endboss ja gar nicht so schwer, sondern das, was da vorkommt. Der Endboss, der allerletzte Endboss ist ja, okay, wie rum war es jetzt? Es gab Satan und es gab den Teufel. Genau, und Satan ist hier laut meinen Aufzeichnungen der von Ghosts and Goblins zumindest der letzte Endboss. Nee, es gibt ja beide in Ghosts and Goblins. Es kommen nämlich im Level davor, da kommen zwei, ich glaube Satans heißen die, und danach kommt ein Devil, das ist der Große, der zum Schluss kommt. Ja, der so groß auf dem Bildschirm überall verteilt ist. Ja, der ist so ziemlich fett und der wirft so kleine Feuerbälle. Mhm. Und davor kommen so zwei von so einem komischen, ja, ich glaube, die heißen Satans und der andere Typ heißt The Devil oder so. Und die sind eigentlich viel schwerer, die beiden, weil das halt zwei sind. Und die musst du gleichzeitig beide auch weghauen. Dann ich glaube, nacheinander. Dass der Red Arima auch schon so schwierig ist, ist halt so unfair verteilt, weißt du, im Spiel selber. Der Endboss ist vielleicht nicht unbedingt der schwerste und je nachdem, wie man sich anstellt, aber insgesamt war das Spiel einfach dreist schwer. Ja, aber es ist ja logisch, warum die, wenn sie aus der Spielhölle, nicht nur aus der Spielhölle, passt da sogar noch besser, wenn sie da rauskommen. Es wird natürlich extra so berechnet vorab, wie lang darf ein durchschnittliches Spiel sein, für wie viel Geld und wie ist man immer noch motiviert, da nochmal mehr Geld reinzuwerfen. Normalerweise würde man heute sagen, da hast du dieses typische Dark Souls-Feeling ein wenig, ne, wo du durch Verlieren wieder angespornt wirst, okay, ich habe bis jetzt ein bisschen gelernt, aber das Spiel motiviert mich weiterhin, das zu machen. Hier hast du noch diese Geldgrenze mit dazu gehabt. Ich könnte mir nicht vorstellen, in Griechenland hätte das vielleicht noch geklappt, weil wir da eine Handvoll Drachmen für ein Spiel ausgegeben haben, was also für eine Automatenrunde, was hier umgerechnet ein paar Cent gewesen wären, ein paar Pfennige. Hier eine Mark oder zwei Mark pro Runde in Deutschland hättest du es als Kind oder als Erwachsener nie durchspielen können, finde ich. Das hat mich auch immer abgeschreckt, muss ich sagen, als Kind so in Spielhallen, dass das einfach wirklich damals, finde ich, für so normale Kinder mit normalem Taschengeld, was man damals so bekommen hat, das war einfach viel zu teuer immer. Wie seid ihr denn da reingekommen? Also uns haben die selbst aus der Eisdiele, das war so ein 18er Bereich sozusagen, oder 16er Bereich, weil man halt als Kind nicht in den Automaten ja Geld reinschmeißen wurde, so und deswegen. Also bei uns standen die Dinger in so einem, weiß ich noch, bei uns in der Stadt, da konnte man auch so Bowling spielen. Das war so eine große Bowlinghalle halt. Ach so, okay, und da gab es so einen Bereich, da standen halt so ganz viele Sachen rum. Auch so die geilsten Sachen, wo man sich als Kind irgendwie so denkt, boah, geil, das will man unbedingt spielen. So, eigentlich spielt die halt scheiße. Sind so mit Skiern, wo man so auf Skiern Alpine Racer, konnte. Super. Oder mit einem Snowboard. Und die krasseste Scheiße stand da mal rum. Und man dachte sich immer, oh, ich will das alles spielen und so. Aber es war halt immer so teuer. Man musste jedes Mal seine Eltern anpumpen. Und dann immer so, hast du mal 5 Mark? Und so, bist du bescheuert, wofür denn? Ja, hier, für das Skifahren, das ist doch total scheiße und so, fahr lieber richtig Ski. Und kostet auch nur 5 Mark. Ja, und dann war das Thema erledigt, so, das war sehr schade. Ich muss mich auch da irgendwie, also wenn ich gespielt habe, sowas hauptsächlich in Griechenland, ist es ja anders gewesen mittlerweile. Ich war zwar jetzt schon länger nicht mehr in Spielhallen in Griechenland, aber die wurden ja zwischendurch mal verboten, inklusive Internetcafés, damit die Jugend dort irgendwie nicht verroht wird und so weiter. Zu meiner Zeit zumindest war das der Zeitvertreib Number One, wo das auch in Cafés mit eingebaut war und überall gab Spielhallen. Ich kenne es auch von vielen Leuten, die hier vielleicht nach Italien oder sonst wo gefahren sind. Ne? Die haben gesagt, ja, den ganzen Sommer habe ich Mortal Kombat gespielt in der Spielhalle und war danach am Strand und habe meine Rolex gekauft. von den ganzen Leuten, die dort dann die nachgebauten Sachen gemacht haben. Hier in Deutschland, wenn ich was am Automaten gespielt habe, dann war es entweder so von meinen Eltern verwandte gerichtetes Restaurant, und da weiß ich noch, da stand ein Pac-Man und ein Q-Bird Automat drin und in dem anderen auch noch ein Donkey Kong, ein Originaler, da ist ein bisschen Geld mit reingeflossen und ich kann mich ganz genau an den Moon Patrol Automaten im Karstadt erinnern, in Altona. Hier, wo einiges gelandet ist. Aber hier bist du schon ein bisschen reingekommen, hast natürlich für, ich habe damals 2 Mark Taschengeld die Woche bekommen. Ne? Das heißt, spielst du einmal, hast die halbe Woche kein Geld mehr. Ey, wisst ihr, was geil gewesen wäre? Stellt euch mal vor, es wäre damals so gewesen, dass wenn man sowas wie Ghosts and Goblins durchspielt, dass man dann Geld zurückbekommen hätte. Das wäre geil. Wie geil wäre das denn gewesen? Ey, es müsste es fantastisch gewesen. Das wäre super, ne? Dass du so richtig Jackpot kling, kling, kling, kling. Ja, genau. Man hätte das durchgespielt und bam, und du kriegst das ganze Geld wieder zurück. Und hast genug Geld, um irgendwie eine Woche lang zu spielen oder so. Das wäre doch der absolute Hammer gewesen. Also verdient hätten dann noch viel mehr Leute gespielt. Damals war die Belohnung ja die Highscore-Liste, wenn sie nicht den Stecker irgendwann mal gezogen haben. Also abends immer den Stecker. Dann. Aber das war ja immer so dann auch das, was die Leute auch motiviert hat. Ich glaube, weil wir eben gerade auch von Motivation der Spiele gesprochen haben, es ist so ein bisschen so Credibility gewesen. So kommst irgendwie rein in so in die Eissiedel und siehst dann oben so dein Kürzel so eingegeben auf Platz 1 mit Punkten und die ganzen Kiddies dann so, wie hat er das nur gemacht? Aber dann brauchst du eben auch wirklich sowas wie eine Eissiedel oder irgendwas, wo sich dann auch Kinder drumherum schauen. Wenn sich hier wie in den USA oder hier sonst in Europa so eine Automatenkultur in Deutschland entwickelt hätte, dann hätte das auch wesentlich also beeinflusst, was heute für Spiele hier gezockt werden und gemacht werden. Es gab ja sowas wie eine Automatenkultur damals. Ich weiß noch, als Vegas World hier noch in Hamburg irgendwie, da standen ja auch alle neuen Automaten mal sofort drin. Und hinterm Steindamm, da wo früher auch das englische Kino war, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, das City Kino? Nee, Quatsch, wie hieß denn das? Egal. Und da gegenüber war auch eine Spielhalle und da hatten sie ganz früh die Automaten, wo dann alle dachten, okay, das ist die N64-Grafik, wo Rare dann Killer Instinct und Cruising USA und sowas alles drin war. Die hatten sie super früh da als aber Aufsteller. Aber das Typische aber dann eben hier in Deutschland, ab 18 darfst du nur offiziell rein. Genau, das ist das Problem. Und die Leute, die eigentlich wirklich voll Bock drauf gehabt hätten, in Vegas World bin ich auch ein paar Mal dort gewesen, war natürlich cool, wenn du dann 5-6 Sega-Rally-Maschinen zusammengeschaltet dann siehst, damit du dann gemeinsam dort fahren kannst oder den neuen MK4-Automaten oder sowas so zum Ausprobieren und Virtua Cop und wie sie alle heißen. Aber als Kids, wenn ich da reingekommen wäre, hätte ich mit wesentlich größeren Augen mich dann richtig reingeheftet. Und hier war eher die, ich weiß natürlich nicht, wie es bei euch gewesen ist, ich bin dann in die Kaufhauskultur hier reingekommen, wo man im Kaufhaus dann abgehangen hat und dort Super Nintendo und Mega Drive gespielt hat. Ja, Karstadt, Gregor. Ey, das waren auch mal diese Leute, die dann da ewig standen, ey, wie ich die gehasst habe, so. An diesem wahrscheinlich. Ey, aber ohne Scheiß, du kommst da rein, so nach der Schule oder so, und du hast jedes Mal das Gefühl, so, oh, hoffentlich ist so eine blöde Konsole da frei. Gehst da ran, da steht wieder irgend so ein Spacko, ey, und der geht da einfach nicht weg. So, der hat wirklich den ganzen Tag anscheinend nichts anderes, sondern die ganze Zeit da dran zu stehen. Niemand anders kann spielen. Das fand ich immer so scheiße, ey. Ja, sind auch. Ich hätte echt Mordgelüste, hatte ich da immer. Wenn dann die älteren Kids oder sowas dort gewesen sind, wahrscheinlich so ein stämmiger Türke stand dann immer im Karstadt irgendwie hier davor, der hat dich auch dann immer schon geboxt, ne? Wenn du dann da rangehen wolltest, hast du lieber Abstand dann davor genommen. War ich immer zu nett für. Wahrscheinlich hätte ich so machen sollen. Ja, wirklich. Also hätte man auch anders hier nicht rankommen können. Aber das ist natürlich. Deshalb spiele ich auch eher Konsolensachen als jetzt, denk mal, wenn das anders gewesen wäre, dann wäre hier nicht das PC-Gaming so abgegangen, wenn sich hier mehr die Automatenkultur dann aufgebaut hätte. Aber viel damit hängt auch wirklich zusammen, weil die Konsolenwelle dann ja schon mehr oder weniger anfing. Also weißt du, dann fing NES und sowas alles an. Das heißt, man konnte eigentlich relativ okay Grafik auch zu Hause genießen. Und deswegen gab es das gar nicht mehr. So, die Kids waren gar nicht mehr in der Spielhalle drin, weil die Eltern das natürlich auch nicht wollten, dass sie sich damit irgendwie so Bagaluten, sag ich jetzt mal, da rumtreiben oder so. Und deswegen ist es natürlich schöner, wenn sie ihre Kinder dann kontrollieren können zu Hause. Aber das passt auch ganz gut, wenn wir dann von Ghosts and Goblins ein bisschen zu Ghouls and Ghosts dann gehen, dem Nachfolger, der im Grunde, wenn man nicht genau hinguckt, eigentlich fast austauschbar ist. Ne? Das Ding sieht visuell besser aus als Ghosts and Goblins, kam 3 Jahre später raus, hat ein paar Upgrades intern, dass man jetzt noch eine goldene Rüstung dazu haben grüne kann. Grüne Rüstung. Ich glaube, die grüne Rüstung war die schon bei Ghosts and Ghosts oder schon erst bei Super Ghosts and Ghosts? Achso, ja, bei der Super Ghosts. Ich glaube, die kam noch dann dazu, aber die habe ich zum Beispiel dann nicht mehr wirklich in der Spielhalle irgendwie gesehen, sondern das war auf dem Mega Drive damals gewesen. Das war eins der Spiele, wenn du das Mega Drive im Laden gesehen hast, da war der große Screenshot hinten dran. Eines der Grundgames, mit dem man das Mega Drive verkauft hat, neben Altered Beast und wie sie da heißen. Das hat sich auch richtig gut dann daheim gespielt. Also wenn du nicht direkt einen Vergleich gehabt hättest, hätte ich gedacht, ey, das ist jetzt Spielhallen-Game, was ich jetzt daheim zocke. Und das zeigt den Fortschritt gegenüber. Die Grafik war krass, ne, eigentlich. Die sah richtig gut aus. Die hat jetzt, ich habe eine Handvoll Screenshots von den x-fach verschiedenen Versionen, die es wieder gab, dann mal gesehen. Damals natürlich dann nicht mehr die ganz, ganz billige Computer, aber bis auf ein paar Abstriche oder ein paar Parallax-Grafikebenen und alles, was da hinten da ist, ist es eigentlich recht originalgetreu gewesen. Die Gegner auch schön riesig. Ne? Der allererste Endboss mit diesem Kopf, der dann weggeht, der grüne, der dich ein bisschen ankotzt und alles, was mit bei ist, das haben sie auf dem Mega Drive damals gut umgesetzt. Und das ist, glaube ich, auch eins der Dinge, dass das Mega Drive hier richtig verkauft hat. Ich muss aber auch sagen, da fand ich auch immer die erste Welt, fand ich da immer am hübschesten. Das fand ich auch bei Ghosts and Goblins schon. Irgendwie habe ich da immer das Gefühl gehabt, dass sie über der ersten Welt sich immer am meisten Mühe geben, weil die wissen, dass die meisten Leute nicht über die erste Welt drumherum kommen. Und dann danach, also zum Beispiel, also bei Ghosts and Goblins auch diese, danach kam ja echt nur noch Scheiße eigentlich. Diese Stadt sah schon mega scheiße aus. Dann kamen, glaube ich, noch 2 Höhlen und dann zum Schluss diese komische Burg. Mhm. Das sah ja eigentlich alles total Grütze aus. Und das erste Level, was so mit diesem grünen, dieser Friedhof mit den Wiesen und so, das sah alles 1000-mal besser aus eigentlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein bisschen reduziert wurde in der Hinsicht. Ich bin da auch nicht so viel weiter dann gekommen. Ich habe das zwar einigermaßen weit gespielt, kann mich aber nicht mehr an so viele Details von dem erinnern, weil ich eher beim Super Ghosts and Ghosts dann richtig reingestiegen bin. Erst später, ich weiß nur, dass viele auch Kids aus meiner Umgebung dann, die einen Mega Drive dann hatten, Ghosts and Ghosts, das ist es, oder Golds and Ghosts, oder wie es auch immer genannt wurde, wo wir kein Englisch konnten. Wir haben ja auch Castlevania? Ja, wir haben alle Castlevania gespielt damals. So ist es. Ich brauchte Jahrzehnte, bis ich diesen Sprachfehler rausbekommen habe. Es gibt auch Leute, die spielen heute noch Metroid. Soll's geben. Wir spielen Metroid oder das tolle NES-Spiel Kickle Kabickle. Oder wie heißt es? Kickle Cubicle heißt es eigentlich, ne? Das ist so ein Puzzle fürs NES, aber passt da alles irgendwie selbst benannt. Nee, das ist damals richtig gut abgegangen. Kann man mittlerweile ja auch auf diversen Collections oder Capcom Arcade Zusammenfassungen oder sowas spielen. Rein, wenn ich hier nochmal meine Detailliste gucke, über die neue Rüstung hatten wir gequatscht. Mega Drive Version hat sich übrigens ein bisschen leichter gespielt, weil man dort Schwierigkeitsgrad einstellen kann. Man kann Continues unendlich haben. Man kann die Leben einstellen und wichtig, wenn man sich hinkniet, kann man die Richtung wechseln. Das konnte man nämlich, wenn man hingekniet ist in der Arcade fast, konnte man nicht nach vorne und hinten schießen, sondern war auf die Richtung fixiert, wo man da gerade ist. Ich glaube, das hat enorm weitergeholfen, weil die Gegner, die spawnen ja fast random irgendwie raus, ne? Diese komischen die aus dem Boden, aus dem Boden kommen. Gute Frage, spawnen die eigentlich random? Ich glaube also schon. Mir kam es manchmal so vor, egal wo du stehst, dass sie genau unter dir dann rauskommen. Also, ja, dass du es nicht triggern kannst, dass sie irgendwo anders rauskommen. Es gibt immer bestimmte Platzierte, wie diese dicken Pflanzen, die dich dann anballern, dann die haben dann den Punkt, den sie da haben. Und ich weiß nicht, ob bei Ghosts and Ghosts schon so war, dass sich die Gegend auch verändert hat oder kam das erst später. Das kam erst mit der Super NES-Version. Auf dem Super Nintendo, ne, wo dann der Level größer wurde und tiefer wurde. Also das Ding hat schon damit gespielt, dass du dich gut mit der Game-Mechanik auskennst und dann wirklich antizipieren kannst und nicht einfach auswendig lernst, da ist Gegner X, da ist Gegner Y und ich muss zu der Millisekunde springen und dann habe ich es. Nee, du musst es irgendwie schon wirklich auch können. Das hat ja echt viel mit Zufall dann auch zu tun, wo du vorhin noch Super Mario erwähnt hast, dass die beiden Spiele irgendwie damals gleichzeitig rausgekommen sind. Du siehst aber schon daran, dass halt Mario eine andere Sprungphysik verwendet als zum Beispiel Ghouls and Ghosts und Ghosts and Goblins Spiele. Mhm. Die sind dadurch, finde ich, auch so schwer, weil das so schwierig einzuschätzen oder wie gesagt, die springen ja immer in bestimmten Winkel. So. Du hast schon ziemlich einen Bogen. Genau, und das finde ich total schwierig. Also du hast ja auch nicht dieses System, dass du einen kleinen und einen großen Sprung machen kannst. Genau, es gibt du kannst immer nur springen oder nicht springen. So ähnlich wie bei Prinny, würde ich sagen. Also das macht wirklich ein Spiel für mich auch schwieriger, dass du halt schon, du springst los und siehst dann schon so, shit, das wird nichts, aber dann kannst du halt nichts mehr machen, dann kannst du den Sprung nicht korrigieren, glaube ich auch nicht so in dem Fall. Natürlich das Gute ist, zumindest, dass das ja eigentlich nicht so viel Plattformer-Elemente jetzt eigentlich, sag ich mal, hat, so krasse, wo du jetzt, da gibt's ja, glaube ich, nur dieses, also beim ersten Teil gibt's ja, kann ich mich noch an dieses Level erinnern mit diesen Wolken, da ist man, glaube ich, auf so Wolken Das war ja so eigentlich, glaube ich, so das Einzige. Ansonsten hatten wir ja, glaube ich, gar nicht so krasse Sprünge, die man so machen muss, oder? Nee, das kam erst später dann dazu. Ja. Du musstest ja auch bei manchen Gegnern, also im Sprung dann halt schießen. Ja, ja, klar. Ja. Wenn du das Pech auch hattest, mit irgendeiner der beschissenen Waffen irgendwie dann ausgestattet zu werden. Das ist sowieso nochmal so eine Frage, was die geilste Waffe ist eigentlich. Das wollte ich euch sowieso noch fragen. Die schnellen Speere, glaube ich. Die Anfangswaffe? Ja, also die, wenn die... Ist sie auflevelbar gewesen damals? Also die auf jeden Fall schnell... Nee, Quatsch, nee, die Schwerter waren, dass die schneller die waren. Messer, die kleinen Messer hattest die du sind doch, am schnellsten die gewesen. Die sind die geilsten eigentlich, finde ich auch. Würde ich auch fast sagen. Du hattest immer das Gefühl, dass du dich am besten mit denen wehren kannst, weil du einfach in der hohen Frequenz dann raushauen konntest. Wenn es irgendetwas war, wie diese komischen Feuerfackeln oder sowas später, die noch einen die speziellen so Bogen machen, dann, machen und dann auf dem Boden dann... Ey, du hast nie was damit getroffen. Ja. Ich habe letztens nochmal so ein Let's Play gesehen, wo einer nur mit den Dingern gespielt hat. Ey, da habe ich mich gefragt, was ist denn los mit dir, ey? Diese Teile, also ich meine, die sind doch voll random so. Erstmal fliegen die in einen Bogen. Also was ist das für ein Scheiß so? Wieso will ich denn eine Waffe, die in einen Bogen fliegt? Und dann ist es ja auch noch so, dass wenn die auf den Boden kommt, dann brennt die ja so komisch. Und wenn man irgendwie, glaube, ich weiß nicht was, eine oder zwei oder so. Auf jeden Fall, wenn man, glaube ich, zwei oder eine von den Fackeln geworfen hat, dann musste man ja erst warten, bis die ausgebrannt ist. Und dann konnte man erst die nächste werfen. Also die Waffe ist wirklich voll für den Arsch, einfach nur. Ja, das sind die, dadurch, dass die Spiele so schwer sind und auch so, man kann sie es noch schwerer machen, als es eigentlich schon wäre, sind sie ja perfekt für so Speedrun und Skill-Speedrunner oder sowas geeignet. Und da gab es ja auch zu diesen Awesome Games dann Quick, wo die Leute dann für Spenden für die Krebshilfe dann Spiele durchgezockt haben, so schnell es geht. Da sind die Ghosts and Ghosts oder Ghosts and Goblins Speedruns fast am beeindruckendsten. Da sagt er, ich nehme nur die Billow-Waffe und ich spiele das mit einer Hand jetzt nur durch. Mhm. Und dann denkst du, okay, dem möchte ich nachts nicht irgendwie begegnen, wenn er gerade... Das ist das, was ich meinte mit Credibility. Diese Art von Spielen, oder wir kommen ja nachher auch zu Mega Man noch, ist halt wirklich auch heutzutage noch schwer. Und dieser Vergleich mit Dark Souls oder so irgendwas... Bei Dark Souls kannst du ja auch irgendwie notfalls noch aufleveln oder grinden, bis der Arzt kommt. Bei diesen Spielen, bis auf dass du dir halt eine gute Rüstung holst oder so, bist du wirklich auf deine Skills angewiesen. Ja, das ist immer diese klassische, wie wird's genannt, dieses Muscle Memory. Eben so, auch wenn du ein Instrument lernst, ist ja genau das Gleiche, dass du erstmal dann, du weißt ungefähr, was du für Akkorde greifen müsstest oder wie das dann ausschaut, nur du musst quasi die Erinnerung schon im Finger haben, wie sich das bewegen muss, an welcher Stelle es dann ist und wie der Level aufgebaut ist, das muss ich nicht nur im Hirn einbrennen, sondern auch wie schnell sind die Reflexe, wann kann ich nach hinten, wann kann ich nach vorne und das kann enorm präzise werden dann irgendwann mal, weil die Spieler es auch verlangen, dass das enorm präzise wird. Man muss nur die Geduld haben und auch wirklich die Motivation, sich da richtig rein zu verfechten und ein bisschen Talent vielleicht auch noch dafür. Das auf jeden Fall, also das muss halt sauber und präzise sein und das sind die Spiele halt auch. Also es ist nicht so, dass du da einen Input-Lag oder so hast. Jetzt, ich weiß nicht, deswegen musste ich lachen, als du vorhin sagst, mit dem Flightstick, das ist glaube ich der absolute Albtraum. Weißt du, wenn du erst so einen Weg hast, dann mit dem Stick, damit er dann halt sich nach irgendwie nach das vorne... Das war eh das Schlimmste, das ist so ein ultra labberiges Ding gewesen. Ich weiß, dieser komische Graue, den hatten viele, der dann wurde den noch irgendwie... austarieren musstest am Anfang, wo die Dead Zone genau ist, damit du die Mitte auch exakt die Mitte ist zum Springen. Und auf den Computern war es ja eh, dass du keine Taste zum Sprung benutzt hast, sondern Stick nach oben. Was ja nochmal, finde ich, ein bisschen schwieriger ist bei solchen Sachen. Dann oben und dann springen und dann wieder zurück. Ich habe etliche Quickshots auseinandergebrochen. So, das war so eines der größten Enttäuschungen jemals in meiner Videospielgeschichte, so, dass ich mir dieses Ding gewünscht habe, so einen komischen Stick da, so einen Joystick. Und das Ding war so dermaßen scheiße, ey. Und ich habe das so gehasst, dieses Teil. Weil ich wirklich das erste Spiel, was ich damit ausgelöst habe, ist einfach unspielbar. So ungefähr 10-mal besser, damit der Tastatur kannst du einfach spielen. Ja. Und einfach nur eine Pfeiltaste nach oben drückst, um zu springen. Und da musst du halt diesen komischen Stick erstmal so einen halben Kilometer nach oben rammen, so. Und du kriegst schon voll Schulterschmerzen, weil du das mit diesem Ding, Alter, rumrotieren musst, irgendwie, als ob du in so einem Kochtopf rührst, irgendwie. Also das war da so lobe ich mir ja den Amiga mit dem Competition. Also das war nämlich früher immer, es gab wirklich Leute, die mit dem Quickshot super. Gespielt haben oder Quickshot 2 und das war echt die absolute Pest für so ein Spiel, weil es so unsauber war und der Competition war halt am Anfang selbst ohne die Mikroschalter war der echt super präzise. Ja, auch mit dem Mikroschalter natürlich hat er dann gut funktioniert. Du hattest aber auch da muss ich sagen, du musstest auch auf dem Amiga nach oben drücken, um zu springen, weil du immer noch nur die eine Taste dann hattest da und die wurde nicht für Springen verwendet. Das kann man ja auch genauso gut mit oben machen. Ja. Und das Einzige, wo ich nach oben für Springen akzeptiere, ist bei Prügelspielen mittlerweile. Ansonsten möchte ich das lieber bei einer Taste haben, weil das einfach sich nicht intuitiv anfühlt. Wir fallen gerade noch rein, ich habe mal mit dem Kumpel damals Street Fighter 2 die PC-Version mit der Tastatur gespielt. Wir haben es probiert und ich glaube nach 3,5 Stunden tatsächlich einen Spinning Pile Driver angegeben über die Tastatur. Das verstehe ich aber auch nicht. Wie kannst du denn sowas wie Ghosts and Ghosts mit Tastatur spielen? Also das glaube ich, können sogar ganz gut. Ghosts and Ghosts mit Tastatur ist doch super. Ja, das sind doch digitale Eingaben. Ich finde nur irgendwie, ich brauche irgendwie was, also diese Bewegung, die man da macht, diese Präzision und dann mit den Tasten so, das ist ja nichts, ich kann ohnehin nicht mit Tastatur gut spielen, muss man dazu sagen. Aber also das geht, finde ich, top. Das ist eigentlich das perfekte Spiel dafür. So Jump'n'Runs kann man super damit spielen. Ja. Ja. Wenn du sowas wie Commander Keen und die anderen Sachen damit gestellt hast, schau dir die, all die Leute, die über WSAD dann die Shooter machen. Ne? Da sind die präzisen Bewegungen digital über die Finger dann gemacht, über Zeigefinger, Mittelfinger, und es muss nicht alles mehr über die Daumen ablaufen, wie man es dann sonst erstellt. Also ich muss sagen, das Einzige, wo ich sage, das ist wirklich richtig, richtig scheiße auf dem PC, waren früher die Fußballspiele. Also das auf der Tastatur, das war echt immer voll der Krampf. Also FIFA jetzt, wenn es diagonal auch noch isometrisch ist oder ja, Kickoff oder Microprocessor. Was da vorher noch alles gab, also FIFA auch, also ich weiß noch, was waren das, FIFA 96, glaube ich, oder so, habe ich damals auch auf dem PC gespielt, das war so scheiße, ey. Ich meine, man gewöhnt sich ja dran. Damals ist es ja so, oder ich meine, du warst ja da schon wahrscheinlich in der Rente oder so, aber ich war ja dann noch sehr jung und da ist es ja so, dass man sich da eigentlich nicht drüber, man gibt nie dem Spiel irgendwie die Schuld. Man nimmt das so an. Okay, das muss irgendwie dann aber eher nee, also bei persönliche mir war das, Sache sein. Doch, bei mir war das immer so, also man kriegt dieses Spiel, man spielt das dann halt und alles, was man dann irgendwie, wenn man es irgendwie, wenn die Steuerung nicht funzt, dann habe ich das immer an mir selber festgemacht. Habe ich einfach so lange geübt und so lange mit Tastatur weitergespielt, bis es halt ging. Ich habe nie gesagt, oh, scheiß Spiel, mit Tastatur lässt sich jetzt voll scheiße steuern, spiele ich nie wieder, sondern ich habe das einfach so lange gespielt mit meinem Kumpels halt, bis wir dann irgendwann das mit Tastatur spielen können. Also dieser Hintergedanke, da werden sie sich bestimmt was dabei gedacht haben. Ich weiß es eben nicht richtig. Ne? Das, kann ich tatsächlich nachvollziehen. Ne? Also auch bei diversen anderen älteren Sachen, auf dem Atari und so weiter, hey, du kannst es nur nicht so gut. Du musst da nochmal ein bisschen besser reinkommen. Das mit dem Springen ist aber auch, wenn ich drüber nachdenke, so klar, bei Bubble Bobble springst du ja auch mit nach oben drücken. Das war am Anfang, wenn man das nach langer Zeit mal wieder spielt, denkt man so, hä, das ist ja voll merkwürdig, aber man gewöhnt sich dann natürlich auch. Habe ich auch mit Tastatur gespielt, Bubble Bobble. Ja. Das geht auch ganz gut. Meine große Schwester, also ich habe zwei Schwestern, meine ältere Schwester von den beiden, ist auch vor ein paar Jahren auf einem Bubble-Bobble-Trip dann gewesen, hat sie extra den Arcade-Stick von meinem Bruder dann geliehen und hat dann x-fach die Master-System-Fassung dann damit gespielt. War auch echt ein Hammer-Spiel. Weil das die beste war. Ja. Ich habe damals mit meinem komischen Flight-Stick, oder wie dieses Ding hieß, was ich da hatte, habe ich immer Red Dwarf gespielt. Kennt ihr das noch? Mhm. Ja, das fand ich echt ein Hammerspiel und dafür habe ich mir dieses Ding eigentlich gekauft, sonst konnte man dann halt so, wie nennt man das? Also dann muss man halt dann erst so alles eingeben, was wo sein soll, welcher Knopf und so. Und dann habe ich das alles eingestellt und alles irgendwie mit meinem Vater zusammen da irgendwie gemacht. Und dann habe ich das erstmal gespielt, dann habe ich direkt gemerkt, das ist echt der letzte Scheiß. So, das geht tausendmal besser mit Tastatur. Ich überlege gerade. Direkt wieder weggestellt. Wie war denn die Tastatur, also wie hast du denn darauf gespielt auf der Tastatur? Die Pfeiltasten schätze ich mal. Also mit welcher Hand hast du was gemacht? Hast du mit der rechten Hand gesteuert und mit der linken dann die Space-Taste zum Springen oder Schießen? Genau. Weil für mich war das hört sich jetzt auch total absurd an, aber ich vergesse das auch immer wieder. Früher, wenn ich der Atari, dann bin ich halt groß geworden, da war der Feuerknopf mal links. Das heißt, mit der rechten Hand hast du gelenkt, mit der linken geschossen. Beim Quickshot hätte man sich das aussuchen können. Ich war aber so trainiert schon darauf, dass ich mit der rechten Hand immer gesteuert habe, mit der linken geschossen. Irgendwann kamen Pads dazu, ein Controller, und dann steuerst du mit der linken Hand. Das war eine mega schwierige Umgebung. Ja, vor allem irgendwann kam dann WASD halt, und dann musstest du immer mit links, also dann hast du ja alles, dann waren auf einmal alle Spiele WASD-Steuerung. Ja. Und du musstest immer diese krasse Controls mit der linken machen. Mhm. Und früher hast du immer nur mit der rechten, also zumindest ich, habe immer nur die Pfeiltasten mit der rechten Hand halt gemacht. Deswegen frage ich, weil dann, klar, durch diese Steuerung, du musst halt das, was du seit Jahrzehnten präzise halt mit der rechten Hand gemacht hast, musst du auf einmal mit der linken machen. Und weißt du, das ist auch irgendwie so eine Umstellung, bei so einem Spielen. Ja, ich habe mich sehr unfähig das erste Mal mit einem NES-Controller gefühlt, weil ich nicht verstehen konnte, wie dieses Prinzip funktionieren soll. Ich war nur Joysticks gewöhnt und dann sehe ich, da ist so ein Kreuz drauf, ich kapiere das nicht. Ich weiß nicht, wie soll man damit steuern können? Es klappt natürlich dann irgendwann, das lernt man, aber das muss man vielleicht wie so ein Linkshänder, der sich zwingt, dann nur noch mit rechts zu schreiben. Irgendwann geht's, ne? Und du fragst dich, warum ich das nicht schon immer gemacht habe. Aber das sind so eine Sachen, die auch viel dann dabei ausmachen einfach. Weißt du, diese Präzision, die man sich antrainiert hat, musst du halt einmal komplett umlernen dann wieder bei so einem Spiel. ja, lass uns mal kurz über die anderen Ghost & Ghost Teile noch quatschen, damit wir die auch hier mit drin haben. Mein Favorit auch heute noch ist Super Ghost & Ghost auf dem Super Nintendo gewesen. Ganz Launch-Titel, glaube ich, war es nicht, aber zumindest sehr nah dran am Anfang. Ich hatte es damals gekauft, ich habe es sogar durchgespielt auf dem Super Nintendo, damals zweimal durchgespielt mit dem richtigen Ende und so weiter, aber das kam wahrscheinlich nur durch unendlich Continuous und tagelang Anlassen die Konsole dann zustande. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, wir waren damals mit der Schulklasse im Italien-Urlaub und ich hatte tatsächlich das Super Nintendo mal mitgenommen, ne? Und ja, ne, und da hatten wir das an dem Fernseher da unten in der Jugendherberge angeschlossen. Und dann sind wir, nachdem wir vom Strand zurückgekommen sind, haben wir mal... Hast du das immer stehen lassen? Einfach so? Nee, nicht stehen lassen. Ich habe das bei mir dann ausgepackt und dann haben wir dann da Achso. gespielt. Anstatt, die Alternative wäre gewesen, irgendwie Beverly Hills Cop auf Italienisch zu gucken, was da gerade auf Rai Uno und Due... Ist auch nicht schlecht. Dann läuft. Das kannst du einmal machen, aber dann war es durchaus angenehm, da mal ein bisschen Super Ghost & Ghost und die anderen Anfangs Super Nintendo-Spiele zu spielen, Super Tennis und Super Soccer und wie sie dann alle hießen. Das erste Teil, was es nicht in der Spielhalle gegeben hat, Super Ghost & Ghost, sondern nur auf dem Super Nintendo und finde ich heute auch noch eins der visuell schönsten auf dem Super Nintendo gewesen. Da hattest du richtig diese ja, Monster-Gothic-Sonstverstimmung eingefangen. Du hattest neue Optionen. Der Doppelsprung war der Wahnsinn, dass du endlich dann auch zweimal springen kannst und mitten in der Sprungrichtung die, das nochmal verändern kannst, nach hinten springen, wenn du dich nochmal gerade ein bisschen retten willst. Du hast diese grüne Rüstung jetzt mit dabei gehabt, wo nochmal eine Stufe reingekommen ist. Und ich weiß noch viele der Level, die sehr viel von diesen Mode 7-Effekten benutzt haben. Ne? Also Super Castlevania hatte ja damals auch diesen Kronleuchter-Level, ne? Oder wo du auf dieser riesigen Fledermaus gewesen bist, die sich dann in 3D durch den Level gedreht hat. Während Im Intro war doch da auch irgendwas Krasses, oder? Im Intro müsste dieser 3D-Flug gewesen sein, wie die Prinzessin wieder mal wieder entführt wurde. Es gab die Level bei Super Ghost & Ghost dann einmal, die so ein bisschen wie Nebulus auf dem C64 aufgebaut waren. Turm, also der Turm, der sich dreht, wo du läufst und hinter dir dreht sich dieser Turm akkurat dann hinterher. Weiß ich, es gab noch einen anderen Namen für Nebulus, der ist wahrscheinlich ein bisschen bekannter. Ich kenne das auch nur als Nebulus. Mit diesem kleinen Schweinemonster, was sich dann, also Frosch-Schweinemonster, also so den Level gab es. Und oder diese eine, wo du dich in diese Fleischkäfige dort reinpackst und dann dreht sich der komplette Level, weil du mittendrin in einem riesigen Monster dran dabei bist. Da hat sich, also sehr einfallsreiches Zeug dort gewesen, aber trotz vieler Continues, trotz und so weiter, war es nicht minder leicht, ja. Dort gewesen. Aber ein sehr, sehr schönes Spiel. Es gibt auch übrigens noch eins einen Port für den GBA. Dort, der war mir leider entgangen damals. Kann ich mir vorstellen, dass das wahrscheinlich sich schwerer gespielt hat, weil so Handheld-Ports, die haben ja immer reingezoomt in den Level, ne? Damit du die Figur größer sehen kannst und nicht so klein auf dem Bildschirm. Aber dadurch hattest du nicht mehr Übersicht und du konntest die Gegner nicht sehen. Die sind erst aufgetaucht, als sie kurz vor dir waren und sind dir an die Nase geklatscht. Da war es schon sowas wie Sonic damals beschissen. Ich kann mir vorstellen, dass das Ghosts and Ghosts oder Super Ghosts and Ghosts da nicht so gut drauf gelaufen ist. Immerhin hattest du neue Level und alte Gegner, die da nochmal mit reingefärscht dann wurden. Mit 1 Million das bestverkaufte Game vom Capcom aus der Serie übrigens. Über 1 Million dann weltweit verkauft. Was, Super Ghosts & Ghosts? So, Super Ghosts & Ghosts, genau. Das ist aber echt nach wenig an, finde ich jetzt, wenn man nach aktuellen Zahlen so geht, weil das ja echt so bekannt war, das Spiel. Ja, du musst das vielleicht auch im Kontext sehen. So viele Konsolen gab es damals noch nicht. Ne? Und für ein Spiel, was nur auf einer Konsole rausgekommen ist. Ja, das war nicht und nicht eben dann Amstrad, Amiga, Atari ST, CPC, C64 und so weiter mit dabei gehabt hast. Also ist das schon durchaus hilfreich. Du hast Maximo kurz erwähnt, dann Marc, das war ja der erste 3D-Auftritt sozusagen der Serie. Genau, auf PlayStation 2 müsste das gewesen sein. Endlich lange Zeit, 91 war Super Ghost & Ghost, 2002 und 2003 gab es erst die beiden Nachfolger sozusagen, die ersten beiden neuen Spiele, die von einem Ami-Team gemacht wurden. Das hieß, wie ist es, Studio 8. Die haben unter anderem Final Fight Revenge und Final Fight Streetwise gemacht. Bekanntes Team. Was ist das denn? Final Fight Revenge war so ein Streetfighter-mäßiger Prügler für den Saturn mit Final Fight-Charakteren, ne, wenn ich mich nicht irre. Und Streetwise war für die Xbox 1 zumindest damals gewesen, da hatte ich es drauf gesehen, ein so Allerweltsprügler, läufst herum und ist ein bisschen so eben wie Final Fight oder Streets of Rage mit ein bisschen 3D-Optik. Damit ist das wie Bouncer oder was? Waren beide nicht so berauschend. Ich weiß noch, die Maximo-Dinger waren an sich ganz gut, aber auch wieder hacke-hacke schwer dann gewesen. Na, immerhin flüssig mit 60 Frames pro Sekunde, das ist schon mal toll für einen Jump'n'Run, aber allein die Tatsache, dass du fürs Abspeichern Geld bezahlen musst und wenn, ja, du musstest immer so 100 oder wie viel? 100 Münzen, glaube ich, immer bezahlen. Sammeln und dann abspeichern, die bezahlen, aber wenn du das gemacht hast, hattest du nicht genug Geld für Upgrades, die aber auf jeden Fall nötig gewesen sind, so Health-Upgrades und so weiter, sonst kannst du das Spiel nicht durchspielen. Denkt sich denn sowas aus, ey? Das führt sich aber auch in Richtung Dark Souls, so ein bisschen an, so, du wirst dafür bestraft, wenn du scheiße spielst, so, entweder verlierst dein Geld und kannst normal spielen, oder? Was an Dark Souls zumindest nicht, oder wo man den Vergleich nicht ziehen kann, das hat auch so Block- und Parry-Systeme gehabt, aber die Gegner waren viel zu schnell, dein Blocken hat sich dann auch so ein Blockbalken abgebaut, wenn du das gemacht hast, dass du nicht auch perfekt blocken kannst, also die Gegner haben dich kaputt gemacht. Genau wie bei Dark Souls. Haben dich kaputt gehauen. Ne? Könnte man sich vielleicht dann nochmal ausprobieren. Ich habe die beiden Sachen mir nochmal gekauft für die PS3. Im PSN gab es die für 5 Euro Maximo und das zweite ist dann auch mit dabei gewesen. Die Dings-Version, die PS2-Version habe ich und da bin ich eigentlich auch sicher, dass es das erste Spiel sein müsste, wo man wirklich die Hose auch richtig visuell dann irgendwie erfassen kann, weil davor... Und also vorher konnte man die Punkte nicht rendern, erst durch die Auflösung der PlayStation 2. Punkte oder Herzchen? Ja, ich glaube, Punkte müssen es eigentlich sein, ne? Ja. Ich bin gerade nämlich auch ein bisschen am Schwanken, weil ich habe immer Catherine im Kopf und bin jetzt nicht ganz sicher, ob das nicht Herzen waren auf der Hose drauf. Und das ist ja auch ein anderer Charakter, muss man dazu sagen. Es ist Arthur gewesen. Genau, und jetzt ist halt Sir Arthur ist der gewesen. Hier ist der Maximo, der wurde von Achilles getötet. Kann ich mich nicht dran erinnern, damals im griechischen Unterricht, im griechischen Schulunterricht, dass das passiert also ist. Also achillische Freiheit. Ich glaube nicht, dass sie dir die sämtliche Namen aller Charaktere, die von Achilles jemals getötet wurden, im griechischen Unterricht beigebracht haben. Hier, so eine geile Liste. Lerne bitte diese 2500 Namen auswendig. Ach, du kennst den griechischen Unterricht nicht. Das war der große Spaß. Immer nachmittags nach der deutschen Schule schön in die griechische rein. Was übrigens auch dann reinpasst, weil ich während Schulfach der dann... irgendwann war es mir dann scheißegal und da habe ich einfach Gameboy gespielt mitten in der Klasse. Das hat die Lehrer auch nicht interessiert. Du bist ja ein Frechdachs. Richtig krass. Du hast gesehen, zu was das geführt hat. Ja, ich wollte gerade sagen. Normalerweise wäre jetzt irgendwie in einer anderen Position, aber podcastend. Nee, zumindest Maximo ist der Charakter und ihm wird geholfen vom Grim Reaper, vom Tod, der sich darüber echauffiert, dass Achilles die ganzen Seelen aus der Unterwelt ihm klaut und für seine eigene Zwecke dann dort missbraucht. Zwei Teile hat es gegeben, das Original Maximo und dann The Army of Sin, wo es um mechanische Monster ging, die Menschenseelen bei sich hatten, die man bekämpfen musste. Und beide Games gibt es jetzt dann... Jetzt kommt raus, Dark Souls ist voll das Rip-Off. So. Dark Souls, Demon's Souls, alles von Maximo geklaut. Ist es wahrscheinlich. Wenn sie es mischen würden mit Dragon's Dogma oder sowas, hätten wir wahrscheinlich das perfekte Spiel dann irgendwann mal, da hättest du alles, was da ist. Aber komisch, dass irgendwie, wie viele Jahre sind dazwischen gewesen, zwischen der letzten Ghouls and Ghosts Revision also, und dann? Es gab natürlich immer mal so ein Remake oder ein Update und so weiter, aber das eigentliche neue Spiel, das sind 11 Jahre gewesen, ne? 91 gegenüber 2002. Komisch, weil normalerweise ist ja so, dass Capcom eigentlich probiert, ihre Serien, die halt stark sind, kommen wir bei Mega Man dann auch noch dazu, immer auf jeder Konsolengeneration zu etablieren bzw. neu zu erfinden und so. Und dann so ein Riesensprung, klar in 3D dann auch, aber das ist auch gar nicht mehr nach dem alten Prinzip so richtig. Es ist vielleicht einfach so raufgeklatscht. Also aus der Phase damals, es gab ja etliche Serien, die den Sprung nach 3D nicht so gut überlebt haben. Ne? Also wenn ich dran denke, die ersten Castlevania-Versuche auf dem N64. Die waren richtig übel. Das war so, als ob du irgendwelchen vorher die Arme gebrochen hast, die keine Ahnung, und dann jetzt programmiert mir ein 3D-Spiel. Ja, aber bitte. Selbst die PS2-Spiele waren immer noch ganz schön scheiße. Ja, die sowieso, da hat man es auch noch nicht dann aus... vor allem die waren nur flache Ebenen, weißt du, du bist halt irgendwie nie richtig das, was halt ausgemacht hat, ein Schloss richtig erkunden. Ich hatte auf jeden Fall mal das Gefühl, dass ich wie bei God of War eher so mich im vertikalen Bereich bewege. Ja, man hat dann gemerkt, wenn die versucht haben, ein Level-Design wie in 2D dann auf 3D zu umsetzen und auf einmal sagst du, das ist doch nur ein Gang, wo ich ganz hinten schon das Ende sehen kann und da sind lauter Monster dann davor verteilt und das funktioniert alles nicht so richtig. Das hat bei Castlevania in 3D am Anfang nicht geklappt, da musste ja erst Lords of Shadow kommen, bis es einen vernünftigen Ableger in 3D dann gegeben hat. Zumindest Maximo ist spielerisch trotz des Schwierigkeitsgrades schon vernünftiger gewesen als die Teile. Und ich glaube, dass vorher vielleicht das Abschreckende war, dass man deshalb keinen N64 oder PlayStation 1 Teil versucht hat und sich da lieber in Arcade-Umsetzungen ergeben hat und endlich mal in die Saturn Ultra Extra Collection Arcade Perfect die alten Teile gemacht hat, ließ sich immer noch genug Geld verdienen. Also Sega Ages gibt es doch bestimmt auch. Aber gut, das war auch erst PS2, dann, ne? Ja, aber ist ja auch dann Sega und nicht Capcom, ne? Dass sie dann was dann da herausbringe. Ja, Army of Sin ist leider dann so gefloppt, eben, dass Studio 8 dann dicht gemacht wurde, nachdem Final Fight Street Fighter noch rausgekommen ist und es gab keine weiteren Maximo-Teile. Ich überlege gerade mal, Sega Ages ist doch aber unabhängig davon, ob es von Sega ist. Es gibt doch auch 1942 von denen, oder? Ist auch von Capcom. Ist das auch Sega Ages? Also Sega Ages, für die Leute, die es nicht kennen, das ist eine Remake-Reihe von Sega, die dann alte Klassiker nochmal ein bisschen entweder aufhübschen, in manchen Versionen, in Anführungsstrichen Polygongrafik nochmal darstellen oder eine Collection machen. Ich habe bei mir daheim beispielsweise die Wonderboy Collection oder Monster World Collection, wo alle Wonderboy-Spiele auf einer PS2-Disc mit drauf sind. Also in der Form gab es bestimmt irgendwelche Capcoms Collection, die dann gekommen sind. Das erste richtige Spiel, was dann nach dem wieder rausgekommen ist, ist quasi dann wieder ein Schritt zurück gewesen, was so die 3D-Welt anging, aber dafür wieder schön bei den Roots gewesen ist. Ultimate Ghosts and Goblins 2006 für die PSP. Ich habe es mir zuletzt auch nochmal dann geholt, damit ich es auf der Vita spielen kann. Gab es für ein Apple und ein Ei dann im PlayStation Network. Hat sich wieder den Ghosts and Goblins Namen zurückgeholt, war wieder von der Seite zu sehen, hatte aber komplette Polygon-Grafik dann gehabt. Dafür visuell sehr, sehr aufwendig und einfallsreich gemacht. Du, also egal durch welchen Level du da durchgehst, dann hast du irgendwelche Blutwasserfälle und wirst von Knochengerippen raus gezogen und also ist schon sehr viel Aufwand in das Visuelle reingegangen. Ich fand, das hat sich ein bisschen träge gesteuert. Ne? Ist, glaube ich, aber auch Natur der Serie dann dort gewesen. Und es hat sehr viele Rollenspielelemente, ein bisschen wie Symphony of the Night, mit reingepackt. Damit du das Spiel durchspielen kannst, nicht zweimal hintereinander durchspielen und dann mit einem Item, sondern du musst in vielen Level dann versteckte Items finden. Wenn du die nicht findest, musst du den Level nochmal spielen. Und erst wenn du die, wie viel? 31 Items zusammen hast, dann kriegst Level du, oder was? Nee, insgesamt bei den Leveln, aber dann sind die versteckt. Erst wenn du ein Item in einem Level gefunden hast, dann kannst du in das alte zurückbeamen und musst erst das andere suchen. Erst dann ging's. Okay. Waren das denn 31 Level oder? Nee, ich glaube, es waren mehr Level, aber es waren verschiedene Items dann dort verbaut. Also, sind dir denn angezeigt wenigstens, ob du noch was finden kannst, also in dem Level, oder? Du hattest dann dort ein Menü beispielsweise, ist ein bisschen so das Upgrade-System, wirklich wie bei Symphony of the Night gewesen, dass du sowas wie den Doppelsprung durch ein Item erst bekommen hast. Ja? Du musstest den ersten Level durchspielen, den Endboss besiegen, dann hast du einen Ring bekommen und der Ring dann wird in dein Archiv reingepackt und enables Double Jump. Ne? Mhm. Und dann ist es und so weiter gegangen. Du musstest so diverse so Magiestäbe oder sowas sammeln, die dann dich dann zurückteleportiert haben von einem Level in den anderen. Ich konnte es nie auf der PSP dann damals durchspielen. Ich hoffe, dass es jetzt auf der Vita ein bisschen besser klappt. Es gab da ein Jahr später eine Fassung für Japan, wo das alles nochmal korrigiert wurde sozusagen und die ganzen Makel ausgetauscht wurden, dass ich es gespielt hat wie die alten Ghosts and Goblins, also zweimal durchspielen und mit Rücksetzpunkten und allem drum und dran. War leider nicht erfolgreich genug, dass es in den Westen rausgekommen ist. Also hier haben wir nur die Billo-Fassung dort gehabt. Ja, und die Titel möchte ich natürlich nicht dann da drunter stellen. Eigentlich meine Lieblingstitel aus der kompletten Serie sind die Gargoyles Quest Sachen dann gewesen. Das, was ich erwähnt habe, was ich im griechischen Unterricht dann gespielt hat, auf dem Gameboy, war es tatsächlich Gargoyles Quest, das allererste. Griechische Mathestunde, ja. Die Musik bis heute reingebrannt, ein Rollenspiel-Spin-Off von Ghosts and Goblins, wo du dann den Red Arima, Red Arima Firebrand dann gespielt hast und Menschen sind da nicht dabei gewesen, sondern du warst in der Dämonenwelt, die von anderen Dämonen irgendwie dann überrannt wurde aus einer Paralleldimension. Du musstest dann dich durch Jump'n'Run-Level ein bisschen durchkämpfen. Da gab es so Random Encounters, gab es eine Oberwelt, gab Städte, wo du durchgelaufen bist und die Gegner, die du bekämpft hast, waren so kleine Jump'n'Run-Level, wo du dann durchspringen musstest, den Gegner mit deinem Feueratem weghauen. Klettern war da auch mal, ne? Und du hattest immer nur so und so viel Energie, um dann irgendwo längs zu fliegen, weil ich weiß noch, dass da Überhänge irgendwie waren, wo es immer sehr schwierig war, dann längs zu kommen. Ja, du hattest immer so eine gewisse Flugzeit, die dann, du musstest dich dann wieder rangreifen an irgendeine Wand, damit die Flugzeit sich wieder auflädt, du konntest dich so dann hin und her kraxeln. Ich empfand es damals als ziemlich schwer, aber ich war auch ein kleines Kind, kann ich nicht mehr sagen, ich glaube 17 oder 16. Also ich muss sagen, ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, dass das vom Schwierigkeitsgrad, dass das Schwierige war, aber ich war damals in der Grundschule, als ich das hatte und ich habe das nicht gerafft, das Spiel. Das weiß ich noch. Ich habe das immer, also weil ich hatte ja nicht so viele Spiele für meinen Gameboy, habe das dann gezwungenermaßen sozusagen immer wieder gespielt. Mhm. Aber ich bin da einfach nicht weit gekommen, weil ich habe irgendwie nicht verstanden, was ich da machen muss bei diesem Spiel. Also man aber das hatte da irgendwie so ein, halt wie so ein Inventar und man konnte irgendwie in irgendwelche Welten, aber man kam dann irgendwie immer nicht weiter und also, keine Ahnung, irgendwie wusste ich nie so richtig, wo ich da hin muss, was ich machen muss, wen ich töten muss oder was ich irgendwie machen muss, das war viel zu... Es ist komisch, dass die Serie, komisch. Also ich verstehe es auch jetzt nicht nur bei Gargoyle's Quest und bei den anderen Sachen mit Firebrand, sondern auch bei der Goots and Ghosts und Ghosts and Goblins Serie, nicht so richtig klar. Bei Arcade ist es halt für Leute, um Kohle zu machen und sowas. Aber bei Heimversion, warum das so schwer war, weil eigentlich müsste die Zielgruppe ja Kinder sein. Weißt du, die halt auf Computerspielen spielen. Damals war es halt noch ein bisschen verblüht. Vielleicht war es auch wirklich insgesamt nicht so schwer, nur der Eindruck ist immer natürlich, den man dann... Ich glaube, wenn wir es jetzt spielen würden, würden wir da nicht viel besser sein. Da gibt es doch noch andere Spiele, die auch genauso schwer sind. Also ich meine... Weiß nicht, warum ist ein Ninja Gaiden so schwer oder so? Du musst es auch eben sehen, die Spiele an sich werden dann so designt, weil die selbst nicht so lang sind und da musst du eben ein bisschen mehr dran zu knabbern haben. Mhm. Na, du willst ja auch nicht deine 100 Mark oder sowas dann dafür ausgegeben haben oder 50, 60 Euro und dann willst du es nach einer Stunde durchhaben. Auch wenn das Inhalt für eine Stunde eigentlich ist, aber das muss sich dann so dran halten, dass du über Wochen und Monate übst. Ich meine, sonst wäre es auch, glaube ich, nicht so berühmt. Also ich meine jetzt, warum redet man jetzt noch über Ghosts and Goblins? Weil es halt vielen Leuten im Gedächtnis geblieben ist als eins der schwersten Spiele, die es jemals gab. Irgendwie so. Mhm. Und oder sag ich mal so, eins der schwersten Spiele, die es jemals gab, die nicht so schwer waren, weil sie komplett unfair waren, sondern weil sie einen, sag ich mal, vor realistische Hürden gestellt haben, wo man dann als Spieler wirklich gesagt hat, okay, ich kann es schaffen, so ähnlich wie es jetzt bei Dark Souls, Demon's Souls auch ist. Mhm. Ja, und genau. Wo man nicht sagt, okay, das ist einfach irgendwie verbuggt oder das ist einfach unfair. So. Ja gut, aber du hast einige Sachen klar, was wir vorhin meinten, wenn dann halt die Zombies aus dem Boden kommen, so, das ist halt ein bisschen unberechenbar. So. Aber die anderen Sachen sind auch viel Trial and Error, aber durch Übung weißt du dann auch, okay, gleich kommt der Gegner irgendwie ins Bild rein oder so und das lernt man. Eben diese ganz feine Nadel, wo es dann nicht wirklich ins Unfaire ausschlägt und du dann dieses, die Glücksgefühle sich dann auch denken, ja, ich habe dem Game wirklich gezeigt, ich habe diesen Scheißlevel geschafft, diese Freude, die da rauskommt und es ist meist sehr eng dann die Nadel entweder, die schlägt in die eine Richtung aus, dass du dann wirklich motiviert bist oder in die andere, dass auch bei einem Kumpel von mir, da sind heute noch die Zahnabdrücke im Controller drin von dem einen Spiel, was er dann nicht durchschaut. Ja, da ist sehr viel Hardware dabei zu Bruch gegangen. Ich will mir nicht seine Zähne angucken, da ist wahrscheinlich noch ein bisschen Controller dran. Da müsste man auch mal irgendwie so eine oder so eine Doku oder so drüber machen, wie Leute so reagieren bei Videospielen. Also so, weißt du, es gibt halt so Leute, die den Controller wegschmeißen, gibt es anscheinend die Leute, die reinbeißen oder die irgendwie in Kissen schlagen oder die rausgehen und einmal im Block laufen oder so. Gibt es bestimmt so viele verschiedene Verhaltensweisen, die man so an den Tag legt. Man lernt auch viel über sich dann sozusagen kennen. Ich denke immer, ich bin da meist gechillter, was sowas angeht, aber wenn da irgendein Kackspiel da ist, was mich wirklich dann quält oder das Letzte, wo ich dann richtig aus der Haut gefahren war Breakdown auf der Xbox 1, was das jemand mal gespielt hat. Das mit der Kameraperspektive aus der Ego-Sicht. Ja, ein Prügler aus der Ego-Perspektive mit ganz schlechten Ballersequenzen und so weiter und wo du so Kämpfe mit Überschlägen aus der Ego-Perspektive machen musst und so weiter. Da war ein Bosskampf dort gewesen, der an sich schaffbar angefühlt hat, aber den habe ich einen Tag lang hintereinander immer wieder probiert und immer wieder. Dann habe ich ihn geschafft, ja, zwischendurch vorher habe ich das Pad fast zerbrochen dabei. Dann bin ich weitergegangen, wollte mir den Abspann angucken und da kommen einfach mal vier von diesen Gegnern gleichzeitig dann an. Und dann habe ich ausgemacht, das Ding nie wieder angeschaut. Na? Ja. Also da hätte ich genauso gut aber auch die Xbox nehmen können und aus dem Fenster werfen. Also da bin ich nochmal richtig an die Wutgrenze rangekommen, aber sonst kennt man das ja auch von sich nicht. Das sind so Extremsituationen, die einen nochmal richtig, das Blut in Wallung, das kommt dann nochmal dort. Also ich hatte so das letzte Spiel, wo ich wirklich so richtig, was einem so richtig zur Weißblut getrieben hat, fand ich so bei Fight Night Champions war das, weil da hatte man ja diesen Story-Modus, der eigentlich richtig cool war. Das Problem war, dass man ja immer diese Kämpfer, die gingen wirklich richtig lange, die gingen teilweise so 15 Minuten oder sowas und man konnte die ganze Zeit richtig geil kämpfen, einfach, du hast wirklich die geilsten Schläge angesetzt und so weiter und so fort und dann hast du halt, dann gab es halt Gegner, die konnten dich wirklich mit einem Schlag und du warst sofort K.O. Du hast 15 Minuten lang hast du diesen Typen richtig geil bekämpft. Du kriegst einen Schwinger von dem ab und du bist sofort im Arsch und du kannst alles normal machen. Purer Hass. Und da habe ich wirklich immer, also ich hatte da so eine Couch und da habe ich immer drauf eingeprügelt. So. Und dann, ich saß immer an derselben Stelle, weil von da konnte man den Fernseher am besten sehen, der war so ein bisschen über Eck. Und deswegen habe ich auch immer auf die gleiche Stelle geschlagen und da war wirklich so eine kleine Delle so in dem Polster von der Couch, in dem Rückenpolster war so eine Delle, weil ich immer dagegen geschlagen habe. So. Alles nur wegen Fight Night, also das war wirklich. Also One-Hit-Kills, wenn du lange dran geackert hast oder beschissene Gegner, wo du dann, jetzt heute sind es mittlerweile Quicktime-Events, die du machen musst, wenn er ganz weg ist, die dann ihre Energie wieder komplett aufladen, nachdem du die eine halbe Stunde beackert hast, weil du dann einen Moment nicht aufgepasst hast. Ja. Das sind auch so Frustmomente ohne Ende, wo man einfach nur reinbeißen möchte. Oder Mortal Kombat, das der Vierer, das Neue da, wo mit diesem Challenge-Tower, wo sie diese 300 Challenges da machen konntest. Ich weiß nicht, habt ihr die gespielt? Das ganz Neue? Nee, leider nicht. Wir haben wirklich jede, wir waren da im Urlaub, ich und meine Kumpels, und da haben wir wirklich jede von diesen Challenges durchgespielt, und da waren wirklich Sachen dabei. Ey, das war wirklich einfach nur schlimm. Also hier Shao Kahn, wie er dann irgendwie mit 3 Energieleisten, und dann hat er da immer die beschissensten Attacken und hat es auch überhaupt nicht gestört, wenn du ihn getroffen hast und so. Also da sind wir auf jeden Fall auch richtig krass ausgerastet. Ja, da kommen mir in Erinnerung wieder Street Fighter Alpha 3 auf dem Dreamcast. Da gab es auch solche Missionen. Dann dort die allerletzte Mission, die einzige, die ich nicht geschafft habe, wo du gegen 2 Bisons gleichzeitig gekämpft hast, die immer unendlich voll Special-Energie hatten. Und eigentlich, wo du mit einem Psycho-Crusher sofort tot warst und die sofort 2 gleichzeitig loslassen. Und habe ich nie hinbekommen. Das ist auch so. Das ist auch wirklich, da hat man teilweise das Gefühl, dass die Entwickler sich einfach nur random einfach irgendwas ausdenken. So, ey, komm, 2 Bisons, und die haben noch, damit es auch garantiert niemand schafft. So, oder da musst du vorhin dran denken, als du meinst, dass die Grafik halt immer schlechter wird, sodass sie dann einfach, bevor sie weiterprogrammieren, setzen sie dann Endgegner, der dich immer plättet. Und das Spiel ist nie, es gibt nichts, was danach kommt. So. Aber diesen Boss hat nie jemand geschafft, weil sie nie weiterprogrammiert haben. Vielleicht das haben die voll geil. Die haben vielleicht auch einfach keinen Bock. Weißt du, die haben dann so das Spiel hier, Mortal Kombat, und nicht, dass die uns wieder sagen, hier, wir haben zu wenig Spielzeit oder so. Bau nochmal so einen Challenge-Tower mit ein. So. Ja, wie viele Challenges sollen da rein? Ja, mach 200. Nee, mach 300. Ja, wieso? Aber das Spiel kommt in 2 Monaten raus. Ja, naja, du wirst dir ja wohl mal hier 300 Challenges ausdenken können. Da setz dich mit dem Kumpel mal einen Abend hin, dann senkst du die da nochmal kurz aus. Das geht ja schon. Oh, nö, ey. Unsichtbare Gegner, unsichtbare Laserschüsse. Ja, da bist du so bei 150 angekommen und dann so, ey, mir fällt nichts mehr ein. So, oh, naja, gut, okay, dann machen wir einfach dasselbe nochmal mit 2 Gegnern. Und dann, und die haben noch volle Energie und dann haben doppelt Energie und noch Special-Leiste voll und so. Und so entsteht dann sowas, glaube ich, teilweise. Das ist höchstwahrscheinlich der Weg, wie sowas funktioniert. Hauptsache Content generieren und scheiß auf den Inhalt dort. Um die Gargoyles Quest nochmal dann abzuschließen, es gab einen Nachfolger auf dem NES, der mittlerweile recht selten ist, der aber... Gargoyles Quest 2. Gargoyles Quest 2 meinst du, ne? Ja, ist logisch auch, wenn man den Nachfolger dann sagt. Aber nee, Gargoyles Quest 2, ich habe den zuletzt mir nochmal ein bisschen reingeschaut in den Titel. Der ist tatsächlich sehr nah dran am Original, also jetzt natürlich mit NES-Optik ein bisschen hübscher, ein bisschen bunter, kam 92 raus, relativ spät für einen NES-Titel. Ne, der kam also mitten in die Super Nintendo-Zeit dort rein, und da wird man heutzutage auch relativ viel Geld für los. Würde mich freuen, wenn das mal auf Virtual Console kommt. Und zuletzt habe ich durchgespielt den, eigentlich dann so auf lange Zeit dann letzten Titel der Serie Demon's Crest auf dem SNES, was im Grunde wie so ein verlorener Bruder von Super Metroid ein klein wenig ist. Also du spielst wieder Firebrand als Charakter und hast dann die Level, durch die du dich da durchackern musst, aber hast dann eben etliche Items, die du finden musst, hast eine Oberwelt, auf der du herumfliegst zwischen den Leveln, hast etliche Verwandlungsmöglichkeiten, Items, die du sammeln musst, dicke, fette Endbosse, habe ich ein ganzes Display sogar davon gemacht und ein ums andere Mal dann auch wieder heulend vorm Controller gesessen, weil mein Charakter nicht genug gelevelt war, um die dort zu machen. Der ist aber ein klein wenig überbewertet insgesamt, finde ich. Also ich habe immer gehört, das ist so, das ist einer der Kulttitel, musst du unbedingt spielen und so weiter. Aber der lässt sich so rein vom Levelaufbau und vom Spielspaß nicht ganz mit Symphony of the Night oder Super Metroid dann vergleichen oder daneben dran stellen. Dafür aber Grafik und Musik ziemlich cool. Und ich glaube, für Leute, wenn sich jemand durch sowas wie ActRaiser 2 beispielsweise durchgebissen hat auf dem Super Nintendo, was ja eines der schwersten Jump'n'Runs von der damaligen Zeit gewesen ist, der wird hier auch seine Freude wieder haben. Ich überlege gerade, ist Demon's Crest das, was anfängt mit dem Gatter, was hochgeht, gleich genau, mit dem Drachen, der dann da rauskommt? Oder? Genau, du wirst gleich in so eine Arena reingeworfen, da ist so ein untoter Riesendrache, den du bekämpfst am Anfang, und dann musst du eben nach und nach deine Energieleisten aufbauen. Da gibt es eine Stadt, also es hat vielleicht ein bisschen eine Struktur auch wie Simon's Quest, also das Castlevania 2 auf dem NES, dass du so eine Hub-Welt hast, von der du dann neue Aufträge bekommen kannst und finde dieses Item und benutze es dort, damit sich dieser Weg öffnet und diese diese Verwandlung bekommst du dann. Und mit diesem Spezialitem, in dem du dann Wirbelwinter auskotzt, um dich dann draufzustellen, kannst du erst an den Turm ganz oben rauf gelangen. Also schon interessant gemacht, aber ich habe es mir ein bisschen noch geiler vorgestellt, als es letzten Endes gewesen ist. Das war damals extrem teuer und das hatte ich mir dann geholt. Und das Erste, was passiert, halt so, du fängst das Spiel an, denkst so, ey, wollen die mich verarschen? Das fängt mit dem Endgegner an? Was soll denn das? Das ist gleich, also, ein bisschen God of War mäßig, ne? Also ohne, dass du überhaupt irgendwie denkst, so, ich komme jetzt mal in die Spielmechanik rein, kriegst gleich voll einen vorgebraten von so einem riesen Endgegner. Also ich fand's halt irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber der war ja Pipifax. So erstmal ja, Knall anfangen, so bäh. Also das halt so von der, wie groß der auch war und so, weißt du, dieser Impact, den sowas auf einen hat, so, hey, Moment mal, kommen halt nicht irgendwie so kleine Viecher an, sondern das ist schön, du hast ja Tim God of War erwähnt, das ist ja genauso, wenn du das erste Mal diese Riesenschlange auf dem Schiff hattest oder die große Statue in God of War 2, das ist so die typische Actionfilm, ne? Du fängst mit einem richtigen Knaller an, wo du sagst, ey, das wäre bei anderen das Ende des Films oder das Ende des Spiels. Fand ich auch immer richtig geil. Gab's damals aber nicht. Bock erstmal. Also das war ja eher ungewöhnlich für die Zeit, weißt du, sonst hättest du das gehabt, so Mario springt erst auf drei Goombas drauf, so, und dann kommt vielleicht mal was Größeres, aber da war es gleich so. Ja, präsentationstechnisch, also so, das hat vielleicht mehr von Filmstruktur und so Actionfilmen dann gehabt, als dann vergleichbare Spiele. Sollte man sich zumindest mal anschauen, weil rein so vom Stil, von der Musik und so weiter her, sind wenige vergleichbar mit Demon's Crest. Dafür ist es eben spielerisch ein klein wenig überbewertet. Leider eben sehr teuer. Die Japan-Version hieß Demon's Blazon. Irgendwie sowas, so ein ganz spezieller Name. Vielleicht findet man die ein bisschen günstiger. Demon's Blouson? Ja, wahrscheinlich. Er trägt ein windiges... ein brennendes Blouson trägt er. So ein bisschen Prince-mäßig. Dann dort aus. Nee, aber dann haben wir auch die Ghosts and Goblins und Ghosts and Ghosts Teile dann adäquat besprochen, finde ich. Tim, bevor wir dich dann entlassen, du kannst uns gerne dann auch noch kurz deine Meinung zu Mega Man sagen, bevor du dich von dann machst. Hast du denn da überhaupt ein bisschen was gespielt? Oder? Ja, ich habe auch auf Tastatur. Es nee. Gab auch ein NES Mega Man 1, was ziemlich beknackt gewesen ist. Also Mega Man, Entschuldige, PC Mega Man 1 meine ich. Mega Man, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nur gespielt in so einer Arcade Collection. Da sind wohl, glaube ich, irgendwie so, wie viele Mega Man Teile waren da drauf? 5 oder so? Auf der PS2 oder genau. GameCube? 8 waren da drauf. Also es waren 6 und du musstest 2 freischalten. Genau. Ja, und also ich muss ganz ehrlich sagen, da ist dann immer so nicht mehr so diese Motivation da, jetzt das so krass durchzuspielen. Also das ist natürlich mega schwer. Was ich immer geil fand an Mega Man, das muss ich sagen, dass man die Skills von den Endbossen kriegt. Das fand ich, ist ein richtig geiles System. Das hat mich auch bei Kirby, fand ich das immer schon so geil. Wenn der bei Kirby 2 war es ja, glaube ich, dann so, dass der die Gegner einsaugen konnte und dann konnte man diese Skills von denen so kriegen. Das fand ich irgendwie total cool. Das ist ein richtig geiles System. Und das war bei Mega Man auch so. Das Problem war bloß immer, dass natürlich, bis man da mal hinkam zu so einem blöden Boss und den besiegt hat, das war so eine strapazenreiche Tortur, die man dadurch leben musste, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ey, nee, bis hierhin und nicht weiter. So, da, Und da ist mal überhaupt erraten, habe ich jetzt die richtige Reihenfolge genommen, hätte ich diesen Boss erst angehen können, wenn ich den anderen Level vorgenommen hätte. Ja. Das ist ein bisschen so dieses Ermitteln. Das ist halt auch gewesen. So wie bei Dark Souls und Demon's Souls, dass man eigentlich nie genau weiß, wie rum man das Spiel angehen muss. So, von welcher, was musst du als erstes spielen? Und so weiter und so fort. Du kannst im Prinzip ja alles sofort auswählen, wie bei Demon's Souls auch. Ja, und das ist halt, ohne dass man eigentlich weiß, wie man da richtig vorgeht, immer ein bisschen scheiße so. Ja. Das stimmt. Ja, dann werden wir eine kurze Pause machen gleich, Marc, und dann gemeinsam dann mal einsteigen und ein bisschen über Mega Man klären. Dann vielen Dank, Tim, dass du die Zeit rausgekommen und geh wieder zurück und schneide Dark Souls weiter. Alles klar, dann mach's gut. Sehr schön, vielen Dank. Ja, genau. So, damit wären wir wieder zurück. Der Tim ist verabschiedet. Es wurde noch ordentlich über Dark Souls 2 hier geklönt. Ja, ich musste mir die Ohren mental ein wenig zuhalten, obwohl mir ist das so Schnuppe in der Hinsicht. Ich werde zwar noch spielen, aber alles, was ihr gerade sagt, sind nichtssagende Fantasy-Wörter. Ja, Gegner, Könige, Ratten, wie auch immer. Kauderwelsch eigentlich. Ja, ich habe schon längst vergessen, worüber ihr geredet habt. Ist alles wieder brandneu, wenn es da ist. Ich bin kurz in den Laden gestern gegangen, also wo wir das aufnehmen, ist es gerade rausgekommen in Deutschland, habe kurz nachgedacht, aber für eine Serie, wo ich nicht so enorm drin bin, jetzt gleich 60 Euro für ausgeben, war ich nicht. 60? Alter, ich habe gestern vorm Computer gesessen, habe überlegt, ob ich mir die japanische Collector's Edition für 180 Tacken inklusive Versand holt. Ja, aber wahrscheinlich kannst du dann auch in der Verpackung wohnen zur Not, ja? Das Ding ist leider auch nur 30 cm Meter hoch, so, das hat diese, so eine Holzbox dabei. In Deutschland hat der das Spiel so eine Figur von so einem Ritter und in Japan ist da so eine Holzbox, wo halt Waffen und Schilde drin sind aus Metall, also richtig Diecast-Metal-Dingsen. Ich hab schon Bock drauf, aber ich werde wahrscheinlich gucken, ob es eine Retail-Fassung für den PC oder sowas gibt, zumindest, ey, weil von Dark Souls, von dem ersten, war die PC-Version um einiges besser. Spiel auf jeden Fall die PC-Version, weil jetzt fängt das ja an, die Diskussion auch dahin zu gehen, von wegen, ey, die Bilder, die uns gezeigt haben, so, die sehen ja überhaupt nicht so aus wie das Spiel. Genau, ich habe die Vergleich, so, da gab es so animierte GIFs oder sowas, wo das Lighting, also so, was hier so Licht- und Schatteneffekte anging und auch gegenüber der, ich hatte auch schon die Beta damals gespielt, ich hatte noch ein Beta-Kit zufälligerweise bekommen, hatte mich dafür eingeschrieben und einen gewonnen und dann ein Video dann draus gemacht. Da ist die Architektur schon noch aufwendiger als in den gleichen die Gebieten. Die Texturen wie man sehen auch anders aus und so. Also mich würde das nicht wundern, wenn wirklich jetzt innerhalb der nächsten Wochen, wenn das jetzt gut läuft, die PS4 und die Xbox One-Version angekündigt werden. Weil, also PC als Lead-Plattform, schön und gut, aber die PC-Version wird deutlich besser aussehen als die aktuellen. Also eine PS4-Version mit 60 Frames, super, 60 Frames wird wahrscheinlich sein, die machen das ja mittlerweile nicht so das oft, aber mir gestern auch hohe Auflösung, super flüssig, wäre schon ganz cool. Ja, deswegen, und ich habe mir das gestern auch genauso eingerichtet. Ich dachte, wenn ich mir jetzt die Limited Edition kaufe, so, dann ärgere ich mich, wenn dann doch die PS4 oder Xbox One Version noch rauskommt. Du spielst es ja eh jetzt gerade als die Presseversion, die wir hier gerade bekommen haben. Und ich glaube, da können wir uns zumindest damit noch ein bisschen drüber schirren, haben jetzt nicht den Drang, sofort die Super Special Limited Holzkisten-Edition. Ich mir jetzt aus England bestellt, verdammt. Abgeschnittenen Finger des Rattenkönigs Smaug oder was auch immer. Fauchi, der Drache. Kasimir, der Geist, der bin ich. Und ich will euer Freund still sein. Jeden will ich glücklich machen. Drum lade ich heute euch hast alle auch ein. Dark Souls 2 gespoilt, verdammt. Entweder war es Dark Souls 2 oder das Intro von Kasimir. Kasimir, der Geist, das bin ich. Und ihr sollt meine Freunde sein. Jeden will ich glücklich machen. Drum lade ich euch alle ein. Kommt alle heute zur großen Party. Kommt alle heute zum Riesenspaß. Wir sind ein Haufen netter Leute. Was gibt's für jeden was? Nee, da ist ja mittlerweile Kaspar, ne? Kaspar, der Geist. Es wundert mich, es hieß früher Kasimir, der Geist, und dann haben sie es Kaspar auch hier genannt, da gab es dieses tolle Lied. Bist du sicher, dass es nicht wieder irgendeine so griechische Fake-Version war, die du dir angehört? Das kann vielleicht sein, ich habe geguckt. In Griechenland haben sie nicht so viele Sendungen übersetzt damals. Kalimero? Kalimero, ja, ich habe mich immer gewundert, hey, wieso heißt Kalimero? Heißt Kalimera, ist eigentlich. Und gibt es Kalimero und dann vielleicht seinen besten Freund Kalispero, weil das dann guten Abend dann ist, Kalispera. Kann auch sein. Nein, wir gehen wieder zurück zu dem zweiten Part, der angekündigt war hier und ich habe mir viele Notizen gemacht, du hast ja auch dann viele Notizen drüber gemacht. Das liegt vielleicht an dem einen, Mega Man ist so eine Serie, die sehr, sehr Hardcore-Fans aus jemandem machen kann. Also ich kenne etliche Leute, die sich richtig da drin verschrieben haben und alles aufgesaugt haben, was Mega Man dann dort angeht. Wenn wir das aber natürlich hier im Plauschangriff dann behandeln. Ich habe Mega Man immer gemocht, ich habe es immer gerne gespielt, aber ich war nie so der Ultra-Hardcore-Fan, der jeden Titel gespielt hat, der jedes sich dann angeguckt hat und deshalb habe ich ein bisschen vorab recherchiert, mir ein paar interessante Infos dazu rausgeschrieben, um da mal ein bisschen die Lücken zu füllen, bevor dann die Hardcore-Mega-Man-Fans jetzt schreien, nein, ihr hättet das nochmal erwähnen sollen, das hier nochmal sagen sollen. Und ich würde sagen, aufgrund der Fülle der Titel, die es hier gegeben hat, wir werden uns mal auf die 10 Haupt-Megaman-Teile, die ich ein bisschen detaillierter rausgeschrieben habe, also Megaman 1 bis 10, mal ein bisschen im Detail konzentrieren und uns dann auch über die Spin-Offs mal ein bisschen Roundup-mäßiger zusammenfassen. Also wir müssen nicht im Detail über Megaman X2 und Megaman X7 reden, ne, sondern können uns da zusammenfassen, aber über die Hauptteile werden wir uns ein bisschen hier ausschweifend behandeln. Marc, hast du zur damaligen Zeit dich dem Megamentum schon ergeben? Also ich weiß, dass ich im Nachhinein weiß ich jetzt, dass es der zweite Teil war, den ich auch auf jeden Fall gespielt hatte. Und das war aber genau wie bei Ghouls & Ghosts, war halt eine saumäßig schwierige Spielserie, mit der ich mich dann nicht weiter so richtig befasst habe, weil die Frustrationsgrenze damals, oder beziehungsweise man hatte dann so viel Auswahl an Spielen, dass ich nicht gezwungen war, so wie Tim das eben beschrieben hatte, er hat nicht viel zu spielen gehabt, deswegen spielt er die Sachen bis zum Erbrechen durch oder besser es halt geschafft hat. Das hatte ich irgendwie nicht, deswegen. Ja, also verglichen jetzt mit, also wenn du Ghosts and Ghosts oder Ghosts and Goblins dann noch mit dran nimmst, es sind natürlich ein paar Jahre dazwischen, das erste Ghosts and Goblins kam 85 und hier in Europa konnten wir das erste Mal Mega Man spielen 1990, im Original noch rausgekommen, 87 in den USA und Japan, das allererste konsolenexklusive Game von Capcom gewesen, sogar vorher waren es ja meist dann irgendwelche Umsetzungen, die man von den Arcades her kannte und da vernünftig reinzukommen und seine Denke erstmal dorthin zu lenken. Also man hat ja auch keine Vergleichswerte damals gehabt. Also ich zumindest, ich habe ja keinen NES besessen selber. Mhm. Ich habe schon öfters erwähnt, aber ich war Sega-Kind und ich habe Master System gespielt. Für mich hieß Mega Man Wonder Boy eigentlich. Und Wonder Boy ist schon eine gewisse andere Stufe, was Mega Man jetzt angeht. Ich habe, das war eines der Spiele, was mein Kumpel nicht besessen hat, der das NES hatte. Also habe ich nie die Kultur damit dann anfangen können. Ich habe in dem Nintendo-Magazin immer mir auch das Mega Man 2 angeguckt, weil es sah visuell sehr beeindruckend aus, fand ich. Ne? Und wahrscheinlich, wenn mein Kumpel das gehabt hätte, dann hätte ich mich auch länger dort mit reingeworfen. Aber da hat er bei mir angefangen, er hatte Castlevania, also bin ich jetzt Castlevania-Fan, weil ich das gespielt habe und Mega Man dort ja weniger. Ich bin erst richtig reingekommen, als es dann den Port gegeben hat auf dem Mega Drive. Da gab es eine Collection zu der zur Mitte der 90er damals namens Mega Man The Wily Wars und Teil 1 und 3 vom NES waren dort zusammengefasst und auf das Mega Drive rausgebracht mit ein bisschen leicht verbesserter Grafik und da bin ich erst reingestiegen und da hat es erst bei mir angefangen, dass ich, okay, ich finde die doch eigentlich ganz cool, auch wenn die Krüppel schwer sind, wenn sich da reinversetzen kann, aber dann bin ich immer wieder mal an die Serie dort rangekommen. Vom NES aber aus, mich hätte es als Kind fassen müssen, dann hätte ich auch wesentlich aktiver jeden Teil verfolgt. Ich kann mir vorstellen, als NES-Kind hätte man wohl sich einen Teil nach dem anderen gewünscht und dann gekauft und den nächsten. Es gab jedes Jahr ja fast immer einen neuen Teil, den man holen kann, der auch fast exakt genau aussah, wie jeder. Aber die Formel hat so gut funktioniert, dass es enorm viel Futter gegeben hat. Ja, das, was mich halt vorhin auch schon gewundert hat, also Mega Man, wenn du den Charakter halt siehst, jetzt abgesehen von dem, was die Amerikaner draus auf ihrem ersten Cover gemacht das haben. Das war sowieso, das Cover ist ja fantastisch, das Artwork. Ne? Es gab zuletzt ein Interview mit dem amerikanischen Cover-Designer, der einfach so voraus, also so gesagt, ja, das musst du ungefähr darstellen. Und der konnte an dem Pixel nicht richtig erkennen, was er dort sieht. Und da hat er einfach dem so interpretiert, wie das sein könnte. Und das ist ein Mann in einem komischen Anzug und es sah aus wie so ein alter Opa. Eine Laserwaffe, ne? In der Hand. Also das Cover musst du auf jeden Fall noch mit einbinden, ja, weil es unfassbar ist. Genau, es wird hier nochmal mit eingebunden werden. Es ist sehr schade, dass dieses Mega Man Universe nicht mehr rausgekommen ist. Das sollte ja so eins der Projekte sein, wo dann als Gag einfach dieser Mega Man 1 US-Cover Typ als spielbarer Charakter da ist, also Hesletto, mega Hesletto Man. Nee, Mega Man selbst, 87 rausgekommen, Japan, USA, 1990 Europa, hatte von der Namensgebung her, der hieß ja Rockman. Genau. In Japan, ich dachte eigentlich immer Rock, okay, Rock heißt Stein, auf Englisch und so weiter, aber es war ja mehr wegen diesen der Musikverbandelung bei den Namen dort. Also die Charaktere in Japan heißen ja auch anders, also der Hauptcharakter heißt Rockman und dann gibt es halt noch Roll gibt's noch. Roll ist seine Schwester. Genau. Rock'n'Roll. Rock'n'Roll. Und dann die anderen Charaktere haben alle Musikbezüge. Ob es nun später dann Forte ist. Genau. Oder Blues hast Blues du. Blues ist der Prototyp-Man in Europa und Amerika. Bass hast du dort. Und du findest überall dann Musikreferenzen bei den Namen dann dort. Wie bei anderen Serien, die Strategiespiele von Quest oder wie hießen die später, die dann Final Fantasy Tactics gemacht haben. Mhm. Alle Untertitel sind ja Queen-Titel dann, ja. Let Us Cling Together ist eine Zeile aus einem Teen oder March of the Black Queen oder so. Ne? Also die haben alle so Musikzitate reingepackt. Hier waren die in den Namen mit drin. Ursprüngliche Namen habe ich mir übrigens rausgeschrieben. Kannst du raten, wie Mega Man hätte oder Rockman ursprünglich heißen sollen? Ich habe das auch gelesen. Sehr gut, dann kannst du es ja vielleicht mal... Ich habe die Zelle jetzt nicht... Okay, aber fällt dir einer davon noch ein? Irgendwas mit Mighty... Nee, Mighty ist der neue. Mighty ist aber schon ganz gut. Wie war denn das noch? Jetzt der neue, der kommen soll, ist ja Mighty Number 9 ist es, ja. Genau, aber irgendwie, oh Gott, ich hatte das auch gelesen, das waren halt alles so eine, hörte sich nach Battle Axe an. Ja, ich glaube, mit den Namen Rockman hätte hier auch noch funktioniert, aber Mega Man, auch wenn es ein bisschen im Endeffekt nichtssagend ist, er ist ein Mann und er ist Mega, er ist eigentlich weder ein Mann, er ist ein Roboter, noch ist er Mega, weil er da relativ klein ist und kann nur nach vorne schießen, aber wenn das Game Mighty Kid war gehießen das. Hätte, oder Knuckle Kid, oder mein Liebling Rainbow Man, weil er so bunt ist. Könnte was so weiter. Anderes auch sein. Glaube ich, hätte das wirklich nicht so direkt funktioniert. Für viele wird ja der Keiji Inafune als der Vater sozusagen von Mega Man dann angesehen. Im Grunde ist es ja der Designer von Mega Man eigentlich gewesen. Genau, der ist dazugekommen, der hat vorher Street Fighter gemacht. Genau, hat Street Fighter gemacht und wurde dann beauftragt für dieses erste konsolenexklusive Projekt dann sozusagen die Roboter-Designs. Mega Man ist eben an sich ein bisschen inspiriert von Astro Boy, dem Manga Manga und im Anime dort gewesen, wo es ja darum ging, dass ein Wissenschaftler einen künstlichen Jungen dort gebaut hat, der dann sich, ich kenne Astro Boy mich leider nicht so besonders gut aus, hat er gegen Monster gekämpft, ne? Oder wie war das? Hat er Atomenergie in der Hose? Ich frage mich gerade, bist du sicher, dass das, war das nicht so, dass es so ähnlich war wie bei Donkey Kong Donkey Kong und Popeye bei Nintendo, dass sie die Lizenz für Wonder Boy nicht echt? Gekriegt? Also da für, wie heißt der noch, der Knilch? Achso, für, du meinst Astro Boy gegen Wonder Boy oder was? Dass sie ein Astro Boy-Spiel machen wollten, die Lizenz aber nicht bekommen haben und dafür Wonder Boy, dafür Mega Man draus gemacht haben, verdammt. So hatte ich das irgendwie in Erinnerung. Okay, da bin ich jetzt nicht drüber gestolpert, aber es könnte durchaus logisch sein. Also wer die Geschichte nicht kennt, damals wollte Nintendo eigentlich ein Popeye-Spiel machen, ein Popeye-Comic-Lizenz-Spiel, hat die Lizenz nicht bekommen und dann hat Shigeru Miyamoto einfach die Popeye-Charaktere gegen Äquivalente ausgetauscht. Aus Bluto ist dann der Affe geworden, aus Popeye wurde ein kleiner Klempner und Olive Oil wurde dann Pauline, dann sozusagen. Und hier könnte logisch sein, durchaus, ne, wenn da irgendwas hätte dann gemacht werden sollen, aber dadurch wäre es dann wieder eine Lizenz, obwohl, na, wieder eine Lizenz ist wieder dann falsch, das wäre ja so der Anfang der Lizenzspiele damals gewesen. Ja. Also wir haben ja später noch einen Astro Boy gesehen von Treasure, ne? Ja, auch das auf ist dem super GBA. Auf dem GBA, das ist richtig, richtig gut, das Spiel, aber das haben die meisten wahrscheinlich gar nicht darauf gespielt oder gar nicht gerafft, so was es ist, aber das ist richtig, richtig gut, halt Treasure. Ja. Zumindest die Grundidee damals ist gewesen, dass man einen Jump'n'Run dort macht, auch wenn es das erste Konsolen- exklusive Game gewesen ist auf dem NES, ist es trotzdem sehr schwer. Auch wenn man es heutzutage einlegt, das hat natürlich noch nicht so diesen Schliff und die Politur von denen, aber du spielst Rockman, spielst Mega Man, du hast von Anfang an die Auswahl zwischen 6 Leveln, aka 6 Bossen, die du angehen kannst, und wenn du, das hat Tim ja vorhin schon ganz schön ausgeführt, wenn du den Boss besiegt hast, dann hast du seine Kraft übernommen als Waffe, mit der du dann agiert hast, und das, der Kniff an den Mega Man Sachen ist eben immer gewesen, es gab einen der Gegner, die man ganz gut mit seiner normalen Knarre, mit dem Buster, Mega Buster oder wie der immer gehießen hast, dann schlagen kann, und die anderen Gegner mit jeweils eine der Spezialwaffen korrespondiert mit dem Schwachpunkt des einen Gegners, dass man so die richtige Reihenfolge rausfinden muss. Selbst wenn man die Reihenfolge kennt, es ist hackeschwer. Es gibt, glaube ich, auch Leute, die die Reihenfolge irgendwie machen. Also das ist ja auch eine von den Herausforderungen. Du kannst halt wirklich in jede Welt von vornherein herein. Du könntest es auch so schaffen. Es wird nur exponentiell schwieriger, wenn du eben nicht diese Schwachstellen ausnutzt und wenn du nicht genau Bescheid weißt, wo es ist. Also wie Feuer und Eis und so. Und da kommen wir auch nochmal zu, oder weil du eben meintest, dass Rockman halt einmal von der Musik abhängig ist. Mhm. Aber ich hatte im Interview mit Keiji Inafune, hatte ich gelesen, dass es auch davon abhängig ist, nach diesem Steinschere-Papier-Prinzip, und dass das deswegen Rockman sagen, ist. Also hat er wirklich in einem Interview auch so gesagt. Der gute alte Stein, der schlägt alles. Ja. Faust. Nein, es gibt nur eine vernünftige Möglichkeit, das zu regeln. Stein, Papier, Schere. Armer, fantasieloser Bart, der nimmt immer den Stein. Den guten alten Stein, den schafft keiner. Stein. Papier. Nein. Bart nimmt schon wieder den Stein. Und dass genau dieses Prinzip auch ganz gut darstellt, dass du halt bestimmte Waffen den Endgegnern abnehmen musst, sozusagen, indem du sie besiegst, damit du die gegen jemanden einsetzen kannst. So Feuer, Eis und dann, was ich, Blattgegner. Feuer, Eis und Dynamit, meinst du? Richtig. Ja, es ist durchaus logisch. Es ist auf jeden Fall ein sehr cleveres Prinzip gewesen, was dann eben, wenn die das Standard nach dem Arcade-Stil gemacht hätten, dann hätte es diese Level-Anwahl nicht gegeben. Dann wäre es wahrscheinlich vorausgesetzt, dass du spielst in ein Level durch und da bekommst du automatisch diese Waffe schon dazu und musst den nächsten Level auf jeden Fall den dort machen. Diese Variabilität, die dann reingepackt wird, plus wenn du die 6 Gegner geschafft hast und voll ausgestattet bist, kommen ja auch nochmal die Bonus-Level mit einem meiner verhasstesten Gegner überhaupt. Das ist dieser gelbe Ding mit dem schwarzen Loch dann im Körper, was sich dann Stück für Stück durch den Bildschirm beamt. Mhm. Kannst dich daran erinnern, wo du dann über jedes einzelne Körperteil runterspringen oder ducken ging ja nicht, aber du musstest auf verschiedenen Größen runterspringen und nach vorne und nach hinten gehen. Also so richtig dicke, aufwendige Gegner dann dahin gepackt, dass es trotzdem sehr toll gewesen ist, wenn man es durchgespielt hat. Also auf dem Mega Drive war es wirklich auch genauso eine Herausforderung und ich habe mich da richtig durchgewurstelt dann damals noch, aber dann auch viel Spaß gehabt. Übrigens, Protagonist, Antagonist, Rockman oder Megaman wurde von Dr. Light gebaut und natürlich der Bösewicht ist Dr. Wily, nicht Willy, wie manche gerne schreiben. Also, ja, Wily bedeutet auf Englisch ja auch ein bisschen sowas wie schlau oder klug, ist ja so wie Wile E. Coyote. Ist ja der auch besonders schlau ist, weil er den Roadrunner jedes Mal fängt. Und so ist es ja auch ein bisschen anders. Dr. Light ist übrigens inspiriert vom Weihnachtsmann, vom Look her. Hatte ich auch gelesen, fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Und der böse Dr. Wily ist Einstein. Ist eindeutig Albert Einstein, wie jeder Deutsche. Ein Deutscher kann natürlich Jemand, der Deutsch spricht, kann nur ein guter Mensch sein. Jetzt kommen lauter Simpsons-Zitate auf einmal automatisch dann daraus. Wundern tut's mich nicht, wenn du alleine, denk mal dran zurück, wer hat denn Sonic the Hedgehog inspiriert? Kannst du dich noch erinnern? Das hatten wir doch auch mal für einen Beitrag hier damals verwurstet, bei Play auch. Sonic the Hedgehog, echt? Ja, Sonic the Hedgehog. Sonic the Hedgehog. The Hedgehog. Hedgehog. Sonic und sein ist so ein Hedgehog. Nein, der japanische Designer hat gesagt, wir haben die Attitüde und den Look von Sonic ein wenig dann basiert. Die roten Schuhe hatte von Michael Jackson, ja. Und seine Attitüde, diese Coolness, dieses, wir nehmen die Sache selbst in die Hand, stammt von Bill Clinton, dem amerikanischen Ex-US-Präsident. Weil der ja immer Sachen in die Hand genommen hat und Sonic ist genauso, versucht keinerlei Sinn darin zu erkennen, aber das haben sie als Inspirationsquelle genannt bei Sonic und Dr. Light sieht immerhin aus wie ein Weihnachtsmann, nur eben mit einem Doktorkittel dann obendrauf. Ne? Und es gibt dann immer dann verschiedene Stories, ja, der wurde jetzt gebaut, um die bösen Roboter von Dr. Wily dann zu besiegen, das war beim ersten Teil noch relativ anders, aber der war immerhin mit der Dauer am Anfang kein großer Erfolg, aber nach und nach so ein bisschen so zum schleichenden Erfolg so geworden, dass es sich rentiert hat, doch noch einen zweiten Teil dort zu machen, den hast du angesprochen, das ist auch mein persönlicher Lieblingsteil, ja. Also zusammen mit einem anderen vom Super Nintendo, den ich noch ansprechen werde, aber wird auch heute genannt, Mega Man 2 für SNES gilt eigentlich als eines der besten Games, die es damals zur 8-Bit-Ära gegeben hat. Absolut zu Recht, hat alles genommen, was den ersten Teil dann toll gemacht hat, aber mehr Level, größere, neue Roboterbosse, Bosse, Grafik, ja. Die Musik ist fantastisch, finde ich vom Zweier, also die ist eh immer gut, ne, die Mega Man Sachen und mal ein Schelm mag sagen, dass ich gerade diesen Podcast hauptsächlich gemacht habe, um die Musik dann dort reinzupacken, zwischendurch ordentlich reinzuspielen, aber die vom Zweier, das war so das richtige Paket, ja. Wenn du so die Toplisten der NES-Games dann siehst und manche Leute wollen nicht alle Mega Man-Spiele dann dorthin packen, dann wird der Zweier meist ausgesucht und dorthin gepackt. Und der hat eben die richtige Mischung gehabt. Woran man sehen kann, dass das schon ein ziemlicher Fanfavorit gewesen ist. Ab dem zweiten basiert ein Großteil der Roboter-Designs auf Fan-Einsendungen. Mhm. Ja, das heißt dann, dass japanische Kids und später auch weltweit dann ihre eigenen Ideen für Robot-Master, für die Gegner, dort reinschicken können. Und alleine für Mega Man 2 wurden über 8000 Einsendungen eingeschickt. Also 8000 verschiedene wurden dann sondiert von Inafune und seinen Kollegen und die haben daraus dann die Roboter-Gegner dann dort mit dazu gebaut. Mit dazu bekommen hier übrigens Energy Tanks, gab es zum ersten Mal, die gab es im allerersten Teil nicht und Passwörter, um dann weiterzumachen in den Level. Da waren auch immer sehr aufwendige Passwörter, die man eingeben musste. Sah aus wie so eine Bingo-Tafel meist, ne, wo du so kleine rote Punkte irgendwie legen musstest. Okay, mein Passwort ist F4A7 und den schwarzen Punkt auf 3F. Oder irgendwie sonst was, ne? Das ist dann dazugekommen, hat sich am meisten verkauft von allen Mega Mans, 1,5 Millionen ins Gesamt. Und wenn Mega Man Universe rausgekommen wäre, dann sollte es den Solo-Play-Modus von Mega Man 2 beinhalten, in neuer Form tatsächlich, weil es so beliebt ist. Haben wir alles leider nicht gesehen. Energy Tanks kannst du übrigens, das sind ja diese Energieaufladequellen aus dem Spiel, als Energy Drink kaufen, ne? Immer noch oder ja, war das du konntest es zumindest eine Zeit lang aus Japan, dass du solche Red Bull Derivate dann bestellst und da war einfach so aus wie dieser Energy Tank, das ist ja auch mittlerweile so ein ikonisches Bild. Mhm. Dieser blaue Kasten mit dem E drauf, weißt du, wird die Energie wieder aufgefüllt. Und das die Spiele, also ich finde die Endgegner fand ich immer super, allein schon dieser Charme und wenn du die alleine so siehst, die haben halt wirklich diesen typischen Anime Charakter so drin gehabt und die hatten immer so coole Waffen und so coole Ideen an sich. Also ich fand das echt, das war schon richtig geil, ein Spiel. Und was du angesprochen hast mit den verschiedenen Level, dass du halt, wenn du an einer Stelle mal sehr gefrustet warst und du kamst nicht weiter, dann hast du halt noch irgendwie die anderen Welten, die du einfach testen kannst. Ganz genau, kommst. Also du bist relativ gut immer bis zum Endboss eigentlich gekommen, wenn du dich ein bisschen dann angestrengt hast. Ne? Es gab öfters mal Elemente, die Level sind ja auch jetzt nicht so 20, 30 Minuten lang, die du dann spielst. Das sind eine Handvoll Minuten und manchmal kommst du so direkt gut gut durch, aber andere Male musst du dich an ein neues Element gewöhnen. Ich weiß, diese Wolkenstage bei Mega Man 2, wo beispielsweise Elemente dann verdeckt wurden durch die Parallax-Wolken, die vorne waren, was aber ins Level-Design mit reingefügt war. Dass es auch mit Absicht so gemacht ist, okay, und dann, dass die Gegner so spawnen und runterkommen, dass du auch achten musst, okay, da darf ich noch nicht hinspringen, weil dann trifft mich der Gegner. Oder diese Blöcke, die dann nach einem Rhythmus verschwinden und auftauchen. Das wollte ich gerade sagen, das sind die schlimmsten Level für mich. Die kann ich aber auch bei anderen Spielen nicht. Immer dieses, so jetzt kommt okay. Das und dann immer in dem Rhythmus drin. Und ja, du musst dorthin springen, wo du denkst, dass es auftaucht. Es ist so wie beim Snipen in Spielen. Du musst immer dorthin schießen, wo du weißt, dass der Gegner sein wird und nicht auf den Gegner drauf, weil dann bist du schon zu spät. Das waren echt immer die Hasslevel. Oh Gott, wie ich die gemacht habe. Wenn es ankommt. Nee, solche Elemente, du kannst dich aber dort reinarbeiten und dann hast du am Endling dann mal gesehen, irgendwie mit den Sachen, die ich jetzt habe, komme ich nicht weiter. Ich könnte durchaus aus dem Level rausgehen. Ich weiß ja, dass ich den bis dahin schaffe. Lass mal einen anderen probieren. Lass mal gucken. Und jeder hat vielleicht für sich selbst seine eigene Reihenfolge gefunden, dass auch nicht nur die perfekte Waffe immer für den einen Gegner genommen wurde. Dann Feuer klappt gegen Eis, ist logisch, aber wer weiß, zum Beispiel der Holzendgegner klappt vielleicht ganz gut, entweder mit Feuer oder mit diesem, mit dem Sägezahn, Sägeblatt hier, Cutman oder Schere ist zum Beispiel. Also kannst du aussuchen. Okay, die beiden würden passen. Lass mal gucken, welchen Gegner ich zuerst angehe. Da konnte man sich sehr schön austoben und das dann anstellen. Hat man auch sehr, sehr viel zu spielen an Mega Man 2 dort gehabt. Mega Man 3 taucht übrigens auch relativ häufig in den Top-Listen auf. Gilt für einige aber auch ein bisschen so als, nicht ganz so gut wie Mega Man 2, weil da einige Elemente sozusagen verwurstet wurden, die aus Mega Man 2, übrig geblieben sind und es nicht mehr dort reingeschafft haben. Dr. Wily ist anscheinend ein Guter geworden, ja, und hat sich mit Dr. Light zusammengeschlossen, ist die Story. Und der Roboter Gamma, der gebaut wurde, soll von Mega Man nun aufgehalten werden. Tolle Story. Ne? Das erste Mal, der Roboterhund Rush ist mit dabei. Und wenn ich an die Musik-Connection jetzt denke, ist es wahrscheinlich Rush, die Gruppe, damit genannt. Würde ich auch drauf tippen. Ja, anstatt Mega Man jetzt so viele neue Fähigkeiten zu geben, also er hatte jetzt zum ersten Mal so ein neues Slide-Manöver, wo man auf dem Boden ducken kann und rutschen kann. Mhm. Ansonsten hatte er, das war ja auch so eine Sache mit Mega Man, in allen Mega Man-Teilen, den klassischen, kannst du ja nur nach vorne und hinten schießen. Du kannst nicht nach oben schießen, du kannst dich nicht ducken. Das war die Absicht eben dahinter, dass du immer so eingeschränkt warst in deiner Mobilität. Konntest normaler Sprung auch schießen, aber das war auch immer schwierig, dann genau was zu treffen im richtigen Moment. Genau, und ich weiß nicht, hatten die Schüsse immer die komplette Länge des Bildschirms oder waren die erst, das war ja wie bei dem allerersten Metroid, wo der ganz kurz war am Anfang. Und dann eben länger wurde. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber zumindest warst du immer eingeschränkt, was es ging. Jetzt gab es das Slide-Manöver erstmal, wo du rutschen kannst auf dem Boden, plus der Hund ist dazugekommen und hat hier manche extra Fähigkeiten gegeben, als Sprungbrett fungiert. Als Fluggerät oder Schwimmgerät konntest du dich dann da draufklemmen an bestimmten Leveln, wo du dann solche Passagen nur damit schaffen konntest. Protoman ist das erste Mal dabei. Kennst du Protoman noch? Ja. Protoman heißt Blues in Japan und ist sozusagen der Vorgänger von Mega Man, jetzt nicht als Spiel, sondern als Roboter. In der Geschichte sozusagen. In der Geschichte dort und ist dann ein mysteriöser Kollege, mit Protagonist, mit Antagonist in späteren Spielen und so weiter geworden und der findet sich auch in etlichen anderen Spielen dann dort wieder. Also Protoman ist wie, ja, was könnte man für einen Vergleich anstellen? Ist es wie Lore zu Data, wenn man die Star Trek-Analogie dort nimmt? Der erste Roboter, der gebaut wurde, aber nicht ganz fertig geworden ist? Hätte jetzt gedacht an Mickey Mouse und Oscar oder sowas in der Richtung. Okay, dann gehen wir noch mal ein paar Jahrhunderte. Obwohl, wir packen hier lauter Analogien rein, die Kids von heute, wo sie noch gar nicht geboren sind, die wahrscheinlich den Podcast... Aber es ist schon klar, das ist halt der Roboter gewesen, sozusagen, den sie zuerst gebaut haben, bevor genau, dann... Genau, der dort ein bisschen storymäßig noch Sachen mit reingebracht hat. Haben die beide nicht zusammen sogar gebaut damals, die beiden Wissenschaftler? Es kann sein, ich habe mir die Details jetzt nicht alle hier nochmal rausgeschrieben. Die Storys verwischen sich irgendwann mal im Kopf, für mich auch der Mega Man-Sachen. Mhm. Hauptsache ein Grund, dass es wieder x-fach Roboter gibt, die Mega Man dann beballern soll und am Ende stellt sich raus, dass es doch Dr. Wily war. So ist es doch. Wie dann, Dr. Eggman so ein bisschen, ne? So ist es dann doch meistens. 8000 Einsendungen gab es bei Mega Man 2 für die Robot-Ansendung. Wie viele Einsendungen, glaubst du, gab es für Mega Man 3? Hast du abgeschrieben, ne? Ich hab gerade den Zettel hier. Sehr schön, wie viel? 50.000. 50.000, ein exponentieller Sprung schon, ne? Das ist krass. Und was ich mich echt frag, also ich hatte irgendwann mal die Pokémon-Entwickler im Interview und ich habe die dann gefragt irgendwie, oder ich hatte Zeichnungen mit von den Lesern von der Zeitschrift, die halt Pokémon gemalt haben, die sie nicht, die neu waren sozusagen, die sie wollten, dass ich denen den Leuten da zeige. Und die meinten, das möchten sie nicht, sie möchten die nicht sehen, weil wenn sie davon inspiriert werden, dann ist die rechte Frage ist total schwierig. Und deswegen frage ich mich jetzt dabei, habe ich vorher auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber wenn jetzt zum Beispiel 80.000 oder 8.000 Einsendungen und 50.000 Einsendungen kommen, wie ist die Rechtelage? Also ich meine, klar ist das dann schön, wenn du dann sagst als Kind so, oh, die haben jetzt meine Figur genommen oder so, aber andererseits, wenn das deine Figur ist, die du gezeichnet hast nachweislich, wie also bist du da abgesichert? Ich habe mir auch ein paar Gedanken darüber gemacht. Es muss zumindest so rechtlich abgesichert sein, dass sie, es muss ja irgendwo ausgerufen worden sein, schickt uns bitte jetzt hier diese hier ein. Und da gibt es bestimmte Modalitäten, ne? Mhm. Wo dann du automatisch durch das Einsenden dieses Dings die Rechte dann abtrittst. Und selbst wenn Elemente aus deinem Roboter gefühlt dann da sind. Also wenn ich mich da jetzt hinsetze und dann baue ich dann Heizkörper-Man oder sowas, ne? Gyros-Man. Ich baue Gyros-Man. Wer sagt? Ja, Gyros-Man und dann ist so perfekt, ne? Dann hat er diese beiden Gyros-Scheren in der Hand. Tzatziki-Attacke. Nein, nicht Tzatziki-Attacke, dann sozusagen, wenn er zu, am Anfang wird er noch gehauen, der Gyros-Man sozusagen, und dann sieht er, oh, ich bin zu groß, bin ein viel zu einfaches Ziel und schneidet von sich Parts weg, wirft die als Projektile dort weg und ist dann wesentlich dünner und kann wesentlich weniger getroffen werden, weil die Hitbox kleiner ist. Und schneller. Weil er auch leichter ist. Ja. Und du musst auch schneller aufs Klo, wenn du viel vom Gyros dann isst. Aber wer sagt dann eben nicht, dass ein anderes griechisches Kind genauso exakt die gleiche Idee hatte, nur leicht anders verbaut hat. Ja. Na, du kannst nicht sagen, oh, die haben mir meine coole Idee jetzt so dort geklaut. Aber ich will ja mal sagen, also wenn dieses Mighty Number 9 da auch nochmal so ein Aufruf kommt, ne, Gyros-Man ganz, ganz weit vorne, sage ich dazu nur. So, ein kleiner Spontanaufruf zwischendurch. Wenn ihr wüsstet, wie der Robotmaster Gyros-Man aussehen würde, macht doch einfach mal eine Zeichnung und schickt es an gregor@gameone.de. Die besten werden dann zusammengesucht und eventuell in einer kleinen, schönen Galerie dann hier veröffentlicht. Vielen Dank im Voraus. Hast du es gebackt, Mighty Number 9? Ohne Scheiß, ich habe noch nichts bei Kickstarter gebackt. Es gab eine Sache, die ich eigentlich gerne gebackt hätte mit diesem Typen, der japanische Entwickler interviewt. Oh, habe ich gemacht, da kommt das Buch bald. Genau, und das war halt, das werde ich mir im Nachhinein auf jeden Fall kaufen, aber ich bin immer noch abgeschreckt von diesem ganzen Kickstarter-Kram und ich halte von dem ganzen Kram. Also bei vielem Zeug, ey, das ist eh eine Debatte für anderswo, das ja. Mighty Number 9 ist das, der spirituelle Nachfolger zu Mega Man. Keiji Inafune ist ja mittlerweile weg von Capcom und hat quasi sein HD-Megaman jetzt in Arbeit, nur bei dem alles wie bei Megaman ist, außer dem Namen. Die Figur sieht auch so aus, genauso. Die Figur sieht auch so aus, heißt jetzt Mighty, der Number 9, weil es der 9. Roboter ist. Wahrscheinlich ist der Mighty Knuckle oder so. Mighty Knuckles kommt dann dort mit dazu. Und das wurde jetzt gerade über Kickstarter vor ein paar Monaten dann ausgerufen, ist auch relativ schnell dazugekommen. Ich hatte relativ früh gebackt, habe aber dann gesagt, ey, das Projekt wird eh entstehen. Also ich backe gerne dann Sachen, wo ich weiß, dass ich noch dazu beitragen kann, dass dazu kommt. Oder wenn es jetzt etwas ist wie der Chris Hülsbeck Turrican Soundtrack, wo du dann auch eine unterschriebene Variante bekommst von dem Soundtrack dann mit dazu, der nicht so im Kauf dann da ist. Die Anthology, wo der Soundtrack noch... Was hast du denn gebackt genau und wie viel oder was kriegst du da? Ich habe bestimmt so 10, 15 Sachen gebackt, aber... das also nicht da, sondern jetzt bei Mighty Number 9. Achso, ich hatte die relativ teure, so für $60 oder irgendwas gemacht, wo du eine physische Version vom Spiel bekommst. Mhm. Jetzt habe ich mir aber dann gedacht, ey, wenn es dann rauskommt, bei anderen Sachen, so Shadowrun Returns hatte ich auch zum Beispiel gebackt und da hat es keinen Unterschied gemacht. Das Spiel ist eh durchgegangen, es wurde eh produziert und dass ich es jetzt dann direkt zum Start ist, hätte ich mir auch, glaube ich, für die Hälfte des Preises von dem Humble Bundle später holen können. Mhm. Es hat mein Leben jetzt nicht so bereichert, dass ich es da hatte. Also wenn es Projekte da sind, die ich nicht so die so kurz vor knapp stehen, wo ich sagen kann, ich gebe noch ein bisschen Geld und dadurch kann es vielleicht dann entstehen, dann ist es auch okay. Ansonsten warte ich lieber ab. Und bei Mighty Number 9 haben sich eh wie blöde die Mega Man-Fans draufgestürzt. Gesagt, denen werden wir es zeigen, Capcom, dass ihr unseren Helden jetzt so stiefmütterlich behandelt. Inafune vor Gott. Yay! Und ja. Inafune wird dann genauso durch den Dreck gezogen, wenn Mighty Number 9 nicht exakt genauso ist, wie sich die Leute das vorstellen. Das meiste, was ich hier gebackt habe, war für Broken Age. Tatsächlich. Das war $100 habe ich gebackt. Pui. Aber da war es auch mehr dann, also pui, das Spiel selbst ist okay, Broken Age, wir haben ja auch erst die erste Hälfte gesehen, dann davon, ich freue mich schon auf die zweite, aber da war es mehr, fucking Tim Schäfer hat das beste Spiel aller Zeit mit Day of the Tentacle gemacht und da ist es einfach, er hat sich das verdient, ja, dass er das da reinbekommt und dann jetzt ein neues Spiel programmieren kann, also so sehe ich das dann mehr dort. Aber zu diesem kleinen Exkurs, 50.000 Einsendungen sind dort gekommen. Und ich glaube, so Mega Man 3 ist auch bei vielen nah dran an Mega Man 2. Es wechselt bei einigen. Ich bekomme immer so, mein Lieblingsspiel ist 2, nein, meins ist 3. Ich weiß, Mega Man 3 intern bei Capcom ist nicht ganz so gut angekommen, aber da hat es ja eher nichts damit zu tun, wie die Akzeptanz in der Fanbase gewesen ist. Finanzielle Sachen dann immer. Ich glaube, wo ich den Eindruck immer dann hatte, es hat sich ja irgendwann exponentiell dann gesteigert. Ne? So 3 Mega Man Spiele, eine Trilogie, das hätte so gut gepasst. Ne? Genauso diese 3 sind auch die 3 Spiele gewesen, die ich auf dem Mega Drive gespielt habe. Aber Capcom hat ja nicht aufgehört, Sachen zu produzieren. Die sind zwar immer mit so 2-3 Jahren Verspätung hier in Europa gekommen, dass wir das relativ spät reingekommen sind. Mega Man 3 gab es zum Beispiel 92, während wir hier schon NES gespielt haben. Und wenn ich jetzt hier so gucke... Super NES meinst du? Super Nintendo gespielt habe. Und wenn ich hier dann so schaue, hey, Mega Man 6 auf dem NES, das ist gar nicht mehr in Europa rausgekommen, weil es erst 94 in den USA rauskam. Wir kauften 1995 oder 96 hier noch ein Nintendo-Spiel. Das ist das Merkwürdige auch, was ich mich dann auch gefragt habe, als ich das ein bisschen anrecherchiert habe, so warum zum Teufel haben die immer weiter produziert? Und klar, die haben natürlich erstmal eine große Base gehabt, an die sie wieder verkaufen können. Und Mega Man hatte eine große Base. Und die Spiele sehen ja auch nicht unterschiedlich aus. Das heißt, die haben anscheinend immer dieselbe Engine genommen, neue Endgegner gebaut, neue Levels gebaut. Aber im Grunde hat sich das Spiel nicht großartig verändert. Nee, wirklich nicht. Also speziell die nächsten 3 NES-Teile, Mega Man 4, 5 und 6, wenn du mir Levels aus den einzelnen Teilen zeigen würdest, dann könnte ich dir nicht sagen, welches Spiel ist 5, ja, welches Spiel ist 6, welches Spiel ist da. Genaue Details gibt es zwar einige, also wenn ich hier dann gucke, so einige Gameplay-Elemente, die sich weitergezogen haben, sind hier reingekommen. Mega Man 4 hat den New Mega Buster als Waffe bekommen. Erstmals kann man aufladen seinen Schuss. Der Charge-Schuss ist das. Genau, ne? Das ist das eine Sache, die dann hier dazu gekommen ist. Neue Items sind mit dazu gekommen. Flip-Top Eddie, sagt der dir das was? Das ist so ein kleines Helferlein, was manchmal auftaucht. So, sieht aus wie so ein kleiner gelber Kasten mit Augen. Der gelbe Helm ist das. Nicht der gelbe Helm, das sind die Gegner, die gelben Helme, aber das ist so eine Art gelber Hilfskasten, wie so ein Nothilfekasten, der manchmal auf dem Bildschirm draufspringt und dir ein Item rauswirft, wenn du es gebrauchen kannst. Kommt der noch woanders drin vor? Ja, guck dir das mal bei Flip-Top Eddie an. Also ich weiß, welche du meinst. Das sind so diese typischen Gegner mit diese Hardheads, diese gelben Bauarbeiterhüte mit den Augen drunter. Das ist aber einer der Standardgegner hier drin. Deswegen war ich eben ein bisschen... Wahrscheinlich gehört er mit dazu, zu diesen, hat nur statt einen Hut, hat er eine Kiste auf dem Kopf und gibt dir dann Items. Die sind mit dazu gekommen. Charge Shots, Mystery Tanks und so weiter. Beeindruckend sind eben hauptsächlich, dass dann immer mehr Designs dazugekommen sind für die eigentlichen Spiele. Für Mega Man 4 wurden 70.000 Designs eingeschickt. Für Mega Man 5 130.000 und für Mega Man 6 200.000. Das ist krass. Bei Mega Man 6 ist es übrigens das Besondere, es ist in Europa hier nie rausgekommen, offiziell auf dem NES. Die allererste Version gab es erst im Juni 2013 auf der 3DS Virtual Console. Der offizielle Release. Es gab das Spiel zwar schon im Collections, da gab es ja diese Mega Man Anniversary Collection, wo die alten Spiele drauf waren, da war es mit drin versteckt, aber der Einzelrelease, dass es richtig so erhältlich ist, gab es erst im Jahr 2013, also 20 Jahre nach dem ursprünglichen Release dann dort gewesen. Nach den Vierer, Fünfer und Sechsern, die quasi ein bisschen Massenware gefühlt waren, ist das Spiel, wenn wir auf die Hauptteile uns beschränken, es gab noch 2 andere dazwischen, da werde ich gleich nochmal drüber quatschen, aber dass wir die Hauptreihe dann einmal durch haben, ein Mega Man 7 auf dem Super Nintendo da gewesen, das kam 95 weltweit raus, also diesmal nicht 3 Jahre warten, bis dann die Varianten rausgekommen sind. Und im Grunde saß, ich habe ein bisschen reingespielt jetzt, ich habe es damals noch nicht länger dann gesehen, da war ich schon bei Mega Man X gelandet zu der Zeit, aber ich habe jetzt beim Recherchieren nochmal da kurz reingeschaut. Es wirkt wie die NES Mega Mans, nur endlich mal mit schöner 16-Bit-Optik. Ne? Und da sieht man, dass so ein Spiel im Comic-Stil, das kann von mehr Auflösung, mehr Details, mehr Farben nur profitieren. Das haben wir vorhin auch gar nicht gesagt. Das ist halt eines von den Details, die man noch erwähnen sollte, warum er eigentlich so aussieht, wie er aussieht. Du meinst mit dem blauen, dass er so ausschaut, als ob er so einen blauen Anzug dann hat? Und überhaupt, warum sie blau genommen haben? Da gab es ja einen Grund dazu, den hatte ich bestimmt mal aufgeschrieben, kann mich aber nicht mehr dran erinnern. Auf dem NES gibt es mehr Blautöne als andere Töne. Deswegen, damit er halt... Das war's. differenzierter aussieht von der Rüstung mit verschiedenen Teilen, war das die einzige Farbe, die sie benutzen konnten, um ihnen halt mehr Detailstufen zu geben. Jetzt anders zum Beispiel als bei Mario oder so. Weißt du, blau war dann halt genau die Farbe, wo der einen Helm hatte und dann die Arme und die Beine dann irgendwie voneinander getrennt waren. Mhm. Das fand ich eigentlich ganz interessant, weil wir kennen ihn halt immer nur so mit blauen Anzug. Wir kennen ihn eigentlich nur blau, ja. Und kann man sich gar nicht vorstellen, dass ich dachte jetzt, das wäre eine normale Designentscheidung. Ich hätte eigentlich auch gedacht, so dieses prototypische Blau ist gut, Rot ist böse. Oder auch so metallic, halt Stahl oder genau, so irgendwas, dass ne, es passen dass das würde. Mit dazu kommt. Oder die haben es vorausschauend so gemacht, damit er besonders cool in der Comic-Serie aussieht. Aber das ist auf jeden Fall interessant, weil es halt einfach nur eine Limitierung der Hardware wieder war, wie ja, bei vielen anderen Sachen. Erstaunlich, durch was solche dann langwierigen Entscheidungen oder langlebige Entscheidungen sich dann befestigen mit den Jahren. Schnurrbart von Mario. Ja, stimmt, genau, damit man überhaupt sieht, wo das Gesicht zu Ende ist. Eben. Jetzt hat er schon auf immer einen Schnurri gehabt, der Mario. Oder die Glatze bei mir, damit man weiß, wo oben und unten ist. Als ich dich kennengelernt habe, war das noch anders. Ja, davon wollen wir gar nicht sprechen. Damals nachts in der Nacktbar. Ich weiß, wo wir hingehen. In die letzte große Bastion für den amerikanischen rotblütigen Mann, wo man so etwas wie Frauenabende nicht kennt. In die Nacktbar! Für einen Dollar schon siehst den Balkon. In der Nacktbar! Wo der Busen vielleicht falsch ist, aber Mann, er tanzt den Twist. In der Nacktbar! Wo du schwitzt wie ein Matrose und sich was tut in der Hose. In der Nacktbar! Wo sie kurz sind, die Perioden, und dein Kennedy liegt am Boden. In der Nacktbar! Mega Man 7 auf dem Super Nintendo ist zu einem Zeitpunkt rausgekommen, da war die Serie eigentlich schon weiterentwickelt durch diverse Spin-offs, die wir dann gleich nochmal ansprechen werden. Und es hat sich ein bisschen wieder wie so ein Throwback angefühlt. Visuell sah es besser aus, aber war ein bisschen schon altbacken, ne? Mhm. Durch die Spielbarkeit, weil die eben wieder ein bisschen klassischer war. Es gab natürlich wieder etliche Items und neue Sachen, die dazugekommen sind. Eddie Flip-Top hat jetzt seinen eigenen Shop gehabt, wo man Items kaufen kann. Es hatte 220.000 Einsendungen für die Bossmaster gehabt. Ich glaube, das ist die höchste Zahl dann gewesen insgesamt, die dafür je rausgekommen ist. Es war eine sehr kurze Entwicklungszeit, aber Inafune hat gesagt, er hatte viel Spaß beim Entwickeln. Das ist sehr unterschiedlich. Ja, man kann nicht darauf absehen. Das fand ich immer interessant bei den ganzen Artikeln. Es stand, ja, als dieses Spiel rausgekommen ist, hatte Inafune Spaß und bei dem hat er nicht Spaß gehabt. Aber die Qualität des Spieles lässt sich nicht daran abzählen. Wenn du sagst, ach, Inafune hatte eine Scheißzeit beim Entwickeln mit seinen neuen Leuten, die dazugekommen sind, dann ist auch kein beschissenes Spiel rausgekommen, sondern manchmal ein gutes. Und manchmal bei solchen Sachen wie bei Mega Man 7 kommt ein gefühlter Schnellschuss ein wenig dann dabei raus. Ist bestimmt nicht schlecht, aber ein wenig unter ferner liefen dann dort gewesen. Ich glaube, das gehört auch zu denen, wir hatten beim Super NES Podcast oder bei irgendwas letztens drüber gesprochen, über eine eBay-Auktion. Das kann sein. Das mit den 4 Super NES-Teilen von Mega Man, das war jetzt nicht nur der 7. Teil, sondern auch noch 2 andere Spin-Off-Teile. Mhm. Und die sind für so unfassbar viel Kohle weggegangen, die US-Version. Die waren echt sehr, sehr, sehr teuer. Ja, wenn ich jetzt, also ich habe leider keine normalen Retail-Megamans mehr zu Hause. Ich habe nur noch die Download-Version aus den Virtual Console-Geschichten bei mir daheim, auf der Nintendo Wii noch. Oder ich habe die noch auf die Wii U übertragen, aber ich spiele sie auch noch auf der Wii. Dann dementsprechend, wenn ich jetzt noch meine Sammlung aufbauen wollen würde, klar kannst du die Collection, die Anniversary Collection holen und dann hast du schon einen gewissen Teil dann dort mit dabei. Aber auf dem Super Nintendo im Original würdest du dich dumm und dämlich zahlen. Vor allem, wenn du noch eine gute Verpackung haben willst. Ja. Weil du weißt, gebrauchte Super Nintendo-Verpackung, wenn du nicht gerade was aus Japan kaufst, wo die das wie rohe Eierschalen behandeln, zum Glück öfters. Ja? Das ist schon ganz gut. Ich habe zuletzt übrigens auch ein paar Super Nintendo-Spiele gekauft. Star Ocean oder sowas. Sieht aus wie neu. Das ist so sehr schön. Hier sieht es eher aus, als ob der Hund gegessen und ausgekotzt hat. Wenn noch eine Packung da ist. Wenn noch eine Packung da ist oder als Packung dann dort erkennbar ist. Kann ich auch übrigens bei den Spin-Offs noch dazu erzählen, als ich die damals verkauft habe über eBay, wie viel Geld da reingekommen ist bei gewissen Teilen. Aber Mega Man 7 kommt man schwer ran im Original, kann man aber durch diverse Collections dann hier nochmal ein bisschen günstiger rankommen. Mega Man 8 ist dann nicht mehr auf dem Super Nintendo rausgekommen, weil das kam 96 Japan, 97 im Rest der Welt, war schon PlayStation und Saturn-Zeit dann dort angegeben. Und erstmals gab es bei Mega Man nicht nur wieder höhere Auflösungen und detaillierteren Anime-Looks, sondern auch Full-Motion-Cutscenes. Ja, es gab In-Game-Cutscenes oder besser gesagt dann Anime-Cutscenes, dass du also Render-Sequenzen zwischendurch gesehen hast. Ich weiß, bei vielen der Ami-Leutchen, da sind manche dieser Sätze, die dem Spiel dann fallen, weil die so super schlecht synchronisiert sind, dann als Memes schon irgendwie auf. Oder irgendein Charakter stirbt und einer stellt so, nein! You must recover all the energy immediately, Mega Man. But where is Dr. Wily? That's a good question. We may be able to locate another energy emission from the radar room. When we find that meteor, we'll find Dr. Wily. Das ist einfach so ekelhaft und dumm, ist es da rausgenommen, aber das soll der Qualität der Cutscenes natürlich nicht dafür sprechen, dass die Cutscenes scheiße sind, die sind nur schlecht synchronisiert, dafür ist aber wieder viel Aufwand ins Visuelle zumindest reingegangen. Waren das Cutscenes aus, jetzt bin ich nämlich gerade unschlüssig, aus der Anime-Serie, die sie übernommen haben, oder waren die extra dafür produziert? Ich weiß nicht, ob das dann irgendwie dann drumherum geht. Ich weiß also zumindest als Anime, es gab ja diese alte TV-Serie, die keine japanische direkt nur war, das war ja so zum Anfang, was auch hierzulande in Deutschland auf RTL dann gelaufen ist, wo das Intro super cool aussah, aber die eigentliche Serie, als ob sie von irgendwelchen Hinterwäldlern dann auf Nasenputztüchern draufgeschrieben. Ich überlege gerade, hatten wir die Serie bei Play drin oder hatten wir sie bei Reload jetzt irgendwo mal drin? Weil ich weiß, dass ich irgendwas auch eingespielt habe dafür. Wir hatten vielleicht mal irgendwas für, also ich kann mich erinnern, dass wir bei Play für irgendeine Top 5 mal irgendwas dazu dann gemacht haben. Kann sein, dass du damals für mich was eingespielt hast, aber könnte auch bei Reload durchaus gelandet sein. Das sind ja immer welche so Evergreens, wo man für irgendeinen Beitrag mal wieder zurückkehrt. Ja klar, also entweder schwere Spiele oder so irgendwas, aber gerade dieses mit dem, dass die Anime-Serie noch kam, das hatte ich gerade im Kopf, deswegen. Also ich, als Anime-Serie habe ich die alte im Kopf und dann eben diese Rockman Excel-Serie, die auch dann hier gelaufen ist, aber die kam ja natürlich etliche Jahre später als die PlayStation-Fassung hier von Mega Man 8er dort gewesen. Übrigens, die Sega-Saturn-Version, eines der seltensten Spiele auf der Konsole, wenn man das kaufen wollen würde, wird man wahrscheinlich noch mehr als für Mega Man 7 PAL Retail dann dafür loswerden. Auf der PlayStation ist es aber relativ häufig dann vorhanden. Kannst du zur Grafik was sagen? Weil sonst waren es ja immer Bitmap, beziehungsweise halt. Wir sind genauso Bitmap. Okay, Es hat sich eigentlich stilistisch, also der Inafune hat nicht die Figuren selber gezeichnet diesmal, sondern ein gewisser Mensch namens Hayato Kaji hat das Art-Design für das hier übernommen und es sieht mehr nach Anime aus, als es schon gewesen ist. Also die Mega Man-Spiele hatten ja ein bisschen immer diesen kindlichen Kopffüßler-Stil und sowas dort gehabt. Und wenn ich mich nicht komplett irre, war Mega Man 8 ein bisschen leicht realistischer proportioniert. Ne? Du hattest also, Mega Man hatte nicht mehr diesen dicken Kopf und den stuppligen Körper dann drunten dran, sondern der hatte diesen neuen Look wie der alte zu dem neuen Sonic. Mhm. Ne? Dann hatte er einen normal proportionierten Kopf und eher diese langen Gliedmaßen und so weiter. Und dadurch, dass die PlayStation als auch der Saturn eigentlich ganz gute 2D-Konsolen gewesen sind, also 2D-Titel, die es dann drauf gegeben hat, die sahen ja meist recht gut und bunt dann aus, konnte man sich umso mehr austoben, was es das anging. Und natürlich dann Musik richtig einspielen lassen in CD-Qualität und Soundeffekte und viel Sprachausgabe und sowas mit dabei gehabt. Es war aber eben noch nicht mit 2,5D oder Polygonen oder sonst was gemacht, sondern es war gezeichnete Bitmaps. Einsendungen. Man sieht, es ist wieder zurückgegangen nach Mega Man 7. Ja, da war es also da schon wieder am absteigenden Ast nach Mega Man 8 gewesen. Wie viele Jahre sind zwischen Teil 8 und Teil 9 gewesen, Marc? Ich weiß das, weil wir Teil 8 zusammengespielt haben. Mhm. Teil 9 haben wir zusammengespielt, meinst du? Was nicht Teil, echt? Nee, Teil 8 war der auf der PSX und Saturn, von dem wir gerade gesprochen haben. Teil 9 waren wir damals zu Capcom hingegangen. Ja, die meine ich, genau. Ja. 2008 ist Mega Man 9 rausgekommen, also knapp 11 Jahre nach dem Release des ersten, und Mega Man 9 ein relativ einzigartiges Ding, wenn es Mega Man 10 nicht noch nachher gegeben hätte, aber eines dieser, wenn du heutzutage einen Film in Schwarz-Weiß drehst, dann ist es ja eine bewusste Entscheidung, ne, dass du sagst, ich will einen gewissen Stil, ich will ein gewisses Gefühl dann weitervermitteln, und hier ist es ein Spiel, was rausgekommen ist im Jahr 2008, aber gefühltechnisch aussah wie ein NES-Game. Ne? Ja. Und das ist ja nicht eine Frage der spielerischen Qualität oder des Looks oder so gewesen, sondern es war so ein Retro-Feeling, was erzeugt werden sollte. Ne? Also, es gab, als das Spiel damals rausgekommen ist, ist das Download rausgekommen für die gängigen Konsolen damals. Aber ich weiß, dass das Capcom damals so eine Presseversion dann gemacht hat. Auf die alle heiß waren. Auf die alle super heiß dann gewesen, von denen wir natürlich auch keine einzige Variante bekommen haben, wo man so eine NES-Cartridge-Hülle dann gemacht hat und dort ist dann die Disk drin gewesen, wo es den Download dann draufgegeben hat zum Installieren auf die Konsole oder sowas. Aber das hat richtig die groß gewordenen Kids aus den 80ern und 90ern dann heiß gemacht. Guck mal, das Mega Man, was wir nie hätten haben können, jetzt im Look des NES-Spieles, wäre so auf dem NES natürlich nie gelaufen, weil wesentlich mehr Farben und Musik und Gegner gleichzeitig auf dem Bildschirm zu sehen sind und es nicht flackert, vor allem. Ja. Oder nee, Moment, konntest du Flackern im Menü dazu schalten? Das weiß ich nicht. Ja, das war so eine Sache des NES, wenn da zu viele Sprites, zu viele Figuren auf dem Bildschirm gewesen ist, dann haben sie angefangen zu flackern, weil die Maschine nicht mitgekommen ist. Das sieht man auch immer geil, wenn man die Sachen schneidet, wenn man jetzt Material dafür eingespielt hat oder sowas. Im Schnittrechner siehst du auch, dass die Sachen, halt Teile des Sprites einfach verschwinden auf dem Bildschirm drauf bei einzelnen Frames. Hast du übrigens auch bei Spielen, die mit 60 Bildern laufen und du dann runterrechnest, wenn du es nicht im Fernsehen zeigst, dass dann manchmal die Figur, wenn sie dann blinkt, wenn sie getroffen wird, ist und dann, weg. Dann ist sie auf einmal weg. Ja. Ne? Oder wenn du es bei Sonic auf dem Mars-System hatte ich zum Beispiel so, auf einmal siehst du da nur die Blubberblase, die als Schutzschild da ist, aber nicht die Transparente, die durch schnelles Blinken erzeugt werden soll. Mega Man 9 wurde in diesem alten Stil gemacht und IntiCreate heißt die Firma, besteht aus ehemaligen Capcom-Leuten, die haben es programmiert. Das sind übrigens auch die gleichen, die jetzt an Mighty No. 9 sozusagen dran sitzen. Hat er das Team mitgenommen dann? Ja, er hat es nicht direkt mitgenommen. IntiCreate wurde, glaube ich, gegründet. Ich weiß nicht, ob Inafune direkt seine Finger mit dabei hat, aber viele Ex-Capcom-Leute und die haben solche Projekte zugeschanzt bekommen. Mhm. Vielleicht kann man es vergleichen. Es gab ja Flagship damals, die auch eine Capcom-Gruppe oder Capcom-Team gewesen ist, die bei Nintendo assistiert haben. Für Sachen die, wie für Zelda, Oracles of Season and Ages und Minish Cap. Beispielsweise, die gibt es in der Form mittlerweile auch nicht, aber das war auch eben ein kleines Grüppchen, was sich dann abgespalten hat, so in der Hilfe und IntiCreate hat das dann entwickelt und es fühlt sich an und es spielt sich genauso wie die alten Mega Man-Teile. Ich habe es für die PS3 als Download-Variante dann damals daheim. Die größte Neuerung, die es gegeben hat, erstmals eine Frau. Eine Frau als Robotergegner. Splash Woman. Splash Woman. Splash Woman unter Wasser mit Blubberblasen und so weiter. Hat lang gedauert, ne? Knapp 21 Jahre, bis es erstmal eine Frau, eine Roboterfrau auf die Fresse hauen kannst dort. Ja. Das ist echt ungewöhnlich. Das Spiel, als wir es gespielt haben, auch der Look und das fühlt sich halt wirklich an wie so alte. Und ich glaube, in dem Zeitraum müsste auch die ganzen anderen schweren Spiele, die dann wieder rausgekommen sind. Bionic Commando meinst du und solche Remakes? Remakes und so Reimaginings oder wie man sie auch immer nennen will. Dann so eine neuen Spiele hier, wie heißt denn das blöde, Super Meat Boy und sowas. Super Meat Boy und alles. Alles so von wegen wieder auf die Hardcore, von wegen nicht diese weichgespülten Spiele, sondern wer jetzt wirklich wieder harte Spiele spielen möchte, der hat jetzt auch die Möglichkeit dazu. Also nachdem sich die damals neuen Konsolen, Xbox 360, PS3, wie etabliert hatten, kam dann, weil der Markt sich so verändert hat, wieder die Phase auf, dass man solche kleineren Spiele auch durchaus mal bauen kann. Du nicht mehr darauf angewiesen bist, sowas in den Laden zu bringen und eine Disc daraus zu pressen. Genau, weil es halt Download- und Indie-Sachen halt auch gibt und die dann mehr, also die Möglichkeit haben, sowas zu publishen einfach, ohne Aufwand. Ja, das ist auch natürlich dann wieder eine Diskussion, die man länger führen kann, wie sich der Markt dann verändert hat. Das ist mittlerweile ja nur noch, also jetzt nicht nur noch, aber dadurch, dass der Indie-Markt zum Glück so losgeschlagen ist, dass du diese Diskrepanz hast, wo du früher diese ganz großen AAA-Titel hattest, die dann ganz viel Geld gekostet haben, aber auch diese Mitteltitel dann dort hattest. Gibt die dann, gar nicht mehr, ne? Die gibt es gar nicht mehr, wo du mal einfach in den Laden gegangen bist und so mal was für ein 20 oder 30 mitgenommen hast und auch akzeptiert hast, dass die Grafik mal nicht so gut ist und das Spiel dann nicht so gut ist, aber du vielleicht einen deiner Lieblinge dann dort daraus findest. Das ist mittlerweile so weit weg. Dafür wurde aber von den Indie-Games dann das aufgegriffen und da hast du so viele verschiedene kreative Sachen und hier alte, schwere Jump'n'Runs gab es so lange nicht mehr. Ja. Ne? Dass da echt viel wieder vom Leder gezogen wurde und Mega Man 9 hat sich da echt gut dann reingeschmiegt. Kann man eben heute auch für ein Apple und ein Ei dann dazu kaufen. Das gleiche gilt für Mega Man 10. Das gab es 2 Jahre später im März 2010 und hier ist das Besondere, was ich mir übrigens aufgeschrieben habe. Die Musik für Mega Man 10 wurde von 12 verschiedenen Komponisten gemacht. Also 12 Leute haben sich dran gesessen. Mussten die auch Einsendung machen? Wahrscheinlich, ne? Ist genauso dort gelaufen. Ich habe es bei mir speziell noch gemeldet. Akari Kaida ist die Komponistin von, oder eine der Mitkomponistinnen von Breath of Fire 3 gewesen. Und eine meiner Lieblings-Soundtracks, absolut. Ich habe die Breath of Fire Soundtrack-Box daheim. Ich weine immer noch wegen Breath of Fire 6. auf iOS angekündigt. Oh, wie schlimm ist das gewesen? Aber alleine deshalb, glaube ich, würde sich schon Mega Man 10 lohnen. Spielerisch sind beide nah dran. Also Mega Man 9 wurde als inoffizieller Nachfolger zu Mega Man 2 entwickelt. Das war das Spiel, was man im Hinterkopf hatte, als es gebaut wurde. Und man merkt es ein wenig vom Levelaufbau, von den Gegnern, vom Design her. Es ist schon sehr cool. 10, soweit ich das gespielt habe, schmiegt sich da eigentlich recht lückenlos dran. Und es gibt Schwierigkeitsgrade, die man einstellen kann für die Leute von heute, die sich da jetzt nicht wirklich super ultra duper hardcore da reinversetzen wollen in die alten Sachen. Hast du denn da noch was? Ja, ich hatte mir irgendwas noch notiert, weil da ging es, weil wir jetzt gerade bei dieser Reihenfolge sind. Das klar, von der Zahl gehört das so alles zusammen, aber es gab ein Spiel, was wohl noch irgendwie zu dieser alten Serie oder Mega Man dazugezählt wird. Und das ist, jetzt muss ich mal ganz kurz selber auf meinen Zettel gucken, weil ich das natürlich auch nicht aus dem Kopf weiß. Penis Fighters X. Mega Man im Base gehört noch dazu. Ja, das habe ich mir hier tatsächlich unter den Spin-offs hier notiert, weil Mega Man im Base oder Rockman in Forte hieß es auf Japanisch. Das war ein Spiel, warte mal, ich flippe mal kurz hier in meinen Dokumenten hier mal dort mit rum. Ich habe es hier rausgenommen, weil Mega Man und Bass ist eines der Spiele, das nur in Japan damals rausgekommen ist, sehr spät für das Super Nintendo. 1998 kam es raus. Also zu der Zeit, wo die PlayStation 1 eigentlich schon am sinkenden oder auf dem sinkenden Schiff sozusagen schon gewesen ist. Und für viele, also für mich zumindest aus, galt es als das richtige Mega Man 8 auf der PlayStation 9, denn man kommt so durcheinander mit den ganzen Titeln dort. Mega Man und Bass ist ein Spiel gewesen, was von Inafune eigentlich für Kids gedacht gewesen ist. Ne? Hat darüber nachgedacht, okay, PlayStation ist zwar längst da, aber wenn ich so nachdenke, als Kind habe ich meine alten Konsolen aufgetragen, wie die alten Pullis von den großen Brüdern, und die Kids wollen bestimmt noch was für das Super Nintendo haben, lass uns noch ein Spiel dann dafür machen. Und da gab es erstmals neben Mega Man auch Bass, ein Charakter, der vorab angeführt wurde als zweite Option, als spielbaren Charakter, dann dort mitgehabt. Und für viele galt es eben als das inoffizielle Mega Man 9, bis das richtige Mega Man 9 dann rausgekommen ist. Warte mal, was habe ich denn hier für Details? Genau, Inafune hat es für Kids gemacht, die sich 1998 noch keine PSX oder den Saturn leisten konnten. Wenn man sich für einen Charakter entschieden hat am Anfang des Spieles, ist das fest für den Rest des Spieles dann hinaus. Der Unterschied zu Mega Man und zu Bass ist, dass Bass in alle Richtungen schießen kann. Mhm. Dafür, glaube ich, kann Mega Man aufladen. Du hast von Anfang an nur 3 Robo-Master frei und die schalten sich erst nacheinander frei, dass du jetzt nicht die Anfangswahl von allen Sachen hier mit dabei hast. Es gab einen West-Release erst 2003 in der GBA-Version. Da wurde es auch erst Mega Man und Bass genannt. Vorher hieß es ja nur Rockman in Forte, dann in der Japaner-Version. Aber du hast recht, der gilt. Eigentlich sollte man das mit in die Kontinuität des Originalen dort reintun, bevor dann eben der Schmuh wieder dann gemacht wurde mit Mega Man 9 und 10 mit dieser Retro. Genau, dass sie dann praktisch dazugekommen sind. Aber es wäre von der Zählweise auch Quatsch gewesen, weil dann hätte man halt nicht da ansetzen können wieder. Deswegen ist es schon, finde ich, passend, dass man die beiden Teile, die jetzt als Download nur gekommen sind, schon als 9 und 10 bezeichnet. Ja, dafür, dass ich dadurch, dass es ein Mega Man 10 gibt, ja, ist ja auch das erste Mal wirklich legitimiert worden, dass Mega Man X nicht Mega Man 10 ist. Das war damals auch nämlich die Frage, wirklich, als die Serie rauskam, so, soll das jetzt Mega Man 10 sein oder ist es wirklich X? Und dann, klar, ergibt sich das dann aus der Geschichte dann auch. Mega Man 10 war, oder Mega Man 10 sage ich ja schon, Mega Man X, wenn wir mal zu den Spin-offs hier dort hinkommen, wir haben ja zwischen den klassischen Mega Man Sachen den Wechsel zwischen dem NES auf das Super Nintendo hingepackt. Das Super Nintendo Teil gab es dann eben Mitte der 90er. Vorher aber noch, das erste Mega Man Spiel auf dem Super Nintendo ist Mega Man X dort gewesen. Und das war eigentlich auch super duper logisch, dass es in die Richtung dort geht, denn nicht nur inhaltlich oder besser gesagt nicht nur visuell ist da einiges dazu gekommen, das ist ja das Erste, was du siehst, Grafik ist viel cooler, auch inhaltlich wurde einiges dort gemacht. Der Mega Man ist nicht der gleiche Mega Man von damals, sondern Mega Man X, ein neuer, die Geschichte wurde umgebaut und das Gameplay wurde auf jeden Fall dann umgeschaut. Du hast jetzt eben zwar auch noch die klassische Struktur, du wählst so und so die Charaktere aus und kannst die Level dann dort aufbauen. Was die X-Teile dazu gebracht haben, ist, dass du je nachdem, welchen Level du gespielt hast, sich teilweise andere Level dort verändert haben, bevor du sie gespielt hast. Also nehmen wir mal an, du hast ein Eislevel dann dort, ne? Und den gegenüber ist irgendwie so ein Feuerlevel und du machst den Feuerlevel zuerst fertig, dann ist auf einmal alles Eis in dem Level geschmolzen, ne? Weil du den Feuerboss schon geschafft hast und schon, das ist ein anderer Level, den du spielen kannst. Da hast du wesentlich mehr Variabilität, die du hier machen kannst. Du hast Upgrades für eigene Körperteile, die du machen kannst. Mega Man kann in verschiedene Richtungen schießen und es gibt den Hadouken-Move, der versteckt ist, den habe ich freigespielt damals, der One-Hit-Kill, der war fantastisch gewesen. Und es hat einen Prolog auch am Anfang. Einen Prolog, genau. Es ist wesentlich storylastiger. Du hast mehr richtige Cutscenes mit Text zwischendurch drin. Zero mit dabei, vielleicht eine der wichtigsten Figuren aus dem Universum von Mega Man mit dazugekommen. Man weiß am Anfang ja nicht, man sieht ja diesen Zero, der aussieht ein bisschen wie Mega Man, aber in einem roten Anzug, hat auch so einen langen blonden Schweif dann dort hinten dran. Und ursprünglich war mal gedacht gewesen, wenn ich mich nicht irre, dass Zero der neue Protagonist sein sollte, der Mega Man X-Spiele. Mhm. Ja, also dass Mega Man X nicht nur dann ein Spin-Off dort ist mit neuen Sachen, neuem Gameplay, sondern dass du auch einen neuen Charakter, Zero statt Mega Man X hast. Dann wurde es doch so gedeichselt, nein, lass uns lieber wieder einen Mega Man dorthin machen, einen Rogue Man, und dann wird Zero als zweite Figur dort reingetan. Innerhalb von dem ersten Mega Man X stellte sich zumindest raus, dass Zero von Dr. Wily gebaut wurde und er eigentlich der Antagonist ist, ja, der Bösewicht sozusagen, aber wie so alles ist in der Serie und in den Spielen, das stellt sich natürlich dann irgendwann wieder als anders raus und Zero wird dann irgendwann zum bösen Guten, der seine eigene Serie dann dort hat. Zero hat auch keine Schusswaffe gehabt, sondern ein Laserschwert, ne, mit dem er dann da rumhantiert hat, und das hat eine ganz andere Dynamik dort mit reingebracht. Und neben Mega Man 2 ist Mega Man X das allererste, mein Lieblingsspiel aus der Serie. Also diese beiden sind die besten, weil das Leveldesign, Musik, Art, Ideen, Upgrades, Story, wie es verbaut ist, das hat richtig, richtig gut funktioniert. Habe ich mir auch jetzt nochmal extra für die Virtual Console nochmal dazu geholt, weil ich das Modul daheim nicht mehr habe. Aber ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass das Spiel gut funktioniert. Es gibt auch von Ego Raptor, sagt ihr dir was? Das ist so ein YouTube-Produzent, der macht da sowas wie Game Grumps. Das sind diese Let's Plays, wo er komplett abspaßt. Aber der hat so eine super interessante Videoreihe gemacht, die heißt Sequelitis, wo es darum geht, dass wie funktioniert das erste Spiel in einer Reihe und was hat das Sequel so dazu getan. Und das ist so ein 20-Minuten-Video, das sich darüber auslässt, warum Mega Man X das perfekte Spiel ist sozusagen, wie das Level-Design dir die Steuerung beibringt, ohne wirklich Tutorials aufploppen zu lassen, wie der Schwierigkeitsgrad so gestaffelt ist. Und nachdem ich dieses Video gesehen habe, das hat alles bestätigt, was ich im Hinterkopf schon gedacht habe. Ey, das ist echt super cool designt, das erste X, und es funktioniert heute genauso noch so gut wie damals. Ist aber trotzdem kacke schwer, immer noch. Das wundert mich gerade ein bisschen, weil das war auch das Spiel, was ich mir dann gekauft hatte fürs Super NES. Die englische Version davon, glaube ich, damals noch. Und ich fand das richtig, richtig geil. Und jetzt auch bei der Recherche stand überall drin so, das ist aber irgendwie viel schwieriger gewesen. Aber komischerweise viel schwieriger hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, im Gegensatz zu anderen Spielen von Mega Man habe ich das aber auch durchgespielt. Ja. Und deswegen kann das nicht so schlimm gewesen sein. Vielleicht ist es natürlich, jeder, der Mega Man neu entdeckt, für den ist das Spiel, was er gerade spielt, immer das Schwierigste zu Beginn, weil irgendwann hast du dich dann dran gewöhnt. Und ich denke, dass mit X auch dann neue Käufer- und Kundenschichten erschlossen wurden. Mhm. Na, also heutzutage ist es ja, wir können es ja aus dem Retro-Auge dann dort betrachten, das in dem geschichtlichen Kontext dort reinsetzen. Ich denke, dass Mega Man X durch die neue Plattform, durch das neue Design, durch die mehr Story und mehr Charaktere neue Käuferschichten erschlossen hat und die natürlich, was ist denn das für ein super hartes Spiel, was soll denn das? Aber es macht trotzdem viel Spaß. Mhm. Und es ist geil. Und allein die Tatsache, dass ich es eben wirklich komplett durchgespielt habe und sogar diesen Hadouken-Move verdient habe, den man erst bekommt, wenn man alles wirklich dort freischaltet und löst, als Bonus und so weiter, zeugt schon davon, dass es ein schaffbares Spiel ist, dass selbst ich es durchspielen konnte. Ich nehme mich auch, wir haben noch gar nicht über die Gegner so geredet, die es immer gab. Wir haben jetzt gesagt, so irgendwie Cutman gab es und irgendwie Treeman oder so irgendwas. Und hier waren es alles. Aber wo fängst du da an? Genau, aber hier waren es alles Tiere. Hier waren die immer, ich weiß noch, dass irgendeiner heißt irgendwas mit Armadillo, halt mit irgendwie Gürteltier oder so, Armadillo Man oder so, habe ich noch im Kopf. Und es gab irgendeinen, der war wie ein Chamäleon oder so. Und das bei denen die Endgegner waren wieder so besonders, dass die nicht nur normale Waffen haben, sondern die haben sich auch in dem Level dann so bewegt, der irgendwie hing dann von der Decke runter. Mhm. Und das fand ich irgendwie richtig, richtig geil. Und das hat mich total motiviert, das weiterzuspielen einfach. Es hat sehr viele clevere Ideen dort gehabt, die auf jeden Fall recht ausgetoben. Gegenüber dem wirkte dann Mega Man 7 eben angestaubt, weil es all diese Upgrades wieder runtergefahren hat, genau, um das klassische Gameplay dort wieder reinzuführen. Ich weiß zumindest, dass Mega Man X gab es 8 Teile insgesamt. Also deshalb auch, nachdem Mega Man 10 das Richtige rausgekommen ist, kannst du es offiziell Mega Man X nennen. Mega Man X 1 bis X 8. Die ersten 3 gab es auf dem SNES. Mhm. X3 gab es aber zusätzlich noch auf PlayStation und teilweise auch auf dem Saturn drauf. Ich habe Mega Man X3 auf dem Saturn gespielt damals sogar. Also das war so ein Cross-Plattform-Spiel. Super Nintendo, PlayStation, Saturn, gab es nicht besonders viele, die es damals gegeben hat. Und dann X7 und X8 sind die PlayStation 2 Teile dann gewesen, die mit, glaube ich, so 2,5D-Optik dann gearbeitet haben. Das sind die ersten, die mit Polygon-Optik damals gewesen sind, ne? X2, weiß ich noch, das habe ich damals von der Videothek hier gekauft. Das lag irgendwann so in der Auslage bei der Videothek, als sie Super Nintendo-Spiele abgestoßen haben, als die Zeit dann so vorbei war. Und ich habe es für 20 D-Mark damals gekauft. Leider eben in so einer leicht angeranzten angeranzten Videothek-Ausgabe mit einem Sticker, der nicht wirklich abging vom Label und die Packung ein bisschen angegriffen, das Handbuch zerfleddert und so weiter. Ich habe es aber in dem Zustand dann so fotografiert und dann irgendwann verkauft, als ich meine Sammlung verkleinert habe. Und mir war nicht bewusst, dass die so selten geworden sind in der Hinsicht. Also ich habe dann ungefähr 70 Euro dann dafür rausbekommen für ein Spiel, wo ich 20 Mark für ausgegeben habe. Nach Frankreich habe ich es verkauft. Und Frankreich ist anscheinend noch wesentlich geiler als wir hier in Deutschland auf die alten Super Nintendo Sachen dann dort gewesen. Also auch ein gutes, seltenes Spiel. Ich habe aber Mega Man X2, für mich persönlich habe ich es nie so super cool wie X1 in Erinnerung gehabt, aber das kann von jeder Person zu der anderen sich natürlich irgendwie ändern oder wechseln. Es kann wirklich wieder davon abhängig sein, dass wenn man eine Zeit lang keine Mega Mans gespielt hat und dann das erste wieder so ist, bei vielen Sachen einfach normale nostalgische Verklärung. Ja, das stimmt. Also zumindest, ich weiß, X1 war super cool, X2 hat auch noch gut funktioniert, X3 habe ich mich dann irgendwann habe ich es gelassen, kann ich mich noch erinnern. Ich weiß nicht, ob das mehr so Ermüdungserscheinungen im Franchise dann gewesen sind oder ob das Spiel nicht so gut gewesen ist. In der Recherche habe ich noch gesehen, dass Mega Man X6 so ziemlich eins der schlechtesten von denen sein soll, weil da sehr viel Repetition bei den Gegnern da sind und einfach sehr schlechtes Level-Design, wo ein x-fach langweiliger Gegner dir hintereinander reingeballert wird und fast unmögliche Sprungsequenzen nur um die Level zu strecken und es unnötig schwieriger zu machen. Dafür ist aber, soweit ich sehen konnte, mit X7 und X8 wieder ein bisschen nach oben dort gegangen. Zumindest aber haben die normale Mega Man-Serie, die wurde am Anfang dann zwar noch parallel produziert zu X, dann hat Mega Man X das ein bisschen ersetzt und als sich das erledigt hat, dann kam Mega Man normal wieder zurück mit 8 und 9, mit 9 und 10 als den Upgrades dort aus. Ja, wir sind ein bisschen drüber gesprungen, aber die brauchen wir auch noch nicht allzu lang dann bequatschen. Handheld Mega Mans. Ich habe das allererste Gameboy-Spiel bei eins der sehr frühen im Griechenland-Urlaub dann gekauft. Ich habe die griechische Version von Mega Man 1 dann gekauft damals im griechischen Kaufhaus. Die hast du auch noch, oder? Die habe ich leider nicht mehr, aber ich habe das Handbuch irgendwo noch rumliegen davon. Das Spiel selber war noch komplett das gleiche wie sonst mit englischen Texten, aber da gab es auch nicht so viele Cutscenes. Dann da gegenüber, aber das Handbuch und die Verpackung war komplett in Griechisch und das hat mich beeindruckt, dass ich ein Videospiel in meiner eigenen Landessprache sozusagen sehen, lesen und spielen kann. Ich will mal kurz gucken, Waren die denn spielbar überhaupt? Weil ich stelle mir jetzt auch so einen kleinen Display noch viel. Die waren tatsächlich ganz gut spielbar. Was die gemacht haben, die Gameboy-Teile, es gibt 5 Spiele auf dem Gameboy, auf dem klassischen Gameboy dann, nicht 6. Und die haben immer Level gemischt aus verschiedenen NES-Teilen. Ne? Zum Beispiel der Teil 1, Dr. Wily's Revenge, den ich gespielt habe, hat Stages aus Mega Man 1 und 2 genommen und die zusammengemischt. Und 2 Stages aus dem, 3 aus dem, 4 Gegner aus dort und sozusagen und wie so eine Art Remix-Mode die dann gemacht. Genauso wie Teil 2 hat Mega Man 2 und 3 gemacht, Teil 3 Mega Man 3 und 4 und so weiter. Und die waren teilweise von unterschiedlicher Qualität. Der erste hat noch gut funktioniert, weiß ich. Da hat eine Firma namens Minakuchi Engineering hat die programmiert. Für das zweite wurde gewechselt auf einen Entwickler namens Biox, der das verschissen hat Also das zweite Mega Man auf dem Game Boy sollte man weglassen, wenn man die dann noch nicht gespielt hat, aber dafür 3, 4 und 5 sollen wieder gut funktioniert haben. Was schade ist, es hat ja mal laut Ankündigung die Mega Man Anniversary Collection für den Game Boy Advance geben sollen, die diese 5 Teile auf einem Modul vereint. Die ist leider nie gekommen. Das ist ein bisschen schade, dass man die dort nicht sehen kann. Sehr gewundert hat mich, es gab einen Ableger auf dem Game Gear, tatsächlich von Mega Man, entwickelt vom US-Entwickler Freestyle. Ja, und das soll tatsächlich ziemlich cool gewesen sein. Ich habe ein bisschen in die Let's Plays reingeschaut bei YouTube davon. Mhm. Und es wirkt stilistisch anders, ein wenig als die üblichen Mega Mans, wie man es kennt. Aber die scheinen ein gutes, eigenständiges Spiel draus gemacht zu haben. Hat er Inafune nicht seine Hände drin gehabt? Ich glaube, Inafune hat tatsächlich nicht wirklich viel groß an den damit zu tun gehabt. Finde ich persönlich ein bisschen schade, da ich nie Game Gear Kind, sondern Master System und Mega Drive Kind gewesen bin. Wenn es eine Master System Version davon gegeben hätte, sehr cool. Ne? So ein exklusives Ding hätte ich gerne mal in den Händen gehabt. So war ich leider auf Ports und Umsetzungen dann beschränkt, was es das angeht. Das sind die Handheld-Geschichten. Man darf natürlich dann auch nicht ausschließen, für viele heute noch eine Tragödie, dass es nicht weitergegangen ist. Mega Man Legends auf der PlayStation 1 damals. Das für mich auch. Weißt du immer noch nicht, was passiert da auf dem Mond, wo du stecken geblieben bist? Hast du sie durchgespielt damals, die Mega Man Legends? Ich habe den ersten Teil davon durchgespielt, wirklich. Und ich am Anfang dachte ich, als ich das angefangen habe zu spielen, dachte ich dann so, oh Gott, ey, die Steuerung ist ja wirklich furchtbar. Ja. Und so, aber man hat sich dran gewöhnt und dann auch, weil das ein ganz anderes Spielprinzip ist. Also sie sind Action-Rollenspiele für die PlayStation, genau. Und den ersten Teil noch N64. Dann damals gegeben als Mega Man 64, ist doch so, ne? Ich habe das auf der PlayStation gespielt. Also der erste Teil ist noch als Mega Man 64 dort rausgekommen, aber es sind aus so einer Rückenperspektive Third-Person-Action-Game. Action Adventures kann man eher sagen, wo du in 3D mit Mega Man mit so einer, kann man es so eine Vorab von Cell Shading schon nennen, weil es sieht nach Polygongrafik aber sehr comic-stilig aus. Es ist, ne? Also wenn man es damals gespielt hat, war das, also ich glaube nicht Cell Shading nicht, das war schon eher Polygon-Klotz-Optik. Ja, und aber die Steuerung war auch so komisch, also man konnte sich frei bewegen. Du hast doch den Tanker, oder? Ne? Dass du die Richtung dann lenkst und dann nach oben nach vorne laufst. Also im Winkel war das immer so abgestuft, ja. Also du konntest nicht dich frei richtig rumdrehen, wenn ich mich erinnere. Und das war, anders. Das war eher wie ein Action-Adventure, wie du schon gesagt hast. Man konnte in der Stadt rumlaufen, man konnte Items dazu kaufen. Gab natürlich dann auch so riesige 3D-Bosse und in Japan heißt das Mega Man Dash. Mhm. Also ich habe das, glaube ich, auch noch zu Hause rumliegen, habe ich jetzt irgendwie nicht mitgebracht. Entweder weil Mega Man so schnell laufen kann oder weil es dann den Strich da oben gegeben hat, wie bei Street Fighter. Ne? Street Fighter 2 Dash Edition. Uns fallen keine Abkürzungen mehr ein. XV, was auch immer. Deswegen, ich habe es auch ganz spät erst gerafft, dass es das hier auch gab als Legends. Also ich hatte immer nur Dash im Hinterkopf. Mhm. Und also die sind recht storybasiert auch gewesen. Du hattest also viele Cutscenes, du hattest eigenständige Geschichte. Mega Man ist erstmals ohne seinen Helm hauptsächlich aufgetreten. Genau, den konntest du, glaube ich, dazu kaufen später oder die dazu andere kaufen, Sachen. Aber also wenn jemand die Packung sich heute auch anguckt, da sieht man immer Mega Man mit seinem so, sieht ein bisschen aus wie Rocko von Pokémon, ja, mit so dem spiky Haar, was dann da drunter steckt. Leichte Vokuhila-Frisur. So leichte Vokuhila, aber das ist ja auch cool, damals gewesen für Roboter-Jungs. Ich weiß zumindest, ich habe die Mega Man Legends-Teile nicht so lang gespielt, aber ich habe das Spin-Off davon gespielt, The Misadventures of Tron Bonn. Ja, was mehr so eine Minigames-Sammlung eigentlich gewesen ist. Also nicht ganz Minigames, aber Tron Bonn ist ein Charakter, der, glaube ich, in den Legends-Spielen entweder auch auftaucht. Ich kenne sie hauptsächlich von den Marvel-Prügelspielen doch, ne? Da taucht sie doch als Support-Charakter auf. Ich dachte gerade an Tail Concerto und sowas alles. Tail Concerto ist wieder ein davon inspiriertes Spiel, was sich sehr ähnlich wie Mega Man Legends gespielt hat, hat aber mit der Serie selbst nicht viel zu tun. Okay, weil das war nämlich vom Spielprinzip her, kam mir das nämlich auch so vor, als ich das irgendwann mal angetestet hatte. Ja, Tail Concerto habe ich tatsächlich noch. Also die Legends-Spiele waren diese zwei Action-RPGs für die PlayStation 1. Tron Bonn war inspiriert von denen, was so ein Spin-Off gewesen ist, wo man ein Mädel gesteuert hat. Das Tron Bonn. Die Piratin halt. Die Piratin, die kleinen Surfbots mit dabei hatte, das sind diese Lego-Männchen-mäßigen Minifiguren mit dem blauen Körper und dem gelben Kopf, dann gewesen, die in Heerscharen drumherum gelaufen sind, zum Beispiel auch in Marvel vs. Capcom 2 mit dabei gewesen als Angreifer, glaube ich. Oder hast du Tron Bonn selbst gesteuert dort? Ich glaube sogar schon, ne? Ja. Ja, da war sie ein spielbarer Kampfcharakter dort mit dabei gewesen und das war dann mehr, dass du irgendwie so Dungeons erkundet hast und irgendwelche kleine Minigame-Sachen gemacht hast. Und es gab noch dieses Tail Concerto, was sich eigentlich wie ein Mega Man Legends, aber mit anthropomorphen Tieren dann gab es doch den Nachfolger letztes Mal. Genau, Solatorobo. Genau, Solatorobo. Solatorobo auf dem Nintendo DS, was mich sehr gewundert hat, dass von dem Spin-Off eines Spin-Offs gefühlt, auch wenn nicht Capcom hinter Tale Concerto dann dran saß, aber das Gefühl hättest du schon haben können, dass es auf einmal knapp 10, 12 Jahre später einen Nachfolger mit anthropomorphen Hunden und Tieren auf dem Nintendo DS gibt. Ja, den habe ich leider noch nicht direkt lang spielen können. Ich habe das zu Hause noch im Regal dort drin, aber ich habe mal Bock, mich da ein bisschen länger rein zu versetzen, weil das Tale Concerto war gar nicht mal so schlecht. Solato Robo ist echt cool. Das solltest du echt mal angucken. Oder muss man ein Furry dafür sein? Nee, muss man nicht. Aber wie gesagt, die Legends-Serie war damals total unterschätzt. Also weil alle dann fanden, erstmal die Grafik war nicht so wirklich gut zu dem Zeitpunkt. Oh, ich will normalen Mega Man, gib mir nicht diesen scheiß Action-RPG-Scheiß. Und das passte halt so in die Zeit rein, weil alle natürlich diesen Wandel in 3D haben wollten. Und PlayStation war auch für die meisten Leute halt diese typische 3D-Konsole. Und wahrscheinlich hätte man, wenn man da einen 2D-Jump'n'Run nochmal gemacht hätte in der Form, hätte man den Leuten das eher auch um die Ohren gehauen. Aber wie gesagt, das ist, hat damals richtig viel Bock gebracht und hingegen der ersten Erfahrung, wo ich dachte, dass das im Schrank stehen, habe ich das dann doch durchgezockt. Ja, und das Ding ist, dadurch, dass es kein so riesen finanzieller Erfolg gewesen ist, der zweite Teil hat mit dem storymäßigen Cliffhanger geendet, der schon für die Leute, die sich dann richtig reinversetzt haben in die Story, nein, wieso muss das hier so zu Ende gehen? Das ist vielleicht das Shenmue von den nicht coolen Leuten. Sozusagen mit dem harten Cliffhanger zu Ende gegangen. Es war ja ein Mega Man Legends 3 geplant für den Nintendo DS damals, oder war es schon 3DS? Es war schon 3DS, ne? Ich glaube, aber der Inafune ist dann kurz nachdem das Projekt angekündigt wurde von Capcom weggegangen und es wurde gemeinsam mit Mega Man Universe wieder eingestampft, leider. Mhm. Also da hat Capcom heute noch den Hass, muss es ertragen. Ich frage Mega Man-Fans. Mich auch, wir kennen das ja auch von anderen Serien, was dann irgendwie passiert. So, ich stell dir vor, also alle verbinden ja einmal Inafune, auch wenn er jetzt vielleicht nur noch der federführende Typ war, der dann vielleicht noch über die Konzeptzeichnung irgendwie seinen Daumen runter, Daumen hoch irgendwie gegeben hat. So ähnlich wie bei Castlevania. Oder so, weißt du? Irgendwie, wenn dann so der Haupttyp dann weg ist oder bei Ninja Gaiden noch eher dann. Ja, das, wenn so ein Personenkult um eine gewisse Entwickler-Koryphäe dann so gebaut wurde. Du hast den Inafune bei Mega Man, du hast den Igarashi. Castlevania und du hast den, wie hieß er nochmal, hier das Kratergesicht bei Taito. Itagaki, ja. Der die Frauen immer angrabbelt, wenn sie nicht hingucken und dann Ninja Gaiden und sowas baut. Nee, die haben natürlich eine ziemlich starke Vision und haben ihren Stempel auch für lange Jahre auf diese Serie drauf gedruckst und manchmal ist es schwierig dann, wenn die mal weg sind, ob aus welchem Grund auch immer und dann ihr eigenes Ding sozusagen dann weitermachen. Kann die Serie noch so weiter entstehen? Wie funktioniert es? Bei Castlevania hast du den Sonderfall noch, dass der Itagaki viele, viele Chancen bekommen hat, um dort die Serie irgendwie relevant nochmal zu machen später. Und so sehr ich die GBA und DS-Ableger mag, ne, die sind irgendwann doch leider ein bisschen Massenware, ein bisschen Dutzendware geworden, weil die, wir haben das bestehende System, wir haben die gleichen Grafiken, dass wir noch und noch ein Spiel raushauen, aber der hat sich nicht wirklich weiterentwickelt. Und ich weiß, einigen Leuten, den schmeckt dann Lords of Shadow dann nicht, aber speziell das erste ist zumindest ein ziemlich guter Versuch gewesen, die Serie mal ein bisschen zu modernisieren und das zu machen. Das haben wir mit Mega Man leider nicht wirklich so richtig dann gesehen. Ja, Mega Man, man kann vielleicht dann Mega Man 9 und 10 auch ein bisschen als Eingeständnis sehen, dass uns ist nicht klar, wie wir diese Serie modernisieren sollen. Uns ist nicht klar, wie wir das in den 3D-Bereich bringen, wie wir neue Schichten erschließen können, weil so cool Mega Man 9 und 10 ist für solche Nostalgiker wie mich, ist es dann auch ein Zugeständnis daran, wir haben aufgegeben. Ja, wir zeigen nur oder wir richten uns nur an die Leute, die die Nostalgie schon haben, die schon Bock auf diese Sachen dort haben. Und das ist ein bisschen so der verpasste Zug dann dort gewesen. Inafune ist jetzt weg. Bei Capcom ist relativ kritisch auch, nicht nur Capcom, sondern der japanischen Spielindustrie allgemein gegenüber. Aber man muss auch sagen, zu der Zeit, während er dort war, er hat nicht viel dafür getan, dass außer bei einer Handvoll Spin-offs, wo ein bisschen was probiert wurde, dass die Serie wirklich wächst. Aber das hast du ja bei fast allen Sachen. Überleg mal, für die meisten war das eine Gefahr, ihre Protagonisten in eine 3D-Welt zu machen. Sehen wir bei Metroid oder so. Es gibt viele Leute, die mögen auch die Prime-Serie nicht. Ja, aber auch für die Leute, die es nicht mögen, es war ein wichtiger Schritt, das zu machen. Ja. Ja? Und ich glaube, Nintendo hat lange Zeit Angst davor gehabt. Deshalb hätten wir auch, deshalb haben wir auf dem N64 auch kein Metroid gesehen. Aber dafür hast du entweder ein Spiel bekommen, was enorm polarisieren kann, ja, wo einige Leute sagen, mir gefällt es nicht, aber auch andere sagen, es ist richtig, richtig geil. Ja, und dieses richtig, richtig geile Spiel, das fehlt bei Mega Man, dieses richtig, richtig geile Spiel trotz Lords of Shadowfield auch bei Castlevania noch. Ja. Also das ist so an, wenn du nicht aufgewachsen bist mit den Spielen damals, dann würdest du wahrscheinlich nicht so direkt die Verbindung finden. Das gleiche bei Legends, so eine coole Idee, ja, aber war nicht so drüber hinaus zu dem, dass es vielleicht die alte Serie ersetzen oder die neue Richtung für Mega Man dann weitergeben kann. Und die Hardcore-Leute, die sich darauf versteift haben und sich in die Story reingegeben haben, die heulen heute noch. Ja. Ne? Dass es nicht mehr weitergegangen ist. Und die sind, schau dir die Internetforen an, sobald es irgendwie um Capcom, oh crap, komm, und ihr habt schon wieder mit Mega Man das nicht so richtig angestellt und so weiter. Da, das Herz ist gebrochen, gefühlt, für diese Leute. Wir haben jetzt ja auch zwei, das sind ja beides Capcom-Serien, die wir heute besprechen. Und wenn du mal überhaupt die Capcoms Geschichte, die Geschichte von denen so Revue passieren lässt, dann hat man immer das Gefühl, die nutzen Sachen auch echt, bis es nicht mehr geht. So sehe ich Street Fighter und so, halt Never Change a Winning, bla. Also mit Mega Man und Street Fighter sind die meist ausgeschlachteten Serien überhaupt, also allgemein in der Videospielwelt, aber auch von Capcom selbst dann dort gewesen. Und du hast, wenn du Mega Man 1 bis Mega Man 10 mit Street Fighter 2, Street Fighter 2 World Edition, Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter 2 Dash, Street Fighter 2 Leck mich am Arsch Edition, dann so vergleichen willst, Capcom versucht, so lange mit durchzukommen, wie sie Geld damit entwickeln. Aber in der Konsequenz machst du dir die Marke auch entweder für lange Zeit entweder kaputt, ne? Oder es braucht dann wieder so einen richtigen Brecher, wie sagen wir Street Fighter 4. Ja. Ne? Wenn Street Fighter 4 nach 10 plus Jahren nicht wieder Dampf reingebracht hätte, dann wären Prügelspiele immer noch tot heute. Aber die haben ja die gewisse Formel ist ja immer gleich geblieben, sag ich jetzt, auch bei Street Fighter. Street Fighter hat ja jetzt nicht irgendwie ganz viel Sachen anders gemacht. Das spielt sich halt sauber und die Grafik ist besser und die paar Kombo-Sachen dazu gepackt. Aber es wurde genug modernisiert sozusagen, ja. Also diese Waage zu halten zwischen, ist das Spiel noch erkennbar als eines dieser Serie, aber ist es zumindest für den Geschmack von heute, von Leuten, die vielleicht die Spiele vorher noch nicht gezockt haben, für Leute, die nicht in den 80ern als Videospielkind aufgewachsen sind. Mhm. Ne, du musst immer dran denken, wie kannst du dir diese neuen Schichten erschließen, weil es mittlerweile super wichtig ist, die alle da zu haben. Spieleentwicklung ist fucking teuer. Ne? Ja. Und ein geil aussehendes Mega Man-Spiel in 3D, es gibt bestimmt super viele Möglichkeiten, dann dort was zu machen, nur die richtige Idee zu finden, das zu finanzieren und dann alle zu verkaufen und nicht nur deine Hardcore-Riege von ein paar hunderttausend auf der Welt haben, die immer jedes Mega Man ungesehen kaufen, bei denen das genau funktioniert, das hat Capcom nicht erschlossen. Ich glaube, das macht auch den Grund aus, warum wir seit Mega Man 10 müsste das letzte gewesen sein, was richtig rausgekommen ist, 2010 dann im März, also vor fast 4 Jahren dann dort, dass wir seitdem nichts mehr Mega Man-mäßig gesehen haben. Also ich schmeiß dich jetzt hier nochmal kurz mit rein, über die hätten wir eh nicht länger gequatscht. Ich hatte mir hier noch die Mega Man Battle Network Serie geschrieben, das waren Rollenspiel-Spin-Offs für den GBA gewesen und Star Force auf dem DS, die fand ich persönlich nicht so gut, da war Rockman auf einmal ein Programm, war Rockman.exe und ist dann als Programm in Computerchips so herumgelaufen und hat sich dann Kämpfe geliefert gegen böse Programme. Strategiespiel, ne? Es war ein bisschen strategiespielmäßig aufgelangt. Das, hauptsächlich habe ich es durch die Anime-Serie in Erinnerung, die über 100 Teile dann selbst im deutschen Fernsehen dann gelaufen ist als Spieler, aber die habe ich schnell wieder verkauft. Und die sind zwar cooler, aber letzten Endes auch mittlerweile eingestellt, die Mega Man Zero Games und ZX und ZX Advent, und wie die heißen, mit Zero endlich als Protagonisten. Da gibt es DS-Spiele von auch, ne? Das war nämlich das letzte, was ich, glaube ich, gespielt hatte auf dem DS, eins davon. Ja, es gibt 4 Teile für den GBA, auch als Collection in Japan und in den, dann für den DS dann. Also diese 4 GBA-Spiele gibt es als Collection, die kannst du auf dem DS dann kaufen, und es gibt das Mega Man ZX, was auf dem DS rausgekommen ist, und das Advent heißt es, oder Advent, ein Lichtlein brennt, wo Zero dann den Hauptcharakter spielt und das ein bisschen von der Struktur schon fast schon ein bisschen mehr Metroid-mäßiges sogar gehabt hat, wo so ein Hub-Welt hast und in verschiedene Level dann dorthin gehst. Das hatte ich auf dem Linksen gespielt, dann wahrscheinlich für die Zeitschrift. Was mir hier irgendwie fehlt, da hatte ich aber, glaube ich, irgendwann mal auch drauf angesprochen, Exit Transmission, es gibt für den GameCube gibt es nämlich auch noch eine Mega Man-Serie. Irgendwo hatte ich es mir hier nochmal notiert, das hatte ich mir aber immer, das so drüber gefallen ist es. Ich habe es im Laden immer gesehen, aber nie wirklich dann mitgenommen. Ich habe auch, als ich in Japan war, da kam gerade Zelda raus, muss irgendwie 2003 oder so gewesen sein, Wind Waker. Und das war total günstig, recht schnell. Also es war irgendwie für ein Apple und Ei zu haben. Aber ich konnte damit auch mal nichts anfangen. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, was für eine Art von Spiel also das ist. Also ich habe hier Mega Man Extreme als Gameboy Spinner von Mega Man X und Mega Man Command Mission für PS2 und Cube. Soll ein Rollenspiel sein. Okay, also Exit Transmission weiß ich noch, dass irgendwie. Das ist wahrscheinlich der japanische Name oder sowas von. Also hier Command Mission und Exit Transmission hört sich, endet beides auf Ischen. Also kann es nur exakt das gleiche Spiel sein. Ja, aber da, ich habe eh versucht, relativ übergreifend zu sein, alles Mögliche dort mitzunehmen. Wir haben bestimmt einiges an speziellen Spielen und Spin-off X und Game Y und so weiter dort vergessen. Letzten Endes endet es aber auch nicht so zu unserem Fazitmäßigen, was wir hier schon ein bisschen diese Zusammenfassung dann dort gemacht haben. Was wir für Mega Man erzählt haben, das gilt eigentlich auch in großen Teilen für Ghosts and Ghosts oder Ghosts and Goblins. Eine Serie, die versuche, sich weiterzuentwickeln mit Maximo dort das in die 3D-Welt zu bringen, das nicht so eingeschlagen hat, wie es hat. Ja, Maximo musste damals speziell der zweite Teil gegen Devil May Cry kämpfen, was zu einem ähnlichen Zeitraum rausgekommen ist. Und Devil May Cry war damals die Revolution gewesen, was das 3D-Action-Genre dann anging. Auch wenn sie ist auch viel cooler, also vom Stil her so. Und das ist auch die Sache bei Mega Man, dass du halt immer dieses Anime-mäßige und bei beiden Spielen halt Bock schwer und eigentlich für Kinder, sage ich jetzt mal, nicht so geeignet. Und ja, da ist halt alles Devil May Cry, was Capcom noch gemacht hat, aus Resident Evil-Serie und sowas alles, alles viel, viel cooler. Ja, das Capcom von heute ist natürlich ein bisschen ein anderes Capcom als von damals. Capcom ist einer meiner Lieblingsentwickler. Nicht nur wegen den Ghosts and Ghosts, nicht nur wegen den Mega Man-Spielen. Die Resident Evils, die Breath of Fires, alleine Breath of Fires, so gut. Hat mir so viel Spaß gemacht. Die diversen Einzeltitel, die dafür rausgekommen sind. Die Disney Jump'n'Runs auf dem Super Nintendo. Ey, da gibt's eine ellenlange Liste. Aber überleg auch mal, weil das sind jetzt so Mega Man. Das könntest du allen möglichen Leuten sagen. Wir haben sofort eine Figur vor Augen. Das ist ja halt was ganz viele andere Konsolen nie hatten. So wie Nintendo halt super viele Figuren hat, die einen hohen Wiedererkennungswert haben und Mega Man, und dass sie das nicht nutzen, dafür irgendwas draus zu machen. Dass überhaupt nichts weiter gemacht wird, als wir haben gerade 25-jähriges Jubiläum, lass uns gucken, was wir schnell dann nochmal rauspressen können. Buch. Das Buch, was leider mittlerweile so scheiß teuer ist. Ich hatte so viel Bock, das zu kaufen. Als wir darüber gesprochen haben, irgendwann mal einen Megaman-Podcast zu machen und ich dann zu dir meinte, so, ey, ich wollte auch gerade dieses Buch kaufen. Und dann ich bin gerade auf der Seite drauf. Genau, du hattest auch gerade das im Warenkorb drin. Ja, es werden dann so ein paar Specials gemacht, wie ein sehr cooles Artbook, was mittlerweile, ich will in die Kamera gerade gucken, ich komplett nämlich ein sehr cooles Artbook, was mittlerweile leider ausverkauft ist, oder Fan-Crossover. Es gab Mega Man Cross Street Fighter, ne, wo jemand so Street Fighter-Charaktere in Mega Man selbst verbaut hat und so weiter, solche kleinen Bonussachen. Aber für den Videospielcharakter, der den höchsten Wiedererkennungswert neben Mario und Sonic hat, da nicht wirklich mehr draus zu machen. Und mir kann niemand erzählen, dass es sich nicht bei Capcom lohnt, da zumindest eine 3D-Variante zu probieren, irgendwas zu probieren mit dem Charakter, der sich nicht nur auf Nostalgie stützt, wo es nicht ein Spiel im NES-Style sein möchte, auch wenn es gewiss ich immer noch begrüßen würde und gewisse andere Leute dann auch, aber wollen wir nicht alle, dass Mega Man wieder zumindest so wieder erstarkt und dass Leute sagen, geil, das nächste Mega Man kommt, wie super ist das denn? Überleg mal aber, wie schade das denn ist. Also wenn jetzt zum Beispiel dieses Mighty No. 9 einschlägt und richtig gut kommt, so, dann kannst du davon ausgehen, dass Mega Man dann echt komplett Geschichte ist. Soll ich dir eine Prognose mal darüber geben, über Mighty No. 9? Erzähl. Mighty No. 9 wird nicht so gut ankommen. Und das wird nichts mit der Spielequalität dann damit zu tun haben. Die Erwartungshaltung in einer Fanbase. Und das ist so eine ultra enorm, so richtig mit Leidenschaft dabei, Fanbase, wie sie bei Mega Man da ist. Die sieht in Mighty No. 9 den Heiland jetzt hier. Inafune, der spricht uns genau aus dem Herzen, der Inafune ist von Capcom weggegangen, weil die nur diese Sequel-Scheiße machen und in Japan läuft es alles. Jetzt wird er alles richtig machen. Wir haben die Konzeptzeichnung gesehen und da. Wir haben ihn unterstützt mit unserem Geld. Er wird das beste Game aller Zeiten schaffen. Dann auf einmal, das Element ist nicht genauso, wie sie sich vorgestellt haben. Vielleicht gibt es dieses Spiel, was im Kopf entstanden ist. Ne? Das wird nie dann davon machbar sein. Es wird einen Backlash geben. Das hat man bei allen Kickstarter-Sachen in der Form gesehen. Und da wird man vielleicht auch sehen, dass Inafune so ein cooler Designer, er auch ist so ein Grafikdesigner vor allem, dass er auch nur mit Wasser kocht und das Spiel letzten Endes wird gut sein, aber es wird wahrscheinlich von der Hardcore-Fanbase erstmal zerrissen werden. Dafür haben wir 2,5 Jahre gewartet, ja. Dafür haben wir dir unser Geld gegeben. Wie konntest du uns verraten, du Schwein? Du hast es vorhin gesagt, halt die Sache mit Tim Schäfer. Also hätte ich die Sache gebackt, hätte ich mich, glaube ich, geärgert. Also so unterschiedlich sind dann auch die Meinungen. Und das ist so genau das Ding. Das ist das Risiko mit Kickstarter jetzt hier. Wenn du man hat es vielleicht auch am Broken Age dann da ganz gut gesehen, wenn das Publisher manchmal auch trotz ihres Ganzen, das sind die Bösen, die wollen immer sich nur für die Kohle und gegen das Gameplay und für gegen den Gamer und so weiter stellen. Manchmal ist auch eben so eine führende Hand ein wenig nötig. Mhm, ne? Und das ist sowas wie bei Broken Age, dass es zwar sehr transparent behandelt wurde mit den Doku-Videos, die gemacht wurden. Hey, das Spiel steht gerade an dem Punkt und wir werden das nochmal so oder so machen. Ich habe zum Beispiel ausgeblendet, nachdem ich es gebackt habe, lass ihn arbeiten, wenn dann da was kommt, dann kommt was. Und dann haben mich die Meldungen überrascht mit, wie das Geld reicht nicht und da kommt ja, eventuell noch ein Kickstarter oder sowas. Und schon fühlst du dich für jemanden, der nicht nur mit deiner Emotionalität dort investiert war, sondern auch mit deinem Geld. Du hast physisch dann den jetzt wirklich dafür bezahlt. Mach das mal. Ne? Dann wird es umso mehr dann, du willst vielleicht nicht dran denken, aber fühlst das schon irgendwie als Verrat dann. Wer hat den Kickstarter-Beitrag für Game On denn gemacht? Dennis hat den, glaube ich, gemacht. Da war nämlich diese Thematik auch aufgegriffen, fand ich auch sehr schön, irgendwie, wie das irgendwie, weißt du, so diese Erwartungshaltung, was man den als Produzent den Leuten schuldet und so weiter, ja. So beide Seiten ein bisschen, ist halt echt schwierig. Übrigens direkt im Link hier drunter jetzt der Plauschangriff Kickstarter. Oder der. Dann gleich mit dabei gewesen. Ja. Unabhängig davon, wie Mighty Number 9 oder sowas funktioniert, der beste Fall würde sein, dass das Spiel gut wird, dass es gut ankommt und dass Capcom zumindest ein bisschen wieder Blut leckt, da was mit der Marke machen zu wollen. Ich wage kaum daran zu hoffen, dass irgendetwas noch außer fucking Mobile Games mit Ghosts and Goblins oder Goats and Ghosts dann dort passiert. Das hatte ich auf deiner Liste gesehen. Ich dachte so, ich gucke nicht richtig, weil, und da stand ja auch irgendwas, dass es so ein bisschen so verwässert ist und viel zu einfach und so weiter und nicht mehr typisch für die Serie ist, weil das stelle ich mir extrem schwierig vor, so ein Spiel dann auf iOS zu zocken, also auf anderen Sachen. Das sowieso, es muss dann enorm vereinfacht sein, damit du das Spiel, was auf ultrapräzise Steuerung dann aus ist und sehr enge Sachen, das kann ich nicht mit einem Online-Keyboard. Vor allem ist es auch teuer, weißt du, wenn du irgendwie dein Pad mal kaputt machst, sind vielleicht so 60, 70 kannst Euro dein weg. Handy aber nicht wegwerfen. mein dann iPod. Dort drauf zu machen. Vielleicht sind wir irgendwann mal in einer Welt, wo wir dann das Äquivalent eines Street Fighter 4 aus dem Mega Man oder Ghosts and Goblins Universum haben. Ich will jetzt, sagen wir mal, nicht das alles wieder mit Dark Souls vergleichen. Wir haben den Namen zwar öfters mal dort reingeworfen, was den Schwierigkeitsgrad angeht und so weiter, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein großes, fettes 3D-Jump'n'Run, ja, mit Sir Arthur dann wieder mit dabei ist, mit großen, ausladenden Open-World-Welten, mit Comic-Design, mit diesem Grusel-Comic-Stil, der eben sehr einzigartig der Serie dann dort gewesen ist, was mit viel Geld produziert ist, wo ich richtig wieder viel Bock habe und bei jedem Sprung mich freue und ich muss nicht auch unbedingt diesen Schwierigkeitsgrad dort haben und so weiter, aber das ist so adaptiertes und angepasstes für wie jetzt hier. No? Das wird mir fast schon reichen, auch wenn ich viel verlange. Du möchtest gerne zum Fazit kommen, aber mir ist, als ich auf meinen Spickzettel geguckt habe, ich fazitiere schon seit einer halben Stunde ungefähr. Eine dumme Sache aufgefallen, die ich vorhin vergessen hatte, über die Mega Man X-Serie halt nur über die ersten beiden und dann halt die restlichen nicht mehr so, dass mir ist wieder eingefallen, dass Musik ja immer bei den Spielen eine ganz wichtige Rolle spielt. Ja. Und bei Mega Man X heißen die ganzen Endgegner sind praktisch so Verballhornung auf die Guns N' Roses Musiker. Ja, das ist sehr gut. Also heißt es Slash 1, Slash 2. Ich gucke jetzt gerade mal hier rauf. Izzy 3, Izzy 4. Axel the Red ist dann halt irgendwie dabei. Duff McWhale. Natürlich. Izzy Glow und Grizzly Slash. Das ist super. Und das Geile ist dabei, in der japanischen Version gab es diese Version, oder die hießen halt ganz normal in der japanischen Version. Oh, da und muss ein Lokalisationsmensch einfach Bock drauf haben. Sehr geil. Das ist nämlich die Synchrontus, irgendwas mit, war die Silent Hill irgendwie synchronisiert? Mary Elizabeth McGlynn? Ich weiß es nicht. Das ist die Silent Hill Sängerin sozusagen von Yamaoka und die dann viele der Stimmen dann auch. Ich überlege das gerade, wie das war. Auf jeden Fall war das eine Tussi, die sollte halt die Übersetzung machen. Mhm. Und ihr Freund irgendwie ist wohl großer Fan von Guns N' Roses gewesen und deswegen hat sie in der Übersetzung den ganzen Boss-Gegnern. Und also das finde ich ist halt eine geile Geschichte so. Wenn man vor allem, vielleicht hatte sie ja gar nicht gewusst, dass die Namen so alle musikmäßig gemacht sind. Die hat es einfach gemacht, weil sie Bock drauf hatte. Ja, und dann guck dir mal bitte jetzt die Charaktere dann an dazu nochmal. Also das ist echt lustig, wenn man das weiß. Ich habe, also wie gesagt, da ich den Teil jetzt auch nicht gespielt habe, war das halt eine Sache, wo ich drüber gestolpert bin bei der Recherche einfach so. Aber das finde ich halt lustig, weil Guns N' Roses zu der Zeit, glaube ich, auch nicht wirklich relevant waren. Nee. Da haben die wahrscheinlich schon ihr Chinese Democracy angekündigt gehabt. Wahrscheinlich waren sie für einen gewissen Kunden oder einen gewissen Menschenkreis relevant, der zu den Jahren noch hauptberuflich Videospiele übersetzt hat. Das kann durchaus sein. Liebe Spieleentwickler, mehr einfach Musikzitate in diese ganzen Sachen rein. Ja, der nächste Endboss bei Dark Souls soll bitte Justin Bieber heißen. Ich dachte, das ist Brian Adams, ist der Endgegner. Ach so, und nein. Er greift an mit der Jeansjackenattacke. Nein, das ist der Hauptheld natürlich. Ja. 69 Attacken am Sommer. Ja. So, wie sich's dazu gehört. Ja, aber das ist doch nochmal ein cooles Fact und ich glaube, damit können wir auch das Ganze hier dort abschließen. Ja, ist doch schön umfangreich geworden, Richtung 2,5 Stunden dann insgesamt. Ja, wir bedanken uns auch nochmal bei Tim, der hier hinter dem Sofa schläft. Der sich eingemummelt hier wie so eine Katze so zusammengeht. Schnurr, schnurr, ein bisschen übers Haar streicheln hier. Der arme Tim, aber den haben wir direkt aus dem Schnitt rausgeholt aus Dark Souls, damit er nochmal mit uns hier ein bisschen quatschen kann. Aber es war wie immer natürlich wieder mal eine spaßige Runde und ich glaube auch ein Thema, nicht nur ich glaube, es ist ein Thema speziell Mega Man, wurde relativ häufig hier verlangt und man sieht, selbst wenn es ein Thema ist, wo wir nicht zu 100% dann drinstecken. Es ist natürlich immer geil, wenn wir jedes Spiel damals gespielt haben und exakt unsere Erinnerungen wiedergeben können und das Spielgefühl oder so damals, dass wir sowas nochmal ein bisschen Revue passieren lassen und für euch nochmal ein wenig zusammenfassen. Das war für mich auch wirklich so eine Angst davor, weil klar habe ich alle möglichen Teile davon gespielt, aber es ist halt immer eine Sache, wenn man jetzt nicht der super Experte auf irgendeiner Basis ist. Hey, es ist immer geiler, wie schon gesagt, wenn man sich so in eine Serie so reinversetzt hat, dass man sich damit auskennt, aber auch wir sind nur Menschen, ja, und auch wir haben ein limitiertes Maß an Zeit, obwohl wir relativ viel davon für Videospiele aufwenden, aber jeder hat seine Expertisen und wir können nicht in allen Sachen dann ultra bewandert sein, was es geht. Wir haben versucht, hier unsere eigenen Erfahrungen mit Infos aufzufüllen, und uns Anekdoten anzulesen. Und Anekdoten, ja. Sogar wir bräuchten einfach mal so ein allgemeines Anekdotenbuch, wo wir einfach nur Spielenamen austauschen können. Dann lesen wir einfach vor zwischendurch drin, ne? Und dann ist es schön wieder so gefühlt, wie es ist. Aber ihr könnt uns gerne ja eure Anekdoten in die Comments reinschreiben, was Mega Man, was Golden Ghost angeht. Seid ihr überhaupt geboren, bevor der letzte Teil von den jeweiligen Serien gekommen ist? Ich weiß es nicht. Würde mich interessieren, welche Bezugspunkte ihr mit der Serie habt und ob ihr heute noch speziell einem neuen Mega Man Teil oder Golden Ghost Teil dann hinterher weint. Dann nochmal danke bei Tim, danke bei Marc, dass er sich so lange hingesetzt hat. Ich verabscheue mich. Ich bin der Gregor. Ich werde Marc. Tschüss.

Bum, bum, bum.